Sonntagabend, Wow. 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Guten Advent. Schönen guten Abend, hallo. Willkommen bei Schön. Schwarm und Kultur. Was ist das für ein lauer Anfang hier? Das ist die Boah, ihr seid alle so low energy. Was soll denn das eigentlich? Ich habe die Glühwein gesoffen. Alle so, oh, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Wir müssen Kulturmarxismus zerschmettern. Da will ich ein Ja. bisschen mehr Enthusiasmus hören. So. Aber Onkel Abel, wie sollen wir den Kulturmarxismus zerschmettern? Mit Kraft und Schnelligkeit und Stärke und Härte. Oder indem ihr selber zu U-Booten der eigenen guten Sache werdet. Weil alle machen es ja, Ja. wie man an dem Artikel hier sieht. U-Boote an Hochschulen, wie ideologische Krieger als Professor installiert werden. Ja, ist von Abel, oder? Wir beobachten zurzeit die Schaffung eines Paralleluniversums zur Wissenschaft, eine Art Travestie auf Wissenschaft, die Installierung von ideologischen U-Booten und von ideologischen Kriegern an Hochschulen mit dem Ziel, wissenschaftliche Begriffe und Konzepte zu kapern und dem Unsinn, der angeblich Wissenschaft sein soll, eine institutionell wissenschaftliche Legitimation zu verschaffen. Ja, das sagen wir doch schon seit Jahren. Ja. Also generell, ich kann bei Science Files einfach nur sagen, das ist eine klasse Seite. Also ich bin bisher noch nie wirklich enttäuscht gewesen, wenn ich einen Artikel von denen gelesen habe. Und hier ist es genauso der Fall, der Fall, der man halt nachrecherchiert, dass so halt, sagen wir mal, akademisch nicht ganz so erfolgreiche Menschen hast, die dann irgendwie in den Amadeo Antonio nahe Stiftungen, Aktionen, Sub-NGOs einsteigen und dann da irgendwie sozusagen ihre Fachkompetenz von herbekommen und dann irgendwie bei einem Ableger sich einen Titel aneignen, den dann in ihre Visa schreiben und dann irgendwie anstatt eine traditionelle forschende Tätigkeit oder in einem normalen Institut zu arbeiten, halt in der AA-Sphere sozusagen zu einer Reputation kommen. Und es ist Ja, halt, ich meine, ja. dick schon das Logo von der Amadeo-Antonio-Stiftung auf der Beschreibungswebsite auf der Universität, das ist schon heftig. Ja. Und ja, dann so Sachen hier, Institut der solidarischen Moderne mit irgendwelchen, wir müssen die Gesellschaft überwinden, halt Revolution, Gerede, so mal eben. Und das Erzeugnis davon ist dann mit Vorwort von der Bundesministerin. Und Ja. darauf greifen sie ja hier quasi auch zurück. Also beschreiben das hier die Herrschaften von und Damen von Science Files, dass sich ja quasi die Giffey, das haben wir letzte Woche auch gesehen hier, damit entschuldigt hat, so nach dem Motto, ja, das sind die angesehenen Professoren hier von der Brandenburgischen Technischen Universität und von der Alice-Salomon-Hochschule. Und das sind halt eben diese beiden Herrschaften, die da schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Und der eine halt von dieser solidarischen Moderne und so Gender-Kram hier gemacht haben und Lula für Lulu Gender-Kram und dann halt diese Gender-Stelle aufgemacht haben. Und ja, man höre und staune, zu Rechtsextremismus fällt ihnen ein, irgendwas mit Gender-Kram und halt den Geschlechterbildern von den Leuten. Ja, das glaube ich auch gelesen. Es waren irgendwie keine richtigen Professoren oder so, ne? Wie war es Nee, da? also die haben nicht habilitiert auf jeden Fall, wie hier drin Hm. steht. Also haben zwar irgendwelche Forschungsarbeit auch abgegeben, aber irgendwie so zwei Sachen nur. Und an der einen haben sie irgendwie zusammengearbeitet auch. Die Schon. Habilitation, Habilitation ist ein Werkzeug des Patriarchats. Und freie Frauen wie die beiden brauchen das nicht. Die können auch ohne irgendwelche blöden, traditionellen Schritte davor einfach Professoren werden. Fertig. Ja, scheinbar. Genau wie das Wissensgebiet, was die bearbeiten. Alles, man macht sich das alles so, wie es passt. Oh Mann. Ja, ist dann so ein Ding, wo man sich hinterher hinstellen kann und sagen kann, so, ja, wie hier, wir haben ja hier die Studien, die das alles belegen. Ja, genau. Also nach dem Überfliegen würde ich auch sagen, die nutzen halt quasi den Schild der Wissenschaft, um ihre kruden Thesen zu verteidigen. So nach dem Motto, so ja, das ist mir egal, ob dir das passt oder nicht, weil Wissenschaft, it's science, du musst das jetzt glauben. Das Ding ist ja, dass... Was ja eigentlich deren Grundeinstellung so ein bisschen widerspricht, dass man die Autoritäten immer hinterfragen soll und die Institutionen, aber... Die haben ja einen Strategiewechsel gemacht. Anstatt die Institutionen aufzusprengen, unterwandern sie sie lieber. Ja, Unterwanderung, das trifft es ganz gut. Weil du hast dann auch einen wissenschaftlichen Anspruch, der dann, sagen wir mal, den Normalitären vorgegaukelt wird. Und dann hast du aber Journale und Arbeitsmethoden, die halt traditionell jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich gelten würden, aber halt in bestimmten, ja, Subfachfächern halt durchaus durchgehen können und damit produziert man dann eintönige Propaganda, wo die Glaubensbekenntnisse, die politische Ausrichtung vorher schon bekannt sind und man dann da nur noch sozusagen ein bisschen drüber pinselt, damit es halt nochmal schicker aussieht. So, also. Unser Zuhörer Oscar Wilde-Fan hat im Chat gesagt, dass bei den Professorinnen an der FH, was die alles Salomon Hochschule ist, eine Habilitation halt keine Voraussetzung ist. So. Hat nur mal so als Hinweis. Ja, wir, scheint ja keine Voraussetzung zu sein. Also ist ja offensichtlich wohl, dass das keine Voraussetzung ist, weil sonst würde es ja nicht funktionieren. In diesem Institut für solidarische Moderne haben wir zum Beispiel auch marxistischen Feminismus vertreten, der im Sozialistischen Frauenbund West-Berlin war, das ist eine Organisation war, wo man davon ausgegangen ist, dass sie halt zum Ausspionieren da war und ich weiß nicht, also guckt euch mal auf der Institut Solidarische Moderne einfach mal die verschiedenen Namen an, mit denen man da Werbung machen will. Wenn man das sieht, kann man es nicht nur am Kopf kratzen, so alte Ideen nochmal neu auflegen und die früher schon nicht funktioniert haben, aber man will halt noch mal so. Ja, manche von denen kenne ich sogar noch aus dem wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Ja. Top. Ja. Keine öffentliche Finanzierung der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hier setzt man sich dafür ein, dass man doch sich mal überlegt, für ja, welche Gesinnung, für welche zwielichtigen Organisationstaktiken man denn hier mit Steuergeldern mit Steuergeldern finanziert. Und generell, ich finde es nicht gut, irgendwelche Institute verbieten zu wollen, so das will ich gar nicht sehen, aber wenn man sagt, man gibt jetzt kein Steuergeld mehr drauf, sondern die müssen jetzt mal selber gucken, wie sie sich organisieren, sowas finde ich nicht schlimm. Und die Stiftungen sind häufig parteinah, dann sollen die Parteien dafür bezahlen. Ja, das wäre dann auch irgendwo, finde ich, ein bisschen ehrlicher. So. AA-Stiftung ist so eine Mischung zwischen, weiß ich nicht, Grün und Links und dann sollen sie das doch auch sein und nach außen hin ordentlich vortragen, aber nicht so ein neutralen Anstrich haben wollen und dann aber irgendwie doch starke Linie haben. So. Das ist das, was ich halt nicht mag. So. Und die dürfen ihre Linie ruhig haben, aber halt Contenance. So. Contenance. Ja, einfach wenn sowas entstehen soll, soll es als NGO entstehen. Wie man es halt im Neudeutschen bezeichnet, halt Non-Government Organization und nicht. Das sind sie doch. Das sind doch die Erfinder der Zivilgesellschaft sozusagen. Also zumindest habe ich diesen Begriff Zivilgesellschaft zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Herrschaften gehört. Und ständig. Also ich denke bei denen dann vielleicht dann sowas wie so ein Muppet oder so, weißt du, dass jemand die Hand in deren. Ja, das ist die Frage, wer da die Hand in wem hat, ne? Also, Ja. ich glaube, das befeuert sich alles so gegenseitig und es wird halt gefördert, weil es ins Bild passt. Und ja, also das ist sicherlich nicht so, dass da einer den anderen irgendwie jetzt fernsteuert, sondern es ist einfach nur halt ideologische Überschneidungspunkte, wo man dann gegenseitig die einen sagen irgendwie so, ja, die Politik macht das halt irgendwie auch und die anderen sagen irgendwie, ja, die Zivilgesellschaft macht das irgendwie auch und so kann man sich halt gegenseitig helfen, ne? Beim Vertreten der gemeinsamen Ziele. Und diese Petition übrigens hat jetzt gerade hier im Chat schon jemand geschrieben, wir sollten die mal in den Chat reinpacken, damit man gleich unterschreiben kann. Ja, tut mir leid, aber diese Petition, die wurde gesperrt. Also das ist hier ein Archiv, die gibt es mittlerweile nicht Ja. mehr. Das ist Nein. auch ziemlich interessant, wobei ich auch ehrlich gesagt davon ein bisschen davon abraten will, irgendwelche change.org-Petitionen zu unterschreiben, weil, naja, also da gibt er halt auch eure Daten irgendwelchen irgendeiner Organisation. Außerdem Also, bringt es nichts. ja, muss man sich halt überlegen. Genau, binden ist es auf jeden Fall nicht. Also im Bundestag würde ich schon eher machen, wenn es jetzt eine Sache ist, die ihr unterstützenswert findet. Auch wenn das dann quasi der Bundestag eure Daten da hat. Aber ja. Ja, also diese Online-Petitionen, wenn die nicht wirklich von gewissen Institutionen in Deutschland rausgegeben werden und da wird gesagt, okay, ab einer gewissen Anzahl schauen wir uns das auch wirklich an, macht das überhaupt gar keinen Sinn, ist sogar vielleicht sogar kontraproduktiv, weil man denkt, ja, jetzt habe ich bei dieser Petition mitgemacht, jetzt habe ich meinen Teil erledigt und ich kann mich dem nächsten Thema zuwenden. Also ich bin sehr kritisch gegenüber solchen Online-Petitionen, muss ich sagen. Ja, die geben einem das Gefühl, dass man was gemacht hätte. Und die Frage ist natürlich immer, will man sich entscheiden, aufgrund seines politischen Wissens aktiv zu werden, ja oder nein? Und wenn du dich entscheidest, aktiv zu werden, dann pick bitte ein Ziel und guck, dass da das in die Richtung läuft. Und Stiftung wäre halt gerade so ein kritisches Thema in meinen Augen, was wichtig wäre, aber was halt mehr Aufwand. Ja, auffrisst so. Da bin ich des Seinsfalls sehr dankbar für das, was sie da gemacht haben. Also Und zwei, auch drei wieder. Online-Postings einfach auf Facebook oder sonst wo zu machen über das Thema oder einfach im echten Leben zwei, drei Leute ansprechen, bringt auf jeden Fall mehr als so eine Online-Petition zu unterschreiben. Ja, Ja, man definitiv. lernt auf jeden Fall, dass Nichtregierung nicht so weit von der Regierung entfernt ist, wie man dachte. Also, das heißt nicht regierungsunabhängig, ne? Wirklich. NGO heißt No Good Organization. Aber ich möchte auch zu Science Files nochmal anfügen, dass die ja leider halt auch inzwischen immer öfter in die rechte Ecke gestellt werden. So, Jo. Tichy, Science Files, Achse des Guten, und da kommt gleich junge Freiheit oder sowas. Also davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Die machen fundierte Arbeit. Ja, wie gesagt, also bei Science Files, ich habe das selten, dass ich irgendwo lese und mich nicht beschwere. Und ich habe das bisher bei denen ja nicht gehabt, dass ich irgendwas gelesen habe, wo ich sage, ja, Leute, was schreibt ihr hier zusammen? Also top. Ja, kommen wir nun zur Macht der Lüge. Patrick Gensing ist Faktenfinder. Für die Tagesschau checkt er Meldungen im Netz auf ihren Wahrheitsgehalt. Ein Thema, das die Faktenfinder aktuell viel beschäftigt, der Migrationspakt. UNO-Migrationspakt. Eine Gefahr für die ganze Welt. Wir schauen uns an, was sind die. Und da habt ihr euch ja auch gute Argumente rausgesucht, wie man da sieht, zum Entkräftigen. Was? Er sieht aus, als hätte er gerade einen schweren rechten Haken bekommen. Ja, ich meine, das fängt ja schon gut an. Ne? Also vor allen Dingen, ja, Faktenfinder im Auftrag der ARD. Also ich habe das Gefühl, es ist immer irgendwie, wenn irgendwas ist, was ihnen nicht in der Narrativ passt, irgendwas dagegen, dann muss man sofort einen Faktenfinder aufmachen und wieder was dafür schreiben. Damit das Total. dann irgendwer was zum Verlinken hat oder so. Und das sind Und von dann der Methodik her Fakten. hat er sich da ein Video mit 300 Views rausgesucht oder was? Ja, wahrscheinlich. Also ich kann das jetzt nicht so erkennen, aber das sieht halt schon irgendwie nicht so ganz wie der Stand der Diskussion aus, sage ich jetzt mal. Es wird auf jeden Aussagen. Fall ein. ein seriöseres Video geben, was eine ordentliche Kritik vorträgt, was man zeigen könnte, wenn man objektiv sein wollen würde. Also. In den Videos und prüfen die dann. Also zum Beispiel die Behauptung, dass es im Geheimen ausgehandelt werden soll, dieser Pakt, das lässt sich sehr leicht überprüfen, dass es nicht wahr ist. Denn der ganze Prozess ist transparent. Also das lässt sich eben auch nachweisen dadurch, dass Dokumente die ganze Zeit veröffentlicht wurden, dass es Konferenzen gab. Das Bild von Soros da drin schon wieder. Keine Ahnung. Aber was er sagt, ist auch so ein bisschen am Thema vorbei, weil ja. Ich meine, wie das Ganze entstanden ist, ist doch klar. Der Macron hat das vorgeschlagen und die Leute haben das der Reihe nach alle mit unterstützt. Und da ist nicht irgendwie offen verhandelt worden. Das ist einfach auf den Tisch gelegt worden. Da hat er, die Klippe hat er gut umschifft, rhetorisch, sage ich mal. Das nächste Ding ist im Geheimen. Ja, also ich habe jetzt in meinen Mainstream-Medien subjektiv nirgendwo eine richtige Berichterstattung vorher gesehen dazu. Es gibt bestimmt hier und da einen Alibi-Artikel. Allerdings ist halt die Frage, wieso das Journalisten nicht selbstständig zu einem Thema machen. So, also ich will damit nicht unterstellen, dass die Journalisten das aktiv unterdrücken als Information, sondern ich möchte einfach feststellen, dass sozusagen die vorangegangene Debatte dazu irgendwie nicht wirklich stattgefunden hat. Mich erinnert das Ganze an den Anfang von Per Anhalter durch die Galaxis, wo das Haus der Hauptfigur abgerissen werden soll und man ihm sagt, dass der Antrag da drauf ja wochenlang einsehbar war halt. Nur halt im Keller, in einem verschlossenen Raum ohne Licht. Da so ähnlich ist hier halt auch gelaufen. Man hätte da jederzeit drauf stoßen können, hätte man gewusst, dass es so ein Papier gibt, aber eine Aufarbeitung in den Medien, wie sie der momentanen Interessenlage im Land adäquat gewesen wäre, nämlich dass es eine wichtige Frage ist, ob hier noch mehr Leute einwandern oder nicht und ob man das einfacher oder schwerer machen soll, dass sowas praktisch. Ja, wir berichten nicht drüber, aber wir berichten auch deswegen nicht drüber, weil irgendwann berichten wir ja drüber, so ungefähr. Wir halten es so lange unter der Decke, wie wir können. So kommt mir das vor. Ja, also es finden ja dauernd Hunderte von irgendwelchen internationalen Beratungen in irgendwelchen Städten und irgendwelchen Konferenzen statt, wo dauernd irgendwelche Roadmaps erstellt werden und so weiter und so fort. Und es wird über das meiste gar nicht berichtet. Ja, das, was jetzt als der Global Compact for Migration auf dem Tisch liegt, das ist ja aus dem sogenannten Marrakesch-Prozess raus entstanden. Und ja, gut, ich meine, darüber wurde berichtet, aber was da jetzt rausgekommen ist als Thesen, was da umgesetzt werden soll, was in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden soll und die Art und Weise, wie das implementiert wurde. Ja, und es wurde zunächst gefordert von Macron, ja, Anfang des Jahres, und jetzt haben sich alle geeinigt, das umzusetzen. Ja, das kann man transparent nennen, oder man kann es einfach auch, ja, die Informationen sind zwar zur Verfügung gestellt worden, aber es ist nicht ordentlich darüber berichtet worden. Das ist die Wahrheit. Darum geht es ja. Aber ja, also der Vorwurf, die Art und Weise, wie es umgesetzt werden soll, es soll ja auf EU-Ebene umgesetzt werden soll, jetzt im Endeffekt, sodass die EU darüber entscheidet und die einzelnen Mitgliedstaaten das im Rahmen der EU-Gesetzgebung sowieso umsetzen müssen, wie es halt mit EU-Recht ist. Ja, das heißt, es ist ja an sich egal, ob die Bevölkerung die Information hat oder nicht. Die Art und Weise, wie darüber entschieden wird, also ich meine, stellt irgendwer in Frage, dass das umgesetzt werden wird in Europa? Ich glaube nicht. Nein. Und was soll man auch dagegen tun? Ja, es ist nicht mal, wenn man die europäischen Parlamentarier auswählt. Dass Bundestagsabgeordnete eingeladen wurden, an diesen Diskussionsprozess teilzuhaben. Für diese Arbeit bekommt Patrick Gensing viel Zuspruch, aber auch viel Hass. Vor allem von denen, die die Desinformation Könnte nicht auch was anderes bringen als Hass. Das sind auch die einzigen beiden Möglichkeiten, ne? Du kannst ja, nur genau, es gibt wie immer da, ne? Furchtbar. Entweder du hast Zuspruch oder du hast Hass. Du hast nicht Kritik, ja. Du hast nicht Richtigstellung, du hast nicht Empörung darüber, dass irgendwelche Sachen, ne, wie ich das halt meinte, schon alles nur so den Anschein von Narrativ retten hat. Ne? Irgendwer ist gegen Genderkrempel, also müssen wir wieder Genderkrempel machen. Irgendwer findet den Soros blöd und will nicht, dass der politischen Einfluss hat. Müssen wir mal erklären, warum der ein total prima Typ ist, so, ne? Und ihr euch zu Unrecht aufregt. Also... Als ich 18 war, ja, 18, 17, fand ich den Soros auch nicht schlecht. Mittlerweile finde ich ihn nicht so toll. Manche Leute sagen dann, das ist deine Verschwörungstheorie. Und ich denke mir so, meine Güte, was soll das? Hass gleich Kritik, Kritik gleich Hass. Verbreiten, die er richtig stellt. Also hier beispielsweise sieht man eine Kampagne der Initiative 1% aus dem Umkreis der Identitären. Da geht es dann um meine Person und letztendlich ging es darum, dass die ARD mich rausschmeißen soll. Letztendlich geht es um seine Glaubwürdigkeit, das höchste Gut eines Journalisten. Jetzt muss Gensing nicht nur gegen politische Guck mal, das sind die Science-Files. Ja. War nicht der Gensing, der Heinz mit, er ist auf einem Konzert gewesen, was... Ja, das war ja, gerade ja, eben eingeblendet, ja. Ferne genau. Frosch-Sorbet, oder wie die heißt. Ja. Zweitens hat man mir auch andere Sachen nachgewiesen. Er hatte doch irgendwas mit dem Gender-Zeug da behauptet, dass ich glaube, es ging um die Zeiten, um die Jahreszahlen, wann Frauen studieren durften. Und das war schon falsch von dem Gensing. Das hatten sie bei Science-Files berichtigt. Klar, dass sie denen dann ein Dorn im Auge sind. Ne? Eindeutig Hass, ja. Also deutlicher geht es nicht. Auch Hass. Auch mit dem Konzert. Also sorry, wenn jetzt ein Faktenchecker von öffentlichen Rechtlichen auf ein Konzert von Lanzer ist und von da ein Foto postet, dann wäre doch genauso irgendwas los. So ich, Leute, ist einfach ja, peinlich. Ja, oder irgendwie mit Hashtag Defend Europe. Nehmen wir mal das ja. an, den gegenteiligen ja, Kram quasi. So einer macht Hashtag Defend Europe und dann stehen die Leute da und sagen so, wie, und der erklärt uns jetzt hier die Welt oder wie, und das sollen wir dann einfach so schlucken. Ja, oder mit Murdoch-Merch, wie er da steht und im Spiegel ein Selfie macht, da würden doch die Leute auch was sagen. Und hier ist es jetzt Hass oder was? So, ich... Inkonsistent. Es ist, der Herr ist ja nicht ein Faktenchecker, sondern ein Faktenfinder. Der findet die Fakten, die er dann checkt. Ja, genau, der sucht auch ganz sucht auch ganz intensiv nach den richtigen Fakten. Ja. Gehen, sondern auch gegen Lügen über sich selbst. Also eine Geschichte, die wirklich sich massiv geteilt hat, ist diese Geschichte von der Seite Anonymous News Russland. Die wird von Ungarn aus betrieben über Russland und ist eine der größten Fake News Schleudern im deutschsprachigen Raum. Die hat eben gemeldet, dass ich... Gesehen. Noch nie gesehen. Hat einer von euch diese Seite mal gesehen? Irgendwo? Irgendwann? Nö. Ich habe mal von dem... News? Irgendwas? Nee. Ich habe mal von einem Think Tank ein Papier gelesen, was sich um Einflusskampagne Russlands gedreht hat. Und da wurden die, glaube ich, auch mal erwähnt. Ja, war das aber nicht auch so ein Typ, der irgendwie der so eine Facebook-Seite hatte von wegen Anonymous News, die irgendwie gesperrt wurde? Ja, genau. Und aber soweit ich weiß, ist der... Also lasst mich jetzt nichts Falsches behaupten, aber soweit ich weiß, war der Typ eigentlich eher so, dass er halt einfach auf Russland-Linie ist oder so ein Stück weit eine Meinung hat, die sich eher mit den Zielen von Russland deckt, aber jetzt nicht unbedingt was mit Russland zu tun hat. Das war das, was ich im Kopf hatte, aber lasst mich lügen, ich weiß es nicht mehr. Also ich will nur sagen, nicht jede Person, die sozusagen ein Narrativ hat, der auch Russland in die Hände spielt, muss nicht unbedingt jemand sein, der was mit dem Kreml zu tun hat. Also, wie es hier insinuiert wird. Dass ich Mitglied der linksterroristischen Antifa sei und diese Geschichte, die man sich zusammengeklaubt hat aus irgendwelchen alten Tweets oder ähnliches, dass man da eine Nähe konstruiert, die hat... eine Nähe konstruiert, ja. Ja, klar. Ich glaube das schon, dass du nicht auf irgendwelchen Demos mitläufst oder so, weil du einfach zu milchgesichtiger Heini dafür bist. Aber so prinzipiell, es geht ja um die Sympathie, mein Lieber, ne? Das ist ja schon das, was reicht eigentlich, ne? Die Sympathie, ja, ich würd zu gewissen... Ich würde da noch drüber hinausgehen, weil der, der liefert denen ja im Endeffekt ideologische Munition, ja, weil er selektiv bestimmte Sachen raussucht und damit quasi denen die Fakten findet, die die benötigen für ihre Überzeugungsarbeit von unbeteiligten Leuten, die sich nicht informiert haben vorher. Ja, absolut. Ja. Den Normalitären, ja. Also, dass sie den Faktenfinder genannt haben, das ist schon eine sehr treffende Bezeichnung. Ja, aber die Vorstellung finde ich nicht schlecht, wenn er sich am Wochenende irgendwie die Haare rot macht und die Piercings einklingt und dann zur Demo geht oder so. Wir 10.500 Mal geteilt, 10.000 Mal auf Facebook. Und sie wurde geteilt von AfD-Bundestagsabgeordneten, die das auch nochmal in eigenen Worten so dargestellt haben. Hier, Gänse. Ja, das ist schon schräg, ja, ne, dass manche Leute nur Sachen irgendwie weiterverbreiten, die ihrem Narrativ und sowas nützen, Patrick Gensing. Ne? Das findest du unglaublich. Ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und der AfD-Abgeordnete ist ja auf Twitter nicht in erster Linie AfD-Abgeordneter, sondern Twitter-Teilnehmer. Und Twitter besteht nun mal daraus, dass man Dinge nimmt und sie weiterverbreitet, kommentiert oder beantwortet. Patrick hat noch nicht so ganz verstanden, wie Social Media funktioniert. Ja, und da kann dir auch der Kaiser von China irgendwie schreiben, aber du bist trotzdem nur ein Twitter-Teilnehmer. Genau, das, und er sagt, das wäre so schlimm, weil ein Bundestagsabgeordneter das retweetet hat, ja. Ich sage jetzt nochmal, ich habe diese Seite noch nie gesehen, und wenn das so eine der größten Propagandanachrichtenseiten ist, dann ist es ja seltsam, dass ich die noch nie gesehen habe. Ja, dann scheint die ja nicht so ein großes Problem. Ja, also ich habe doch schon mal von gehört, von diesem Anonymous News auf jeden Fall. Aber das spielt ja auch eigentlich keine Rolle, wenn das könnte ja die beliebteste Seite aller Zeiten sein. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ja quasi genauso läuft wie das, was er macht. Das meine ich ja quasi gerade eben. Also die Leute sehen irgendwelche Sachen, denken so, okay, der hat da irgendwie Antifanie, hier ist der eine Tweet. Und dann wird das halt eben diskutiert. Weil das halt in deren Rede dann passt, in das, was die erreichen wollen. Und genau das Gleiche macht aber Patrick Gensing halt eben auch. Sobald irgendjemand irgendwas macht, was ihm da nicht passt, dann gibt es einen Faktenfinder-Artikel. Aber das ist dann Journalismus und das andere ist alles, keine Ahnung, Hetze, Hass und was weiß ich nicht was. Und das Russland. Das ist das Problem, ja. Und Russland. Ja, und der 491 Aufrufe hier hat er eine viel größere Medienreichweite und viel mehr Impact allgemein als wenn irgendein AfD-Bundestagsabgeordneter irgendwas retweetet. Ja, also ja gut, ich weiß nicht, wie viele Aufrufe das halt, was Bundestagsabgeordnete retweeten, aber bei uns wird es wahrscheinlich wieder mehr geguckt werden, als auf der ZAP-Seite geguckt wurde. Gensing ist ein Linksterrorist, die ARD beschäftigt einen Linksterroristen. Und jetzt wird es noch besser. Weil jetzt kommt man mit der journalistischen Integritätsquelle BuzzFeed. Okay. BuzzFeed, ja. Das pisst ihn aber ein bisschen an mit dem Linksradikalen, ne? Ja, ja, ja. Na gut, das ist natürlich das, wo er die meisten Probleme wahrscheinlich mit gehabt wird. Mhm. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass ihm irgendjemand diesen Tweet von seinen Leuten, gegen den er sich verantworten muss, mal vor die Nase gehalten hat. Ja, hat dem Herrn Gensing denn noch keiner gesagt, dass wenn man mit Linksradikalen zusammenläuft, dass man dann auch ein Linksradikaler ist? Stichwort Chemnitz und so? Stimmt. Ist noch nicht bis zu ihm durchgedrungen anscheinend. Ja, aber auf jeden Fall zum Thema BuzzFeed muss man noch mal zusagen, diese ganze Fake-News-Geschichte zur Erinnerung, das kam ja komplett von BuzzFeed. Es war ja irgendwie ein Beitrag von diesem Typen, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber wir hatten das damals berichtet, der kurz vor der Trump-Wahl schon irgendwie gemeint hat, hier, die Leute verteilen irgendwie, dass der Papst angeblich gesagt hätte, Trump ist gut oder so. Und als sie dann alle mit runtergelassenen Hosen da gestanden sind hinterher, weil sie vorher gesagt haben, so irgendwie 98% Clinton-Wahrscheinlichkeit oder so, hat man das dann gerne aufgenommen und weiterverbreitet. Das lässt sich ganz genau feststellen, wie das verbreitet worden ist. Muss man nur bei Google, kann man ja einschränken die Suche auf bestimmte Zeiten, also wann da Artikel in den Google-Index aufgenommen worden sind. Und da sieht man ganz genau, dass die sich alle auf diesen einen Artikel berufen von BuzzFeed, die ganzen Sachen, die danach gekommen sind. BuzzFeed-Redakteur Carsten Schmehl kennt diese Angriffe. Für seine Recherchen im Bereich Desinformation wird er im Netz heftig angegangen und diffamiert. Doch die Bedrohung bleibt nicht dort. Und irgendwann haben sie ein Bild getwittert von einem neu angelegten Twitter-Account, auf dem eine Türklingel drauf war. Und der Satz da drauf war ungefähr, wir haben mal geklingelt, aber du warst leider nicht da. Und ich war tatsächlich nicht da. Und dann war das schon so ein Moment, ich glaube, das war dann schon so ein Moment, wenn das von Online-Bedrohung zu Offline-Bedrohung wird, dann nimmt das nochmal eine ganz andere Qualität an. Ja, prinzipiell richtig, wenn das dann so passiert ist, auf jeden Fall, ja. Aber das ist ja auch wieder die Frage, was das jetzt genau mit dieser Sache jetzt zu tun hat, ob das jetzt genau mit dieser Sache was zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen Dingen oder was auch immer, ne, also. Also was du da anfangen gesagt hast, dass er irgendwelche Dinge aufdecken würde und dass die Leute ihn deswegen irgendwie anmachen würden, das hassen eben. Also allein ist doch auch schon wieder, das kann doch so nicht sein. Also nur aufdecken wird doch keiner gehasst, das recht nicht, also auch nicht, wenn es was Unangenehmes ist, meinetwegen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was das überhaupt in dem Beitrag zu suchen hat, dass das vorgefallen ist. So, ich wurde auch schon evakuiert aus dem Gebäude, wo es um Journalismus ging, ethisch und so, aber irgendwie interessiert das niemanden. So, bei dem ist es wichtig. So, erzähl mal nochmal, Ebel, bitte, damit die Leute, auch die uns noch nicht so lange zuhören, nochmal wissen, was du meinst. Es ging um die Verfehlung der Medien, über die Gamergate-Kontroverse Bericht zu erstatten. Und da hat man sich mit der Society for Professional Journalists in den USA zusammengetan und hat eine Panel-Diskussion über Berichterstattung und ethischen Journalismus ausgetragen. Und man hat halt das Gebäude evakuieren müssen, weil halt, was waren es, 6 oder 7 verschiedene Bombendrohungen eingegangen sind. Eine Meldung, dass ein aktiver Amoklauf stattfindet und wo dann die Polizei sogar vor Ort angerufen hat, weil man vorher schon mit der Polizei Kontakt hatte, dass es wahrscheinlich zu Störungen kommen wird. Also wo dann das auch nicht klar war, ob jetzt das SEK, also das amerikanische Äquivalent vom SEK kommen würde oder nicht. Und daraufhin hat mir dort vor Ort ein Journalist gesagt, dass sie über so Bombendrohungen und so Hausbesuche eigentlich selten Bericht erstatten, weil sie nicht wollen, dass es gemainstream wird. Also, dass nicht noch mehr Leute auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und wir haben uns damals dann, als wir evakuiert worden sind, vor dem Gebäude hingestellt und haben halt weiter diskutiert. Polizei meinte dann, ja, geht ein Straßenzug weiter runter. Wir müssen es aus Sicherheitsgründen machen. Wir haben dann weiter diskutiert. Und dann habe ich mich auch mit einem Journalisten unterhalten, der hat in Afghanistan den ersten freien Medienbetrieb aufgebaut, der nach dem Krieg eingerichtet worden ist. Und er meinte, dass er das noch nie erlebt hat, dass Leute nach einer Bombendrohung nicht nach Hause gehen, sondern einfach weiter diskutieren über Journalismus. Und ich fand das da ganz interessant. Und das Lustige ist, ich habe auch versucht, irgendwie mit deutschen Medien zu dem Thema in Kontakt zu kommen, aber irgendwie wollte man das nicht, weil ich glaube, das hätte nicht in die vorangegangene Berichterstattung zum Thema Gamergate gepasst, weil die immer schlecht dargestellt worden sind und man hat sich dann mit ethischen Journalismus auseinandergesetzt und währenddessen wurde man belästigt durch die Drohungen und ja, also das hätte halt nicht ins Narrativ gepasst und da habe ich immer so ein Geschmäckle, so, und deswegen so, wenn es überhaupt erwähnt wird, so, ich erwähne es jetzt auch, ist eigentlich ungut, aber ich weiß nicht, wo da ihre Prinzipien stehen, sozusagen beim ZAP-Medienmagazin, wenn sie das so machen, also, ja. Ich glaube, die Prinzipien stehen auch da, dass sie einfach mal Feierabend haben wollen, das heißt, wenn du jetzt mit so einer Kritik ankommst, vor so einem Artikel, den die eigentlich geistig schon abgehakt haben, dann nervt die das, glaube ich. Ja, ja. Vom praktischen Standpunkt. Drohungen. Ja. Gängige Strategien. Schmel weiß, die darf er nicht an sich heranlassen. Ich kenne Ihre Handbücher. Ich weiß, wie Sie sich organisieren. Ich lese es ja in Ihren Chaträumen mit. Und ich weiß, dass Ihr einziges Ziel psychologische Kriegsführung ist. Und das darf mich nicht kriegen. Hä? Schmel will verstehen, was die Urheber... Er hat ihre Handbücher gelesen. Kann mir jemand eine Ausgabe schicken? Ja, die geheimen psychologischen Kriegsführungshandbücher, all right. Hat jemand von euch was gekriegt? Also ich kenne Handbücher in die Richtung, aber die wurden vom Militär geschrieben, nicht von der all right. Ja, von der CIA gibt es die oder von Und das Einzige, was diese Leute antreibt, das Einzige, was diese Leute antreibt, ist ihr Hass, oder was? Das verstehe ich. Das ist doch keine. Was ist das für eine egozentrische Argumentation? Dass Leute praktisch so viel Zeit aufwenden, nur um Herrn, ich weiß jetzt nicht, wie er hier heißt, aber dem Gensing oder solchen Leuten ihr Leben schwer zu machen. Vielleicht sind da auch einfach Leute, die Kritik äußern wollen, aber gegen eine Wand laufen und beim nächsten Mal wieder gegen eine Wand laufen und irgendwann vielleicht etwas lauter schreien oder so, keine Ahnung. Aber so zu tun, als wäre man selber da der Mittelpunkt des Universums. Ja, genau, das fällt mir halt auch ganz stark auf bei dieser Sache. Das ist halt einfach so, ja, das ist halt BuzzFeed, ne? Das hält halt die Demokratie hoch so. Alle Antidemokraten wissen, wenn sie BuzzFeed erstmal unterwandert haben, dann ist das Ziel erreicht. Mann, ey. Was sie wollen, dass man an diesem Scheißwort hasst, ist, man da irgendwas dran festmacht, dass man irgendwie zukünftig irgendwie Leute ja wegen der Verdächtigung danach schon ja, verknacken kann, ist vielleicht übertrieben, aber entsprechenden Ärger machen kann. Also soll doch irgendwie eingeführt werden. Antreibt. Einen von ihnen traf er kürzlich zum Interview. Den rechten Meinungsmacher Henrik Stöckel. Ihn fragte er nach Belegen für die von ihm bei Facebook und YouTube verbreiteten Behauptungen. Das ist aber auch wieder. Ich habe inzwischen ein paar Artikel drüber gelesen. Der Typ ist halt auch die most low-hanging fruit, die sie sich greifen konnten. Ja, aber wenn es sogar eine Antwort gibt, das ist ja echt unterirdisch. Ideologisch Propaganda betreibt. Das ist einfach ein Typ, der irgendwie durch Zufall Reichweite gekriegt hat und die jetzt nutzt, um seine Propaganda zu machen. Also sowas wie BuzzFeed. Haben sie sich den richtigen rausgesucht. Oder We Hunted the Mammals. Ich habe mehrere Postings, die ich gesehen habe, wo sie geschrieben haben, das ist die größte Gruppenvergewaltigung der Jahrzehnte. Woher wissen wir das? Dieses Jahrzehnt, nicht aller Jahrzehnte, dieses Jahrzehnt. Siehe eure komplette Berichterstattung zu dieser Gewaltstudie von der GIFAI von vor 3 Wochen. Ja. Alles. Könnt ihr euch auch so hinsetzen. Halt ich jedem vom Frauenrat so ein scheiß Mikro hin und sag, woher wisst ihr das? Also genau, wie soll ich das sagen? Also ich, oder die Frage lassen wir mal lieber aus. Also ich, genau. Ja, hochprofessioneller Journalismus. Der Interviewpartner sagt, die Frage lassen wir lieber aus und genau das wird gesendet. Ne? Das ist doch Journalismus auf Augenhöhe mit Respekt, sowas. Ne? Ja, das hilft ja auch so sehr beim ja, es hat so einen hohen Informationswert auch, ne? Weil jetzt sind wir alle schlauer. Ja, ich weiß nicht, was der sagen wollte, aber der hat irgendein Posting gemacht und die wollten zeigen, dass die Leute nur lügen. Okay. Ja, schon klar, aber ich meine, was hilft das auch, ne? Was hilft das auch? So ein Seitending irgendwie so, ja, es gibt Gruppenvergewaltigung und so, das ist dann irgendwie egal oder was. Aber du hast gesagt, das wären so viel wie seit Jahrzehnten. Woher hast du denn das? Naja, so ein Nebendetail abfragen. Ja, ne? Ja, hast du schon mal recht. Ja, hätte er geschrieben Jahrtausende, dann hätten wir ihn wahrscheinlich gar nicht mal ernst genommen. Er hätte halt sagen sollen, es gibt einen Haufen Menschenjagden. Da wäre es dann anders gewesen. Da hätte man es dann geglaubt und verbreitet. Ja. Dass es ein Mann ist, der Behauptungen verbreitet und sie aber gar nicht belegen kann, wenn die einfache Frage, woher wissen Sie, dass ihn schon aus dem Konzept bringt. Schmels Artikel verbreiten Nutzer nun auf Stöckels Facebook-Seite. Eine Hilfe für andere, ihn und seine Behauptungen einordnen zu können. Ja, hier wird jetzt eingeordnet, das ist nicht Hass, so, die hassen den nicht alle, ne? Das natürlich sagen wir nur, dass er ein Idiot ist, was er ja scheinbar mit diesem Ding da auch ist, auf jeden Fall, aber ne, dieses Framing schon wieder so. Ja, der eine ist, die einen, wenn man denen sagt, dass sie dummes Zeug reden, dann ist es Hass. Und wenn man denen das sagt, so dummes Zeug redet, dann ist das Kritik. Dann freuen wir uns alle, dann können wir alles einordnen. Aber wenn man jetzt irgendwie bei den Gensing sagt, dass er Antifa-Sympathien hat, dann hilft das niemandem beim Einordnen, das ist einfach nur Hass. Chris, du musst dir keine Sorgen um den Henrik Stöckel machen, der hat die Handbücher alle gelesen, der belauscht den Gensing und die in ihren Chatrooms und er kennt ihre Strategien, der weiß, die werden nur vom Hass befeuert. Das Lustige ist, dass ich die Tage ein Buch über Cyberbullying gelesen habe und das, was jetzt hier dargestellt wird, die Definition von Cyberbullying ist. Also eine der Definitionen deckt das auch ab, dass man immer wieder denselben Artikel zu jemandem hinspammt. Also ohne jetzt wirklich den Kontext von diesem Henrik Stöckel oder wie auch immer der heißt, zu kennen. Ich kenne ihn nur von BuzzFeed. BuzzFeed, good job. Good job. Ne, ich finde jetzt allgemein auch die Beweislage, die sie da ausgraben, ein bisschen dünn. Also ein Beweistyp da, das ist eh ein bisschen wenig, oder nicht? Ja. Was? Ich gebe dir auch jetzt wenn mal die Richtigstellungen der Faktenchecker nicht jeden erreichen sollten, es ist ein Anfang. Dass jetzt, wie bei Stöckel, der Fall eingetreten ist, dass Menschen meinen Artikel nehmen und unter seine Facebook-Seite immer wieder und immer wieder posten, sorgt zumindest dafür, dass Leute ins Gespräch kommen. Und wenn das nicht passiert, das ist ein Gespräch jetzt. Benehmen sich wie Bots, würde ich dazu sagen. Gespräch vor allen Dingen. Ja. Ja, die Gespräche hat man da ja gerade gesehen. Dieses Kotz-Emoji, das war echt ein gutes Argument. Piep, boop, piep, piep. Gehen würde, glaube ich, sehe ich einfach nur mehrere quasi Parallelgesellschaften, die das Internet nutzen, um möglichst nichts von der anderen Seite mitzubekommen. Und nein, doch. Die Faktenchecker unbedingt. Was hat er gerade gesagt? Ich dachte, es gibt keine Parallelgesellschaften in Deutschland. Das sind alles Theorien. Es gibt mehrere. Es gibt mindestens drei. Und die versuchen jetzt, sich zu verbreiten. So. Und verhindern. Denn für jede demokratische Auseinandersetzung sind gemeinsame Fakten unabdingbar. Ja, geile Ansage, oder? Gemeinsame Fakten. Das ist lustig, weil du kannst... Auseinandersetzung. Ja, dieser Kotz-Emoji, das war die demokratische Auseinandersetzung, da wohl gerade. Ja, und, was ist mit dem Jahrzehnt oder in welchem Jahrzehnt jetzt, wie viele Vergewaltigungen stattgefunden haben, ist auch ein total wichtiges Detail bei der Diskussion darum. Ne? Ja, auch. Ein einleitendes Vorwort von Wahrheitsministerin Giffey wäre schön gewesen. Ja, Demokratie leben, ne? Ministerdarstellerin, würdest du sagen. 2 Minutes Democracy. Ja, ich übernehme auch so ungern die Narrative von anderen Leuten, von daher. Okay, ja. Ja, und das hier tun wir uns jetzt nicht an, keine Angst, keine 42 Minuten. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass hier die Dame schon wieder weitergereicht wird, hier die, wie heißt sie, Elisabeth Wehling. Die hatten wir ja schon bei der Republika dieses Jahr das erste Mal gehört. Und ja, wie das mit Republikanten so ist, da wird man schön von einer Sache zur anderen gereicht und kann seinen Krempel spinnen. Und wenn es darum geht, dass irgendwelche Art von Sprache natürlich total gefährlich ist und wir unbedingt was dagegen machen müssen, dann ist das natürlich für Journalisten und so sowieso immer richtig gut. Da kann man die auch mal 40 Minuten reden lassen. Ist mir auch aufgefallen, ja, dass sie mich voll lange interviewt hat. Ja, nimmt sie sich Zeit für, ne? Ja. Das heißt also, dass wenn du einmal bei der Republika gesprochen hast und dafür wahrscheinlich 450 Euro gezahlt hast oder so, dass du danach die Redner bezahlen ja dafür nichts. Die Redner die dürfen umsonst. aber dass du sozusagen die Republika dann als Sprungbrett hast, um danach die öffentliche Institution penetrieren zu können. Also manche von den Rednern, es gab ja auch schon Redner, die sich ihren Slot da gekauft haben, aber andere von den Rednern, die sie da haben wollen, und ich denke mal, die Dame fällt auf jeden Fall auch darunter, so wie man die Republika kennt, die kriegen das umsonst, ja. Man muss einfach jedes Mal dasselbe erzählen. Und irgendwas mit Memes. Da kriegt man ein Interviewangebot nach dem anderen. Aber was ist denn so der Main Point von Sprache und Ressentiment? Also hast du dir das angeguckt? Nee, ich hab mir keine Minute von diesem Video angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass die Dame wieder woanders gelandet ist und wollte da einfach mal drauf hinweisen. Ah, komm, können wir bei Minute 34 und 32 Sekunden reingucken? Okay, wie kommst du jetzt gerade darauf? Das ist eine schöne Zahl. Okay, 34 und... Ja, das kann man merken, du. 34 und 32 Sekunden, ja. Jetzt bin ich gespannt. wenn ich einer Bevölkerung Angst mache über Sprache. Wenn ich sie immer stärker hineinschiebe in die Idee über Begrifflichkeiten wie Asyltourismus, das ist ja ein Frame des Ausnutzens, ne? Über Sprache wie Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle, Messermigranten, all diese Sprache, die wirklich viele Diskurse dominiert, dann verschiebe ich im Gehirn meiner Bevölkerung, verschiebe ich das Gehirn in eine aggressive Richtung. Aus folgendem Grund, wenn ich immer wieder... Ich verschiebe das Gehirn in eine aggressive Richtung. Mein Gehirn verschiebt sich auch gerade in eine aggressive Richtung, aber ganz böse. Ich habe doch gesagt, das ist eine schöne Zahl. Das passt genau. Du wirst aggressiv verschoben. Vor allen Dingen diese Betroffenheit, die da mitschwingt und diese ganzen Diskurse, die dominiert werden. Also ich habe mich noch nie mit jemandem über diese ganzen Sachen unterhalten. Und wir haben uns über Messermigranten und Flut und was weiß ich nicht, was für ein Scheiß irgendwie unterhalten. Also, das möchte ich mal sehen, welche Diskurse das dominiert. Ja, das Lustige ist ja, das, was sie da gerade vorträgt, ist eine Idee, die ich aus dem US-amerikanischen, ja, aus der Intelligenz hier von dort auch schon mal gehört hat, von George Lakoff. Der hat das genau so vorgetragen und der meinte, dass das der Grund ist, warum die Demokraten ja unter Obama nicht so stark waren im Haus und im Senat. Und er meinte, dass es halt wichtig ist, Frames zu entwickeln, was an sich eine ältere Idee ist, die aber jetzt irgendwie sozusagen von der Linken richtig aufgegriffen wird. Und ich finde es ganz interessant. Also ich weiß nicht, wie jetzt die Elisabeth Wehling wirklich drauf gekommen ist, aber ich müsste mir mal irgendwas von ihr angucken, ob sie den Lakoff zitiert. Weil das hört sich sehr ähnlich an. Die Liste an Sachen, die sie da vorträgt, klingt eins zu eins aus der hier von neuen deutschen Medienmachern, aus deren Wörterbuch für die Einwanderungsgesellschaft entnommen. Ja. Ja. Und die Frage ist ja auch immer, wo der Fokus drauf gelegt wird. Im Grunde genommen ist es ja nicht wirklich falsch, was sie sagt. Ja, nur ich würde jetzt beispielsweise mal die Beispiele, die sie nimmt, angreifen. Ja, das Letzte, was sie gesagt hat, Messermigrant, ja, das, wenn es nur um diese Bezeichnung gehen würde oder irgendwas, was ungefähr auf dem Level von dem wäre, dann würde ich ihr zustimmen. Wenn man dauernd nur über diese Leute reden würde, ja, aber im Gegensatz zu Messermigrant, was halt natürlich ein sehr hartes und sehr starker Kampfbegriff ist, ist sowas wie Flüchtlingswelle oder Asyltourist ja schon fast verharmlosend oder halt auf jeden Fall nicht so aggressiv. Ja, stimmt ja, nur diese Verschiebung. Ja, und außerdem, dann sollen die Leute doch Messermigrant sagen. Wenn du das bescheuert findest, dann kannst du das ja dann auch bescheuert finden. Dann weißt du halt eben, dass du dich mit den Leuten dann da nicht drüber unterhalten willst über das Thema oder was weiß ich nicht was. Aber das, was sie ja schon wieder unterstellt, das ist ja so, als wären die Leute ja alle komplett willenlos ausgeliefert den einzigen Leuten, die irgendwie Agency haben in diesem Land oder so, nämlich irgendwelche Rechten und irgendwelche Journalisten scheinbar. Das sind die, die allen irgendwie diese richtigen Gedanken in den Kopf tun müssen, beziehungsweise die falschen reintun wollen. Und alle anderen sind irgendwie nur Opfer dann irgendwie von den Frames und den Narrativen. Und die können das auch nicht irgendwie selber für sich entscheiden, welche Begriffe sie irgendwie bescheuert finden und so. Ja, ich finde es einfach nur übel, also ja, richtig übel. Und 40 Minuten und Journalismus-Magazin. Muss ich schon wirklich sagen. Warte. Vom Framing her, um mal auf Ebel zu kommen. Wartet, Jungs, Publikation, Co-Autorin mit George Lakoff, Elisabeth Wehling auf leisen Sohlen ins Gehirn, politische Sprache und ihre heimliche Macht. Das auch nur ein Remix ist von Persuasion Strategies. Also hier, es geht halt darum, dass du mit relativ einfachen Begriffen scheinbar die Leute manipulieren kannst. Das große Problem ist aber, dass die Manipulation nur stattfindet, wenn die Meinung in bestimmte Richtung eh schon sozusagen vorgefestigt ist. Das heißt, Messermigrant wird nur jemandem gefallen, der sowieso bereits Migration jetzt nicht so gut findet. Genauso wie neoliberale Bankenmafia auch nur jemandem gefällt, der bereits Fragen zum Kapitalismus hat, sage ich jetzt mal so. Also man insuiert damit so eine starke Steuerbarkeit der Menschen, die in meinen Augen nicht gegeben ist. Kurzer Shoutout an unseren Zuschauer John Doe, der das im Chat auch schon gesagt hat. Ja, guter Mann, John Doe. Wessen Zirkling ist sie? Von dem, den Ewe gerade erwähnt hat. Der George Lakoff, ich habe von dem 3 Bücher gelesen und das eine war ziemlich gut und die anderen, die waren richtig, richtig übel schlecht. Geht das? Also wo ich mir wirklich gedacht habe, Alter, du hast dann einmal ein gutes Buch geschrieben und der Rest ist einfach nur also das gute Buch von ihm ist Moral Politics, What Conservatives Know That Liberals Don't Know. No, oder? Dann war das Furchtbare. ich müsste es raussuchen. Das tut mir leid. Erfahren. Ja, das ist aber Framing, Ebel. Ja, und die machen ja auch Framing. Das ist, meine ich doch, das ZDF, dem braucht man das doch nicht mehr erklären. Die wissen doch, wie das geht mit dem Framing, mit dem Verschieben von dem Gehirn oder so. Ja, die glauben ja auch dran. Ich meine, hast du ja gerade gehört. Aber ist ja auch wieder so lustig dann, ja, dass sie. Ja, okay, das ist dann auch machen, klar, wenn sie dann glauben, ist auch logisch. Ja. Gewissermaßen logisch. Aber wenn die das machen, ist das ja auch richtig, weil die tun den Leuten ja die richtigen Gedanken in den Kopf und das ist ja dann wieder in Ordnung. Anti-Hass-Gedanken eben. Ja, eben, ja. Ja, auf jeden Fall hier dieser Artikel von Tichys Einblick ist ziemlich interessant. Das hat wohl jetzt jemand unter Programmbeschwerde irgendwie hingekriegt. Es gab ja mal dieses Statement irgendwie von dem Chef von der Tagesschau oder Tagesthemen, ich habe schon mal vergessen, aber auf jeden Fall von der Redaktion da, dem Herrn. Von Tagesschau und Tagesthemen. Okay. Und der hat ja irgendwie mal gemeint, dass man, also um sich zu entschuldigen dafür, dass die Tagesschau Tagesthemen nicht berichtet haben, mal wieder über irgendwelche Sachen mit Flüchtlingen, dass man ja quasi nicht erkennen könnte oder so, wir können nicht recherchieren, hat er irgendwie geschrieben, dass jetzt die Migranten überproportional oder die Flüchtlinge überproportional an Morden beteiligt wären, was ja tatsächlich der Fall ist. Also, dass sie überproportional, also mehr als ihr Anteil in der Bevölkerung ist, daran beteiligt sind. Und die Gegendarstellung des Ganzen ist dann halt so abgelaufen, dass er wohl irgendwie einen Kommentar dann geschrieben hat unter diesem Beitrag von vor Monaten und den man dann halt nur sieht, wenn man unter diesem Beitrag die Kommentare öffnet und da dann irgendwie ganz nach hinten scrollt oder so. Also es ist quasi so gut versteckt, wie es nur irgendwie geht. Es ist abgeheftet irgendwie. Und die noch zu spät beantwortet worden, erst nach 3 Monaten oder so. Ja, ja, genau, das auch. Und die Antwort, die sie bekommen haben, war auch mit viel Gewiese drin und viel Verlinkung auf Faktenfinder, gefundene Fakten und so. Ja. Das ist ganz interessant auf jeden Fall. Ich hatte ja auch mal den ZDF geschrieben in der Heute Show und habe ich aber keine Antwort darauf bekommen. Wahrscheinlich habe ich nur die falsche E-Mail-Adresse angeschrieben. Ja, vielleicht. Außerdem, wahrscheinlich denken sie sich auch, ach, heute Show ist ja, muss ja auch nicht stimmen oder so. Ja, möglicherweise nur das. Ja, das war ja so ein bisschen das Thema, so auch die Woche im Netz, die Geschichte mit Soko Chemnitz, Zentrum für politische Schönheit, die gleichen Leute, die bei Höcke auch schon ein Mahnmal errichtet haben und irgendwelche Flüchtlinge vor dem Reichstag aufgeschichtet und so, haben jetzt wieder eine schöne Aktion gemacht. Ich habe sie auf Twitter sogar mit den anderen Hoshis von Peng-Kollektiv verwechselt, weil das so austauschbar ist. Ich dachte an das letzte Mal, als wir mit denen zu tun hatten, bei Deutschland geht klauen. Und das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Inzwischen ist das Ganze ja aufgelöst worden, wie man in progressiven Kreisen sagt, dass es alles nur eine Masche war, um praktisch mehr Identitäten zu bekommen, weil man gehofft hat, dass die Leute auf dem Suchformular der Seite halt ihre Identität preisgeben und man sie so weiteren Demo-Teilnehmern zuordnen kann. Das ist der jetzige Stand der Dinge. Da ich das Ganze für datenschutzrechtlich ziemlich unmöglich halte, glaube ich, das ist auch weiter nur Satire, Satire, Satire. Aber was halt mal wieder durchkommt, ist dieses mit zweierlei Maß messen. Also wenn man Rechte an den Pranger stellt, dann kriegt man heute schon von den linken Zeitungen halt Klaköre, aber dann funktioniert halt das Ganze nicht als Satire. Man ja, angeblich haben die das ja auch gemacht, weil die Polizei irgendwie im Zusammenhang mit G20 irgendwelche Fotos veröffentlicht hat. So nach dem Motto, wenn die das können, dann können wir das ja auch, was ich auch schon ziemlich übel finde, weil ich denke mal, bevor die da irgendwelche Fotos veröffentlichen, werden die ja sicherlich auch einen Verdacht haben, einen ziemlich harten, dass diese Personen, deren Fotos sie da veröffentlichen und in der Öffentlichkeit fahnden, auch wirklich irgendwas gemacht haben, ne? Und also nur irgendwie von wegen so, ja, tralala, hier wurden aber irgendwie die Hitlergrüße nicht richtig verfolgt oder was sie da irgendwie gemeint haben. Ja, also ob das jetzt gerechtfertigt ist, da dann irgendwie nach den Personen mit Bild irgendwie zu suchen und wer das denn überprüft bei denen da, wen sie sich da rausgefischt haben oder so. Ihr seid halt eben nun mal nicht die Polizei. Und das hat auch einen guten Grund, dass ihr nicht die Polizei seid, liebe Künstler. Ja, die sollten sich umbenennen ins Zentrum für politisches Doxing. Mir geht es auf den Sack, dass Leute sich da einen rechtsfreien Raum schaffen und hinterher immer wieder die gleiche Ausrede drunter schreiben und sagen, ja, war ja alles nur Provokation, war ja alles nur Spaß, weil Fotos von Menschen hingen da ja. Jokes on them, I was just pretending to be retarded. Ja, aber die haben Fahndungsfotos mit Geldprämie drunter, die ein Denunziant kriegen sollte, in Chemnitz, nicht weit von dem Ort ausgestellt, wo der Typ niedergestochen worden ist. Das muss also, was hat das noch mit Kunst zu tun? Ja, für eine Satire macht man sich irgendwie nicht so viel Mühe, ne? Und dann, ich sehe schon hier den nächsten Punkt, kannst du eigentlich mal draufklicken, dann hat das auch ein Nachspiel gehabt, dass man diese Steckbriefe dort ausgehängt hat. Ja, nämlich war am nächsten Tag die Polizei da und die gibt auch ganz genaue Hinweise drauf, was da datenschutzrechtlich oder strafrechtlich sogar teilweise im Argen liegt. Also einmal halt, dass nicht davon auszugehen ist, dass die Leute, die dort ausgehängt oder auf der Webseite abgebildet wurden, ihre Einwilligung gegeben haben zu der Geschichte. Das wäre irgendwie das Kunsturhebergesetz. Und da man den Leuten Straftaten unterstellt hat, pauschal, die da auf den Kundgebungen waren, ist da auch der Anfangsverdacht der Beleidigung gegeben, wenn man jemanden unter diesen Vorzeichen halt vorführt und an einen Pranger stellt. Was ich hart finde, was hier steht, ist, dass sie die Telefonnummer der Polizei angegeben haben. Das ist ja schon fast... Die haben auch das Logo von Freistaat Sachsen irgendwie, so geht sächsisch, haben sie auch auf der Seite gehabt. Der Freistaat Sachsen hat gesagt, haben wir keinen Bock drauf, dass ihr das da habt, ist aber trotzdem drauf geblieben. Kannst du mir nochmal... Eine jüdische Vereinigung, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, die haben auf Twitter gesagt, wir haben mit den Leuten gesprochen, sie haben uns das erzählt, dass sie das machen wollen, aber wir geben ihnen nicht die Rechte, unsere Bilder zu benutzen und sie haben sie trotzdem benutzt. Ja. Weil diese Leute haben da auch Recherchefotos gemacht, wobei ich das auch wieder komisch finde, irgendwie, dass da jetzt anscheinend, ist mir egal, wie die sich zusammenfinden, aber sich Leute zusammenfinden, die dann auf eine Demo gehen und da politische Feinde oder religiöse Feinde, ich meine, was ist das für eine Gesellschaft? Tja, Mars, kannst du vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was diese Soko-Chemnitz-Aktion nochmal war ursprünglich von denen? Weil ich habe da jetzt auch so ein bisschen Überblick verloren. Ich habe davon nämlich erst mitbekommen, wo die es aufgelöst hatten. Naja, was haben die denn ursprünglich vorgegeben zu machen? Das war eine Webseite, auf der du Fotos einsehen konntest von Leuten, die in Chemnitz auf dem Trauermarsch oder wie auch immer man diese Demonstration da wo es dann hieß Schulterschluss, AfD, Rechtsextreme und so weiter und so fort. Leute, die da waren und Leute, die da Parolen gerufen haben. Und wir wissen ja auch, diese ganzen Hitlergrußleute, alles Idioten. Aber ich denke halt nicht, dass sie ausschließlich diese Demo nur aus solchen Leuten bestand. Und deswegen finde ich es halt ziemlich vermessen zu sagen, sie rufen nicht nur dazu auf, diese Leute zu identifizieren. Sie rufen auch Arbeitgeber auf, diese Leute zu kündigen. Und Fußballvereine auf, diese Leute rauszuschmeißen und so weiter und so fort. Und das war halt schön reißerisch aufgemacht mit jetzt gleich Bargeld und so weiter und so fort. Man konnte sogar irgendwie noch die Summen erhöhen, die ausgesetzt waren angeblich auf die Leute. Also die haben die Website hingestellt, die haben gesagt, wir haben was mit der Polizei zu tun und ja, wenn ihr da Leute bei den Demonstrationen kennt, dann gibt uns Fotos. Nee. Die haben eine Fotodatenbank, mehr oder weniger, die du immer wieder refreshen konntest. Und dann haben sie dir neue Bilder von der Demo geliefert. Und wenn jemand erkennt, hättest du ihn verpfeifen können, so ungefähr. Okay. Ja, und dann kommt diese tolle Erklärung hier. Wir personalisieren das Grauen, wir geben dem Bösen ein Gesicht. Wir wollen den Rechtsextremismus in Deutschland raus aus der Anonymität hieven. Geht das nicht in eure Köpfe, dass man das von zwei Seiten denken muss? Damit, wenn ihr sowas macht und ihr behauptet, da wird dann behauptet, ja, die Rechten machen sowas schon lange, die Linken machen sowas auch schon lange, deswegen ist in die Media links unten zugemacht worden, weil die Leute fotografiert haben, Namen zugeordnet haben, Adresse zugeordnet haben und das offen zugänglich ins Netz gestellt haben, weil wir das nicht haben wollen, dass Leute sich gegenseitig doxen und dann, was weiß ich, die Häuser anzünden oder die Autos besprühen, weil wir da keinen Bock drauf haben, weil das nicht unsere Art ist, einen politischen Zwist auszutragen. Und da haben wir lange dran gearbeitet, dass das so ist. Ah, Pranger. Super. Wollen wir noch mehr Sachen aus dem Mittelalter wiederholen? Und das nennt sich dann progressiv. Da könnte ich kotzen. Aber ist ja alles nur Spaß. Alles nur Spaß. Ich denke, die Leute haben alle Angst. Wieso können sie denn von Bösen reden überhaupt? Bevor wir zu dieser wichtigen Nachricht kommen, wollte ich noch kurz sagen von George Lakoff: Moral Politics, How Liberals and Conservatives Think. Das war sein gutes Buch, The Political Mind and the All New Don't Think of an Elephant, Know Your Values Frame the Debate, waren beide furchtbar, aber Moral Politics war gut. Okay. Oh, und hier, Jordan Peterson gehört zur Nussball Gang. Internationaler Petersonian Duginismus. Das ist wichtig und richtig, dass wir das herausstellen, dass er, der Mensch, der immer vor den postmodernen Neomarxisten warnt, selber ein Bolschewik ist. Und er ist nämlich ein Krypto-Nassball. Und hier habt ihr die Beweise. Das ist aber kompliziert. Also der ist quasi ein self-hating Nassball, ja? Genau. An der Wand hingen Salzteigronen. Heidi Bennekenstein wuchs in einer Nazi-Familie auf, besuchte Neonazi-Zeltlager, verprügelte einen Fotografen. Dann stieg sie aus. Okay. Ja, da hat sich die Taz die Mühe gemacht, aufgrund der Broschüre von der AA-Stiftung, der die AA-Stiftung einen Haufen Fleck bekommen. Sozusagen, und man hat sich dann hier die Mühe gemacht, jemanden rauszukramen, der eben ein Aussteiger ist, und man hat dann sozusagen präsentieren können: Schaut her, wir haben sowas. Jemand mit blondzöpfigem Hintergrund, oder wie? Genau. Also, die ja. Die sind nicht aus der Colonia Dignidad, oder? Das ist ja aus Deutschland, oder? Nee, der ist aus Deutschland, also. So eine Neonazi-Familie irgendwie. Und dann war sie im Staffellauf in der Schule und musste einer Filipino die Hand geben. Und dann hat ihre Schwester gesagt, ich werde sie nicht mehr anfassen. Und der Neonazi-Vater fand es dann klasse oder irgendwie so. Ja, halt merkwürdige Neonazi-Familie. Ja. Aber kann man sich ja mal zu Gemüte tun. Was lernen wir aus der Geschichte von der Dame? Also das Einzige, was da ja drinstehen kann, weil ich habe es nicht gelesen, das Einzige, was da eigentlich drinstehen kann, ist, sie war eine super schlechte Person, weil ihre super schlechten Eltern sie zu einer super schlechten Person gemacht haben. Aber dann kam der Staat und hat ihr sie im Kino gefesselt und ihr böse Filme gezeigt. Und ja, seitdem Ludovico-Methode ist sie geheilt. Das kann ja eigentlich das Einzige sein, was da drinsteht. Und deswegen brauchen wir dringend AA-Stiftung und Top-Down. Gute Frames. Ja, vom Staat alles Erziehung. Top-Down-Frames. So. Ja, die Leute müssen unbedingt ihren Eltern weggenommen werden, weil ansonsten können die ja nie für sich selber denken und das selber merken, dass das Blödsinn ist und so. Geht gar nicht. Das lernen wir daraus, glaube ich, oder? Ja, und ich lerne aus dem Artikel, es gibt solche Idioten, aber sie sind so selten, dass so ein Artikel dann schon wieder interessant ist, weil es so außergewöhnlich ist, weil es halt im Alltag für 99,9% aller Leute keine Rolle spielt. Schockierend, aber wenig überraschend. Ich habe einen Think Tank Heini aus dem linken Spektrum diesen Artikel teilen sehen, der dann ganz stolz gesagt hat, nein Malte, nein Sören. Du warst nicht im Widerstand, weil in der Umfrage gaben, was waren es, 25% oder 20% der Leute an, dass Verwandte von ihnen im Widerstand wahrscheinlich gewesen sind und realistisch ist 0,1% im Widerstand. Und ja, 25% der Deutschen glauben, dass ihre Vorfahren im Widerstand waren. Die tatsächliche Zahl der Deutschen im Widerstand liegt bei unter 0,1%. Eine groteske Fehleinschätzung laut Professor Dr. Steven Lehnstedt. Und die Umfrage hat sich über CNN ereignet unter europäischen Bürgern und zwischen den 18- und 34-jährigen Deutschen wussten 40% nicht viel über den Holocaust. Und ja, man weiß nicht viel darüber, aber man ist sich sicher, dass man im Widerstand gewesen wäre. Das ist irgendwie so sehr passend. Und den linken Heini, der das geteilt hat, ich habe es nicht drunter geschrieben, aber eigentlich hätte ich drunter schreiben sollen. Ja, glaubst du, aus welchem Lager kommen denn die sich einbilden, im Widerstand zu sein? Also, wenn doch, dann aus dem Linken. Also, ja. Ich fand's interessant. Ist da noch mehr abgefragt worden als, also haben die wie haben die denn das Wissen ermittelt? Stand da was dazu drin? Kannst du mir drei Konzentrationslager nennen oder was? Ja, ich habe versucht, die Originalergebnisse der Studie irgendwie zu finden von der Befragung, aber ich war nicht in der Lage, die richtigen Daten zu finden. Also ich habe jetzt auf sozusagen dem Detektor FM einfach mal Glauben geschenkt, ohne jetzt die direkten Daten selber gesehen zu haben. Und dem Herrn Professor Dr. Steven. Also. Keine Rettung unterm Kapital. Wir haben einen suizidalen Faschismus und die linke Militanz und das Verharren der anderen. Falls ihr es hier noch nicht mitbekommen habt, ist der Faschismus gerade dabei, einen Rückkehrer zu machen. In Brasilien und in den USA hat er schon zugeschlagen. Und die Krise in der Linken, die sitzt tief und fest. Und der Typ hier ist ein linker Denker, der auch schon mal im Gefängnis saß, weil er an einer Geiselnahme mit Toten beteiligt war. Und solche Denker brauchen natürlich das neue Deutschland, weil, ja, nur weil man mal im Gefängnis saß, weil man an einer Geiselnahme mit Toten beteiligt war. Mit der RAF heißt es nicht, dass man später nicht noch genau weiß, wo der Faschismus in Deutschland und der Welt so brodelt. Und ich dachte mir einfach, ihr schaut euch das Interview an und erfahrt mehr darüber, was dieser Mensch so denkt. Du stellst das jetzt so ein bisschen lapidar dar. Der Mann war Terrorist. Der war Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Also das ist nicht irgendwie, der ist zufällig dabei gewesen, sondern das ist jemand, der für seinen politischen Traum Menschenleben in Kauf genommen hat. Ein Terrorist. Ja, ein Extremist halt. Ich bin gerade wie hypnotisiert, ob dieses Wort Jüd-Sternchen innen richtig gegendert ist. Das muss mal überprüft werden, glaube ich. Ich finde die Einleitung schon auch ein bisschen verwirrt. Also, auf jeden Fall. Vielleicht ist ein Wort zu Bolsonaro. Wir haben ja auch mal über Brasilien gesprochen und ich fand es halt sehr faszinierend. Herr Bolsonaro, den kann man schon so ein bisschen mit Trump vergleichen, von wie er seinen Wahlkampf geführt hat und aus was für einer Position der gestartet ist in den Wahlkampf. Aber sein Hauptkonkurrenz ist ja im Endeffekt einer gewesen, der von mehreren Gerichten wegen Korruption verurteilt wurde, aber von seinen Anhängern quasi mit einem menschlichen Schutzschild ausgestattet wurde, das halt weder das Militär noch die Polizei ihn verhaften konnte vor den Wahlen. Hatte ich ja auch schon mal noch vor den brasilianischen Wahlen mal angesprochen. Ja, das war, und da, dieser Typ war natürlich der Liebling der internationalen Intelligenz, ja, dass der gewählt werden sollte. Und weil dieser Typ nicht gewählt wurde, obwohl er eigentlich total unwählbar war. Ja, wie gesagt, also die Bevölkerung musste ihn quasi von der Polizei abschirmen, dass er nicht verhaftet wurde. Und er wurde trotzdem als Präsidentschaftskandidat zugelassen. Unglaublich. Ja, aber jetzt stell doch mal die Systemfrage. Aber Bolsonaro, das ist der schlimme Typ. Das ist der Schlimme. Der ist schlimm. Du musst die Systemfrage stellen und militante Projekte gibt es ja ein paar, aber es fehlt so die gemeinsame Bewegung, die das Utopia aufbaut. Tja, und selbst wenn das alles so schwer zu gewichten wäre, ne, das sind drei einzelne Sachen an drei verschiedenen Orten der Welt und deswegen geht die Welt jetzt unter. Also naja, Kassandra-Rufe, würde ich sagen. Und Maus Schläger aus Berlin-Neukölln, der Jugendwiderstand, läuft herum und prügelt sich auch gern mal mit anderen Linken und man muss Israel gar nicht mögen. Man darf nicht mit Kippa rumlaufen. Und generell, wenn man das falsche T-Shirt trägt, dann kann man schon mal eine abbekommen. Und auch Rapper mit dabei. Und sie wollen einen Volkskrieg und den Staat abschaffen und interessieren sich für Muay Thai, Kickboxen und natürlich Vollkontakt, Karate. Und sind Anhänger von Mao, finden Mao klasse. Und laufen in Berlin rum. Ich finde es klasse. Berlin ist gut und ich wünsche den Jungen noch viel Erfolg bei dem, was sie so tun. Ja, vielleicht haben die ja bald ihren eigenen Stil, Muay Thai Kickboxing. Die benennen dann den Ortsteil in Mao Bit um. Berlin Neu-Mao. Okay. Das Lustige ist, dass in einem Land, wo Mao an die Macht gekommen ist, im Staatsfunk und in den Medien, wo ja auch noch Zensur herrscht, überall der freie Markt und der Kapitalismus gepriesen wird. Also das ist irgendwie, ja, ich finde es klasse. Also, ja, und Mao ist ja auch so ein Kandidat, der gern so ein bisschen unter die Harmlosen gezählt wird. Und da müssen auch, ich würde mich auch mal interessieren, was so die Leute glauben, was er so auf dem Buckel hat. Ja. Tote und wie viel Verhungerte und wie viel Getötete, nur weil sie intellektuell waren und so weiter und so fort, wenn sie da in Berlin rumstehen und oh Gott, so ein Schlechter verehren. Und Deng wäre auch interessant. Also der hat ja sozusagen China ein Stück weit gerettet, also mit seinen Reformbestrebungen. Aber ja, Amerikas neue Religion. Dieser Artikel geht darauf ein, dass es ein Framing gibt, eine Linse, mit der man Menschen angucken kann. Und diese Linse besagt, dass selbst wenn du ein Atheist bist, du sozusagen aus evolutionsbiologischen Gründen an Geist hast, der sozusagen bestimmte religiöse Formate einfach nicht aus dem Denken rausbekommt. Und dass Social Justice sozusagen eine säkuläre Religion ist, die ohne Gott auskommt, aber halt eine Erbsünde hat und ein Gender, an das man glauben muss. Und dass auf der anderen Seite viele Menschen, die eigentlich religiös sind, die eigentlich schon so einen Rahmen haben, in dem sie denken sollten, sozusagen an vorgegebenen aus der Religion, dass viele davon ausgebrochen sind und jetzt in sozusagen Trumpism ja sich geflüchtet haben. Und der Artikel geht sozusagen darauf ein, dass die liberalen Grundwerte von Amerika durch Trumpismus und durch soziale Gerechtigkeitsmenschen erschüttert werden. Ich fand es ganz interessant, aber Ich kann mit dem Frame immer noch nicht so viel anfangen. Ich muss da mal mehr drüber lesen. Ja, und ich erwarte noch so ein paar Beispiele, die den Trumpismus auf einem großen Maßstab auch mal wirklich so offenlegen. Ich meine, den Pussyhead March, wer könnte das vergessen? Ja, ja. Ja. Ich meine, solches Verhalten, auch wenn ich das mit dieser Ersatzreligion nicht hundertprozentig unterschreiben würde, das sieht aus wie die stärksten Ausmaße von religiösem Eifer. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was sonst solch eine Reaktion hervorrufen würde. Vielleicht hat jemand einen Vorschlag, außer religiöser Eifer, wie lässt sich so ein Verhalten erklären? Fanatismus. Ja, wir hatten, ich weiß nicht, hatten wir das hier im Stream auch, aber auf Twitter auf jeden Fall hatte der Abel, was war das, von irgendeinem Filmemacher die Biografie geteilt, ne? Ja, ja. Und der sagte dann so ein bisschen, und da habe ich mich auch selber drin wiedererkannt, den zornigen linken jungen Mann, der ich mal war, dass halt, wenn man die Religion irgendwie hinter sich lässt, ich bin ja auch als Christ erzogen worden und war sogar, na, bis ich halt angefangen habe, wirklich kritisch zu denken, auch wirklich ein gläubiger Christ eigentlich, aber wenn dieses Vakuum dann entsteht, wo die Religion war, dann sucht man sich was dieses Vakuum füllt und das vertritt man dann mit der gleichen Vehemenz wie eine Religion wahrscheinlich. Fand ich ein recht passendes Bild. Ja, vor allem jetzt was Gutes ist sozusagen, also fürs Gute kämpfen, ne? Hm, klar, ja. Das wertet einen ja in den eigenen Augen auf. Mhm. Ja. Das war Emil Di Antonio, a radical filmmaker in Cold War America. Und das war der Typ, der mit seinem Film das Genre des McCarthy-Films sozusagen angestoßen hat und der dafür verantwortlich ist, dass sozusagen der Ruf von McCarthy am Ende negativ ausgefallen ist und nicht mehr positiv, weil der McCarthy war mal sehr respektiert für das, was er getan hat und Emil De Antonio halt ein UdSSR-Liebhaber, auch wenn er dann später kritischer gegenüber der UdSSR geworden ist, aber immer noch sozusagen eher auf der Seite der UdSSR wie der USA war. Emil De Antonio, der hat sozusagen es hinbekommen, dass in der Öffentlichkeit McCarthy negativ gesehen wird. Und dazu sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass es sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass sehr viele Verdächtigungen, die der McCarthy getätigt hat, sich als wahr herausgestellt haben im Nachhinein. Ja. Sehr viele, die auch zu der Zeit, wo er aktiv war, als sehr weit hergeholt erschienen waren. Aber er hat total übertrieben, aber he was onto something. Als dritten Punkt möchte ich euch die Tragweite dieses Antrages bewusst machen. Dieser Antrag streicht Paragraf 219 ersatzlos. Sehr gut. Dieser Antrag streicht auch Paragraf 218 ersatzlos. Das bedeutet, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen für die Dauer der gesamten Schwangerschaft. Das ist heute in Teilen auch schon möglich. Aber nur mit medizinischer Indikation und wenn das Leben der Gemutter in Gefahr ist. Das heißt, nach diesem Antrag könnte auch im sechsten Monat noch eine Frau abtreiben, ohne medizinische Indikation, wenn einfach ein ganz gesundes Baby in ihr heranreift. Ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, dass eine Spätabtreibung manchmal zu einer frühen Geburt wird. Und was ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, ist, wenn sich das Kind, das eigentlich abgetrieben werden sollte, dann auf dem OP-Tisch nicht mehr sterben will. Wenn das Kind, was eigentlich vielleicht nach meinem Willen zukünftig, wenn ich Ärztin bin, abgetrieben werden sollte, anfängt auf dem OP-Tisch zu stöhnen, sich zu bewegen. Aber auch hier gibt es Grenzen für mich. Und zwar die Forderung im Antrag, den Paragraphen 218 ersatzlos zu streichen. Miri als Medizinstudentin hat dieses ethische Dilemma schon dargestellt. Durch diese Forderung wird es möglich, zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft diese ohne medizinische Indikation abzubrechen. Es wäre möglich, ein ungeborenes, aber lebensfähiges Kind im Mutterleib töten zu können. Und hier hört es für mich auf. Ja, jede Frau sollte selbst für sich und ihren Körper entscheiden dürfen. Aber auch das Leben im Mutterleib ist Leben. Und dieses Leben muss beschützt werden. Verhaltener Applaus. Sabina, und dann kann sich ja, Stefanie aus Braunschweig warte ab. Jetzt kommt nämlich, wir haben bisher nur die netten Damen von den Jusos gesehen, die doch so einen Funken Anstand im Leib haben. Und jetzt kommt, also ich habe lange nicht mehr, also... Die Schlagworte an der Wand sind auch toll. Antifaschistisch, feministisch, sozialistisch, internationalistisch, aus Überzeugung. Okay. Das Damix kommt auch das feministisch auch nochmal zurück. Die internationalen Sozialisten. Man vergleiche jetzt das Gejohle. Ich habe mich gerade bei den letzten paar Beiträgen gefragt, ob wir bei den Jusos oder auf dem Deutschlandtag sind. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Es kann doch nicht euer Ernst sein, so eine pathetische Rhetorik hier an den Tag zu legen. Also im Grunde genommen sexuelle Selbstbestimmung, aber. Nein, eben nicht. Nix aber. Da steht feministisch. Das müsst ihr auch ernst meinen. Wenn ihr die Verurteilung... Ich glaube, ihr versteht nicht, was pathetische Rhetorik ist, aber egal. Ja, und außerdem hat die Dame da echt ein T-Shirt an, wo die Wörterbuchdefinition von Feminismus draufsteht. Da sollte sich die Scheiße vielleicht mal durchlesen. Oder das T-Shirt wegschmeißen, weil die Wörterbuchdefinition ist meistens nach nicht, wie es eigentlich sein sollte, dass Feminismus eine Überlegenheitsideologie ist, dass Frauen alles dürfen und nichts müssen und so. Genau wie die ihre Kollegin hier gerade abhandelt, macht die das auf jeden Fall in feinster patriarchalischer Manier. Na, was ist denn der Deutschlandtag? Ja, wahrscheinlich von der CDU, würde ich sagen. Ne? Okay. Ja, gut, von der jungen Union wahrscheinlich, dieses Zusammenkommen. Es wurde gerade gesagt, wir müssen für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Ja, im Ernst. Irgendwelche Ungeborenen, du. Wir müssen für die Lebenden, also nicht für die Ungeborenen. Was? Ja, weil die leben dann auch, die liegen dann auch auf so einem Tisch und ja, zu der einen, die habe ich gerade gesagt. Wir haben fucking Tierschutzgesetze, Mädchen. Ja. Hast du davon schon mal gehört? Oh Gott, echt. Wie fundamentbefreit muss man sein, um so denken zu können? Ich glaube, die klebt schon an einem Fundament, aber ja, halt dem Frauen dürfen alles Fundament. Frauen dürfen alles und müssen nichts. Deswegen ja auch, braucht man ja auch nicht verhüten oder so. Und ja, man muss vielleicht doch, ne, wenn das eine Ärztin ist, dann muss sie vielleicht dann auch das Baby dann umbringen oder was. Wenn das dann nicht sterben will von alleine. Irgendeiner muss das ja dann machen. Mama ja. Möchte ja nicht das machen. Ja gut, das blendet ja. Die ja aus, das merkt man ja jetzt. Ich meine, der hat das ja gerade gehört. Das ist ja ist nur Deutschlandtag, Rhetorik, pathetisch. Achso, ja, Entschuldigung. Juristisch schon vorhin erklärt worden, die haben einfach vorher kein Recht. Und die Grundrechte, das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere. Das heißt, ihr könnt die Abwägung leider nicht richtig treffen. Das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere. Erstmal lange nichts zu machen. Der Absatz eines Stiefels in ein Gesicht getreten, immer und immer wieder. Mann. Ja, was für eine Aussage, ne? Ja, und das Interessante daran ist, ich treffe die Entscheidung für mich. Und du triffst sie für dich. Ich. Das haben wir schon verstanden. Ich sage dir nicht, was du zu tun hast. Und das ist der Knackpunkt. Ich kann nicht über andere Frauen entscheiden. Ich kann nur über andere Menschen entscheiden. Ja. Ich kann nur für den Erzeuger von meinem Kind entscheiden, aber nicht für andere Frauen. Aber da zeigt sich der Feminismus auch mal wieder von seiner ehrlichsten Seite. Das ist ja wie in der Debatte um Spousal Abuse, dass wenn dich dein Mann schlägt, dass wenn du ihn dann tötest, dass du legal davonkommen sollst und manche das so drehen wollen, dass du nicht nachweisen musst, dass er dich geschlagen hat, sondern dass es reicht, dass du sagst, du wurdest emotional misshandelt und du kannst dann deinen Mann töten und du kommst straffrei davon. Da gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass so eine dass solche Gesetze durchkommen in Kanada. Also da ist das, was hier zu sehen ist, ja, da geht in die richtige Richtung. Das ist der Feminismus. Das ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern das ist in meinen Augen das Herzstück des Feminismus, wie er denkt. So, weil die gleichen Rechte haben wir bereits, so seit längerem. So. Also nur um das mal vielleicht so in den Raum zu stellen, auch wenn es ein bisschen perfide ist, nach aktueller Gesetzeslage ist es so, wenn eine Frau auch im 9. Monat kurz vor der Geburt die Schwangerschaft abbricht, kriegt sie maximal ein Jahr oder eine Geldstrafe. Laut aktueller Gesetzgebung. Das gilt auch noch für ein paar Monate nach der Geburt. Was für die das unmenschliche Schlimmste überhaupt auf der Welt bla ist. Nur so nebenbei. Du kannst doch auch nach der Geburt zur Adoption freigeben. Warum musst du abtreiben können im 8,5. Monat? So. Also, warum kann man dann nicht abtreiben im 16. Monat? Wo ist denn dann da der Unterschied? So, sorry. Selbstbestimmung. So, ernsthaft, weil 9. Monat wird dann auch wieder nicht reichen. Dann muss es 12. sein oder so. Ich sag's dir. Ja, aber ich finde, aber realistisch könnte man sich doch dann darauf einigen, dass man so einen Stichtag hat nach der Grundschule, wenn man weiß, ob aus dem Kind was wird oder nicht. Ja, aha. Ja, aber beim Feminismus bleibt nicht mehr viel übrig, weil alles, was irgendwie gut und richtig ist, umgesetzt worden ist. Und das, was vom Feminismus noch da ist, ist einfach nur bitter und übel und zerfressen im Denken. Weil wie kommst du auf die Idee, dass das gut ist, was du da argumentierst? Also welche Gedankenprozesse müssen bei dir vorher abgelaufen sein, dass du plötzlich auf einer Bühne stehst und sagst, 9 Monate kann man töten, 8 Monate kann man töten. Feminismus. Auch wenn es eigenständig überleben könnte. Feministische Gedankenprozesse. Ich bin eine Frau, ich habe ja wohl ein Anrecht auf alles. Weißt du, und im Hintergrund hast du ein Plakat antifaschistisch. Ja, was haben wir denn in Nazi-Deutschland gemacht? Wir haben Menschen rechtlich abgesprochen, dazu zu gehören und haben sie dann irgendwann in Lagern dann im 184. Monat abgetrieben. So. Und hier steht dann jemand, der mit Antifaschismus dasteht, der sagt, ja, wir haben jetzt zwar hier ein selbstständig lebensfähiges Wesen, aber wir wollen jetzt, wir wollen es umbringen. Und das zwar, ist weil Weg, mir das wichtig ist. Genau. Rechtlich ist das ja auch schon geregelt. Kollidiert mit dem, was wir wollen. Und was mir vor allen Dingen auch noch auffällt bei dieser ganzen Nummer ist, SPD, ne? Die Leute, die meinen, wo irgendwelche Justizminister meinen, so nach dem Motto, ja, hier Hand aufs Knie legen, da müssen wir juristisch schärfer werden und lauter so ein Scheiß. Nichts ist genug irgendwie für, was man den Männern irgendwie unterstellen kann. Und die kleinste Verfehlung muss sich zum Sexualstraftäter machen oder so ein Kram, wo man auch mit dieser Selbstbestimmung dann redet. Das ist alles nicht hinnehmbar, das geht alles nicht. Aber auf der anderen Seite irgendwie dann eine Abtreibung machen, kurz vor der Geburt oder so. Und da sagen irgendwie so, ja, das muss doch alles gehen und irgendwie war unsere Selbstbestimmung ist meines Erachtens nach schon wirklich richtig üble Verblendung. Also wie man diese beiden Gedanken gleichzeitig irgendwie in seinem Kopf haben kann, dass das eine irgendwie Selbstbestimmung ist und das andere irgendwie Selbstbestimmung und dass da kein nicht irgendwie das zu weit geht oder so. Oder man da irgendwie mit zweierlei Maß irgendwie misst, was man den einen irgendwie abverlangt und was man den anderen irgendwie zugesteht, finde ich schon richtig übel. Also. Ja, beruft sich aufs Gesetz, ne? Oder ja, es wäre ja irgendwie geklärt, dass die keine Rechte haben oder so. So wie die Dame das hier darstellt, weckt das auf jeden Fall sehr komische Assoziationen. Ja, früher haben die Nazi-Idioten von unwertem Leben gesprochen. Davon ist sie auch hier nicht so weit entfernt, wenn sie sagt, so ja, vor der Geburt ist es kein Leben und ja, es gibt Frauen und andere Dinge. Ja, also ganz, die hat sich da ziemlich drin in ihr Thema verrannt, sage ich mal. Und der Applaus. Ja. Das ist geil. Ja, also klar, ich meine, man kann sich jetzt, also irgendwie am Anfang von der Schwangerschaft, da kann ich diese Argumentation ja auch noch verstehen. Aber es gibt ja nicht umsonst diese Grenzen. Ja, wer soll das auch machen? Das frage ich nochmal. Ich meine, auch wenn ihr das ausblendet, aber das macht doch keiner. Das kannst du doch einem Arzt nicht zumuten, so eine Schweinerei. Also. Ja, zu dem Thema haben wir gleich noch was. Die Debatte gibt es halt schon sehr lange und da wurde sehr lange rumprobiert und da wurde analysiert, wie sind die Zeiten, wie sind die Situationen, wann ist es gut und wann ist es nicht gut. Und da hat man jetzt einen Kompromiss gefunden und vielleicht ist er nicht so ganz gut, vielleicht soll es ein bisschen länger sein, vielleicht soll es ein bisschen kürzer sein, da kann man sich noch drüber streiten. Aber es ist in jedem Fall besser, der Kompromiss, als zu sagen, nein, man darf gar nicht abtreiben oder man darf abtreiben bis zur letzten Minute. Ja, finde ich auch. Wer das nicht versteht, der sieht so aus wie die Dame anscheinend leider. Und was noch dazu kommt, mit dieser Rhetorik, wisst ihr, was sie damit macht? Diese ganze Verzögerungstaktik, die im Bundestag läuft mit 219a. Ihr seid so dumm, dass ihr da den CDU-Leuten so Argumentationen gibt. Das ist unfassbar. Ja? Sexuelle Selbstbestimmung, aber. Also nicht konsequent, nicht bis zum Letzten, immer nur, da wo es mir jetzt gerade gefällt. Lächerlich. Ja, und das sind auch die Umgangsformen heutzutage unter Politikern. Ne? Dumm, lächerlich, unter Parteigenossen. Okay. Schöne Nachfrage hier von Rainer Tentakel im Chat. Wenn das eine Tochter wäre, die man abtreiben will, hat die dann eigentlich auch das alleinige Recht, über ihren Körper zu entscheiden? Das wäre ja eine philosophische Sackgasse. Abtreibung von Weibchen verboten. Ja, du willst ja jetzt denen nicht mit Logik kommen, oder? Ja, ich glaube, ab wann kann man denn das eigentlich feststellen, welches Geschlecht die Leute haben? Ist aber schon früher, oder? Ja. Ja, dritte, vierte Monat oder so doch schon, ne? Wenn was ein Geschlecht hat. Wieder diesen Uhrenwagen, ernsthaft? Oh Gott. Weil ansonsten sehe ich das schon kommen. Aber wir müssen zum Arzt gehen, ja. Nee, das Ding hier ist ich habe einen unbearbeiteten, es gab viele bearbeitete Versionen und dieses Arcani-Magazin, was auch immer das ist, keine Werbung oder so, noch nie was von denen gelesen, die hatten halt eine relativ ungeschnittene Fassung davon, ohne Einblendung. Ich glaube, es kommt noch eine Einblendung dazu, dass dieser Antrag ist der Antrag ist angenommen worden auf die komplette Abschaffung von Paragraph 218 von dieser Juso-Bundesversammlung. Ja, genau. Viel dazu Spaß. Dazu habe ich hier auch noch diesen Facebook, so bin ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden, über diesen Facebook-Post hier von Pragmatische Linke, die halt eben ja auch schreiben, dass sie dazu geredet haben, zu diesem Thema, also Rednerinnen da hatten mit diesem Idiotenstern hier, aber gut, Pragmatische Linke. Und dass denen halt auch vorgeworfen wurde, sie wären antifeministisch und dumm. Ne, also. Ja, also bis auf das Gendersternchen in Rednerinnen sehen die recht pragmatisch aus. Ich kann mir vorstellen, dass die erste Rednerin von denen kam, die das mit den deftigen Bildern vorgetragen hat, was ich der Sache auch sehr angemessen fand. Ja, ja, ich meine, dass die von denen kommt. Ja, so oder so. Ich meine, gut, die Dame ist Medizinstudentin scheinbar und ich meine, hier haben wir noch so ein paar. das wollte ich eigentlich auch nicht komplett durchgehen hier, das ist von Frau TV. Da geht es halt auch um Abtreibung und dass halt angeblich die Leute, also es ist so ein bisschen schwammig ausgedrückt, die meinen hier, dass das im Studium nicht richtig drankommt oder gar nicht drankommt oder so. Ich habe das nicht so ganz genau erfassen können. Bleibt so ein bisschen schwammig. Genauso wie sie dann, und deswegen gibt es halt diese Organisation hier, Berlin Medical Students for Choice, irgendwie heißt die, wo die beiden Damen hier irgendwie her sind. Und ja, ich fand das einfach nur, ich meine, wenn das jetzt wirklich so ist, also die üben das halt mit diesen Papayas hier, deswegen dieser Papaya-Workshop hier aus dem Titel, sieht man hier auch irgendwo, wo sie das dann hier dann quasi dann so absaugen, aus der Papaya quasi diese Samenkörner, um das halt auszuprobieren, also mit so einem Gerät wird das hier gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht für den neunten Monat, aber muss ich auch nur denken. Gut, wenn das jetzt stimmen würde, dass sie das nicht behandeln in dem Medizinstudium, dann fände ich das sicherlich auch nicht so gut, aber ich weiß auf der anderen Seite nicht, was dieses beschissene Gegrinse von den Leuten die ganze Zeit sein soll Und weil die sich da irgendwie auf jeden Fall tierisch gefallen in diesem ganzen Thema. Und das fand ich doch so ein bisschen, ja, merkwürdig. Und auch diese alberne Scheiß T-Shirts, die anhaben, ne, das ist wieder dieses Aktivistending. Und da haben sie den Jens Spahn irgendwie geschrieben, der halt, also dieses Zitat, flächendeckende Möglichkeiten, was er hier bringt, quasi aus dem, was sie ihm geschickt haben, lässt meines Erachtens auch tief blicken, weil die ihm wahrscheinlich gesagt haben, so nach der Mutter, ja, hier, Jens Spahn, du kannst ja nicht überall und in jeder Klinik irgendwie, oder in jeder Uni das irgendwie lernen und das ist doch, muss doch überall sein und so, ist doch vollkommen normal, weil was sie nämlich auch schreiben, ist, dass es irgendwie 100.000 oder 101.000 Abtreibungen jedes Jahr gibt, was ich auch eine ziemlich große Zahl halte, also auf jeden Fall gemessen daran, wie verbreitet ja und wie einfach zugänglich diverse Verhütungsmethoden in diesem Land sind, finde ich das eigentlich schon ein bisschen viel, also ja, und auf jeden Fall dieses ganze... Am Tag hört sich viel an, ja. Mhm. Dieses ganze Glücklichsein und so, ne, und ja, yeah, hier Power, ne, Uterus, Krempel irgendwie, fand ich auf jeden Fall, ja, nicht so toll. Also dem Thema angemessen würde ich mir eigentlich, ja, also man merkt halt, es ist Aktivismus, es ist irgendwie Gerede und man kann sich auch auf nichts von dem verlassen, deswegen, was sie sagen in diesem Artikel, in diesem Beitrag, mich würde das echt mal interessieren, wie das wirklich quasi gehandhabt ist und ob das wirklich so ist, wie die ja. Herrschaften hier meinen, weil ich fand es halt ziemlich... 100.000 pro Jahr? 101.000. 100.000 von 800.000, ne? 800.000 Schwangere und 100.000 treiben ab davon im Jahr. Krass, ja. Alter. Hat das fehlen, ne? Ich auch. 100, also ich... Wow. Mhm. Also das ist schon dass es Engpässe bei den Kapazitäten für Fortbildung oder bei der Medizininfrastruktur gibt, das ist ja in jedem Sektor so, das ist nicht nur in dem Sektor so, deswegen bezweifle ich das nicht unbedingt. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Ich wollte noch anmerken, Gott strafe Berlin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da in manchen Regionen, in manchen Universitäten, ne, auch mit Religion und so einem Krempel Vorbehalte gibt gegen diese ganze Sache. Und auf der anderen Seite ein Frauenarzt oder ein Chirurg, der den Eingriff dann durchführt, ich weiß jetzt nicht, welcher Facharzt das macht, der wird auf jeden Fall, bevor der auf die Patienten losgelassen wird, auf jeden Fall ausreichend Training bekommen. Also an sich finde ich es doch übertrieben, wenn ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenke. Ja. Studium, und früher, meine Arzt, vielleicht kriegt der das nicht mit, aber die Spezialisten, zumindest bevor die am Patienten sind, klar, also die werden mit Sicherheit eine bessere Lehreinheit bekommen, als da eine Papaya auszukratzen mit den Mädels. Das Ding ist aber doch auch, dass wenn wir jetzt von den Abtreibungen, wie sie momentan möglich sind, reden wir von den ersten 3 Monaten und da ist vieles halt, heutzutage läuft da über Chemie, Pharma. Also, dass es keinen Eingriff in dem Sinne mehr gibt. Ja, ich weiß noch nicht, ob die das als Abtreibung erzählen. Also irgendwie so ein, diese... Ja, eine Pille danach zählt, ja, Pille danach zählt da, glaube ich, nicht, ja, dazu, ne. Nee, ich meine auch nicht die Pille danach. Ich meine, dass es gibt auch chemische Abtreibung. Okay. Ja? Also ohne Eingriff. Ja, aber wie kriegt man die Pille in die Papaya? Das müssen uns diese beiden netten Damen da erklären. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ja, ich kann mich Chris nur anschließen. Egal, was für gute Intentionen hinter dem Auftritt stecken mit diesem Uterus-T-Shirt. Oh Mann. Ja, und halt vor allen Dingen auch, bei dem Thema sind, wie zufrieden die waren, fand ich halt. Ich wollte eigentlich was raussuchen zu. Es gab wohl einen massiven Snafu bei einem Pillenhersteller, dass sehr viele weibliche Pillen, also die Verhütungsmittel, nicht wirksam waren für ein paar Monate. Und die es halt erst auch nach ein paar Monaten gesagt haben, so, ach ja, wir haben da einen Fehler gemacht. Und da sind wohl wirklich fast 100 Millionen Kunden europaweit von betroffen, auch Leute in Deutschland. Wenn, falls weibliche Zuhörer haben, vielleicht sollten sie sich mal informieren. Ich habe den Namen der Medizin jetzt vergessen, aber es ist ein weit verbreitetes Präparat wohl gewesen. Nur so, das ist vor ein paar Tagen ans Licht gekommen. Ja. Vielleicht haben wir ja einen Babyboom in 9 Monaten. Ja, die Geburtenrate steigen, ne? Ja. Ja, oder einen Abtreibungsboom, je nachdem. Ja. Tansania. Kardinal lieber verhungern als Homosexuelle akzeptieren. Der Erzbischof von Dar-Salem wandte sich gegen Entwicklungshilfe, die an Bedingungen zum Umgang mit Homosexuellen geknüpft sei. Generell halte ich jede Entwicklungshilfe, die nicht an institutionelle Reformen geknüpft ist, für absolute Geldverschwendung. Keine Hilfe ohne Forderung. Punkt. Du kannst nicht Ländern helfen, die selber nicht gebacken bekommen, ihre eigene Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen und denen dann nicht noch erklären, dass sie einfach mal institutionell ein bisschen Reform brauchen. Also nein, es ist nicht so, also sowas wie Essen, wir haben das seit einer ganzen Weile unter Kontrolle, es sind keine komplizierten Konzepte, wenn ihr die nicht annehmen wollt wegen Gründen XY, dann war es halt scheiße für eure Bevölkerung. Keine Hilfe ohne Bedingung, ist meine Meinung. Ich, keine Ahnung. Ja, vor allem, wenn Leute kommen und Bedingungen stellen, dann machst du es irgendwie auch erst recht nicht, ne? Für so ein paar Handvoll Reis oder so. Ja, aber dann ist halt auch Hunger, weißt du? Keine Ahnung. Du kannst nicht, Entwicklungshilfe, die nicht an Bedingungen verbunden ist, hat einen ähnlichen Effekt auf die Demokratie wie Öl finden, nämlich einen ziemlich schädlichen, weil die Regierung nicht sich um den Bereich mehr kümmern wird, in dem geholfen wird. Und dann, ja, der Rest ist Geschichte, wie man sieht. Hier haben wir eine sehr lustige Headline. God sexually assaulted Virgin Mary getting her pregnant without consent, shock claim. Also Gott hat quasi durch die unbefleckte Geburt der Jungfrau Maria sie vergewaltigt, weil sie nicht Consent gegeben hat. So. ich fand den Artikel einfach nur lustig, weil so eine Schnittstelle zwischen Kirchenkritik und SJW-Kultur halt irgendwie trifft, dass man da einfach nur drüber lachen kann. Die ganze Geschichte bezieht sich halt im Endeffekt auf einen Typen, der oftmals solche provokanten Thesen in den Raum schmeißt. Nur jetzt zur Weihnachtszeit hat er da wohl einen Nerv getroffen. Und was es noch dazu zu sagen gibt, ist, dass da sich der Typ, der diesen Vorwurf erhebt, auch auf die Bibel beruft, man auch sagen muss, dass in der Bibel tatsächlich steht, dass die Jungfrau zumindest laut gewissen Interpretationen doch ihr Consent vorher gegeben hat zu Gott. Also aber ja, allgemein ist doch nicht eine Schmutzmeldung. Holy Ghost hat sie doch geschwängert. Tja. Ja. Und ich meine, was so tatsächlich passiert ist, wissen wir doch alle. Ne? Ich sag nur. Aber wir haben ja Weihnachtszeit, da können wir auch mal darüber reden. Ne? Ich kenne das als alten Witz, wie irgendwie der Papst an eine Himmelspforte kommt und niemand kennt ihn, bis dann irgendeiner den Heiligen Geist holt und der sagt dann wieder, ach ja, dich kenne ich, du erzählst mir diese Lügen über mich und Maria rum. Ja. Die Frankfurter Rundschau hat sich mit so einem ekligen Bericht irgendwie nochmal nach vorne getraut und ja, eigentlich so ein Tenor veröffentlicht, wie, ja, die Männer sind selber schuld an MeToo und dieses ganze Jammer jetzt, das muss man aufhören. Also nicht besonders, finde ich, tiefgehend, aber da weiß man mal, wo man dran ist bei der Frankfurter Rundschau. Ne? Immer so als Lesetipp, wenn man mal Lust hat, sich aufzuregen. Also gegen solche Leute ist es dann irgendwie auch schwierig anzukommen. Ne? Wenn die Mehrheit ausmachen bei uns. Solche Schreiber, solche Meinungen. Der Mann ist verunsichert in Bürosituationen mit Frauen alleine. Also ich habe es ja schon öfters erwähnt, aber es war schon vor über Jahrzehnt war es in Amerika so. Du bist nicht in Geschäftsgebäuden alleine mit Frauen im Aufzug gefahren. Weil man wusste, da gibt man sich Blöße. Da gibt es ja schon noch kulturelle Unterschiede. Ich habe ein paar Leute gefragt. Unter anderem auch gelesen von einem, der im Betriebsrat wohl ist und meinte, er hätte das in 25 Jahren einmal erlebt oder so, dass es da Probleme gab. Und ein Kollege auch so ähnlich, so nach dem Motto, ja, es gibt es irgendwie in Firmen so selten, dass man da nichts mit zu tun hat, aber vielleicht ist das auch nur eine Fehleinschätzung, das ist halt anekdotische Evidenz, ne? Sorry. Ja, im Gegensatz zur anekdotischen Evidenz geht es hier um etwas handfestere Evidenz. Und zwar gibt es einen Trend, was heißt einen Trend? Es gibt zumindest den Anfang eines Trendes, der auch von verschiedenen Gossip-Magazinen und Celebrity-Magazinen so ein bisschen gepusht wird, dass halt, Männer Frauen bitten, bevor sie Sex haben, so, ja, hier, sag doch mal bitte in die Kamera, ja, ich bin hier, weil ich wirklich hier sein will und ja, ich will auch Sex mit dir haben, so, ich gebe meinen Consent und bla. So, und dann geht's erst zur Sache, damit die Leute halt im Endeffekt ein Beweisstück haben, weil es weit verbreitet ist, dass halt hinterher irgendwelche Sexual Allegations kommen. Hatten wir ja, sag mal, 50% der Frauen wirst du damit vergraulen, oder? Und die und es hilft auch nicht wirklich. Irgendwelche Minor Celebrities oder also irgendwelche Stars oder Sternchen, die dann halt auf Partys irgendwelche Leute bringen und sagen, ja, okay, ich habe halt einen Vertrag mit meinem Label oder mit meinem Studio und da steht halt drin, ich darf mir da keine Blöße geben und deswegen machen wir jetzt so dieses Video. Und daraus hat sich halt quasi so über diese Gossip-Magazine ein Trend entwickelt, dass es halt auch normale Leute machen. Ja, und gut, je nachdem, wo man ist, also gut, wenn man fragt, darf ich ein Video von dir machen, dann macht man das Video, dann das ist sowieso straffrei dann. Ja, aber wenn es hinterher dann halt zu irgendwelchen Debatten kommt, war es doch jetzt Consent oder nicht, gibt es da dann halt auch wieder rechtliche Hürden, weil ja, es halt auch nur ein Indiz ist von verschiedenen und weil es halt nicht als reines Beweisstück gelten kann. Und es hat auch schon Fälle gegeben, wo, obwohl es so ein Video gab, dann die Leute überführt wurden der sexuellen Vergewaltigung, weil sie halt, ja, eine gewisse Stellung gemacht haben, die halt nicht vorher abgesprochen war, sag ich mal, oder so. Ja, naja. Aber man kann sich auch zwischendurch umentscheiden, sozusagen. Aber sich gegenseitig zu filmen oder Filme zu machen, war ja mal eine Zeit lang ein Trend. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt das jetzt nochmal wieder in einer anderen Form. So, dass man quasi das alles dokumentiert, einfach nur, um zu sagen, so, ja, jede einzelne Stellung hatte auch den Consent. So. Aber ja. Gott, warum? Dann kann man auch gleich Big Brother haben. Naja. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Ding von der Wall Street, ne? Das ist auch eingereicht. Ja, die machen ja mittlerweile die ganz harte Nummer. Das heißt, wenn die mit Frauen unterwegs sind, auf irgendeiner Arbeitstour im Hotel sind oder so, da werden dann jetzt auch verschiedene Flure ausgewählt, also verschiedene Etagen oder so, möglicherweise, oder möglichst, wenn es geht. Das wird also, da scheinen zumindest in der Wall Street die Regeln nochmal härter zu werden. Die haben vielleicht auch mehr zu verlieren, ne? Vielleicht liegt es daran. Weil ich wieder sagen würde, dass das nicht unüblich ist eigentlich. Schon vorher. Ja, auch schon nicht unüblich waren, ne? Das so. Also mich überrascht das nicht, also das überrascht mich jetzt gar nicht. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir verzichten komplett auf gemischte Teams oder es gibt gar keine Firmenreisen mehr, wo gemischte Leute hinfahren. Das wäre was Neues. Aber unterschiedliche, also wie gesagt, die Fahrstuhl-Story, die ich vorhin erzählt habe, sagt doch alles aus, oder? Ja, also ich finde es auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich mit was für Leuten ich so gearbeitet habe und so, es gab Frauen dabei, denen hätte ich das zugetraut, es gab welche, denen ich das vielleicht nicht zugetraut, aber man kann sich ja auch täuschen, was man so zutraut und nicht. Und es ist schon klar, dass man irgendwie auch ein Gespür dafür haben kann, finde ich. Ein anderes Beispiel wäre, man ist in einem Büro und da ist ein Mann und eine Frau, da macht man die Tür nicht zu vom Büro. Oder so, das war schon damals Standard, weil in dem Moment, wo man die Tür zumacht, ist halt einerseits hat man ein bisschen mehr Privatsphäre, aber andererseits, ist dann Aussage gegen Aussage, ne? Und alleine, dass man die Tür schließt, kann, ja, sagen wir es mal so, wo ich da war, ich wurde halt gewarnt über diese ganzen Sachen. So direkt so hier, you're German, just so you know, this is how we do things around here. Also, ne? Ist alles nichts Neues eigentlich. Nichts Neues, ist auch die Kolumne zum Hasswort von Nile zum Thema Beziehungsdrama. Und zwar ging es um eine News, um ein Familiendrama in Jena, bei dem der Ex-Mann die Frau abgestochen hat mit den Kindern und dem neuen Partner. Und wieso man das jetzt nicht Ehrenmord nennt oder Femizid. Und die Autorin selber, das ist eine Speakerin und Bloggerin und studiert Kommunikations- und Medienwissenschaft. Pfeife, ja. Hintergründe, wenn ich sowas schon lese hier, die über die strukturellen Hintergründe solcher Taten aufklären möchte. Ja, genau, die das alles wieder in die Weltverschwörung einordnet, den ganzen Kram. Da steht ja echt dieser Begriff Femizid drin in dem Zeug. Ach, tatsächlich. Ja. Oh, du bist doch wohl bescheuert im Kopf. Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Femizid am Arsch. Sie hat auch einen Podcast, der von der Amadeo Antonio Stiftung finanziert oder unterstützt wird. Du meinst und das ja, also, oder? Verrückt. Ja, genau, das ist das. Verrückt, ja, ist aber, das. Verrückt ist aber genau das Richtige für euch auf jeden Fall. Also absolutes verrücktes YouTube-Format und ich fand es einfach nur spaßig. So, bei mir ist es immer so, ich gönne es ihr persönlich, ich gönne es auch diesem Typen mit den Wuschelhaaren, dass die irgendwas erreichen und dass die finanziert irgendwas, und gefördert, ja, werden und alles so. Weißt du, ich gönne es den Menschen. Ich frage mich nur so, wie kommt man in die Position, dass man die gleiche Meinung hat wie in den Broschüren der AA-Stiftung und dann auf die Welt losgelassen wird? Ist es Selbstselektion? Kommunikationsstudium wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, ist es Kommunikations- und Medienwissenschaft, dass man das dort in den Fächern lernt und das dann annimmt als Weltbild, Weltanschauung und dann zur AA-Stiftung geht? Also mich würde das persönlich mal interessieren, wie das sozusagen zusammenkommt, weil ich habe da immer so ein Geschmäckle und Nile, also, ich gönne dir den Erfolg, so go for it, so absolut, ich wünsche dir, dass du viel Erfolg hast, aber ich finde es einfach, wo werden diese Menschen gemacht? Ist es ihre vorherige Meinung? Lernen sie das im Studium? Das würde ich gerne wissen. Vom Theorieaufbau her würde ich sagen, ist irgendwie so eine Sozialarbeiterin, sozialpädagogische Schiene oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so pur von denen kommt. Piep, boop, piep, piep. Oh Mann, ey. Ich halte es nicht aus. Femizid am Arsch. Ja, Femizid. Und wir müssen über die Strukturen sprechen. Echt. Strukturen, ja. Alter. Dann sollte man das mal machen, weil ich habe irgendwie überlegt, diese ganzen Morde oder auch Übergriffe, dann, wenn die Pärchen da getrennt sind oder so, oder als Beziehungsdrama, das läuft ja auch alles unter häuslicher Gewalt oder was? Und wie oft hauen nämlich die Typen zu, weil die Perle ihnen irgendwie gerade die Kinder wegnehmen will oder so. Und das ist dann der Grund für häusliche Gewalt oder was? Unterhalt nicht zahlen, das ist auch häusliche Gewalt. Ja, nur wenn es wirklich um Gewalt geht, um wirkliche Gewalt, sagen wir mal, dann ist das trotzdem einer der Gründe. Und auch wenn die schon längst getrennt sind, zählt das dann als Partnerschaftsgewalt oder häusliche Gewalt, ne? Also das würde mich mal interessieren, sozusagen, wie Prozent das ausmacht eigentlich in der Statistik, ja, wer da schon getrennt war oder nicht, ne? Das überhaupt noch Pärchen sind, die zusammen waren oder nicht, ne? Und wie sieht das neben dem Femizid mit dem neuen Freundizid und dem Kindizid aus? Mhm. So eine Art, so mit dem, ja, Kinderwegnehmizid und so. Nee, nein, ich meine in dem konkreten Fall hat ja der Typ nicht nur die Frau niedergestochen, sondern auch die Kinder und den neuen Lebensgefährten. Aber was macht das die feministische Linse daraus? Femizid. Ja, aber die Ursache ist klar, ne? Da diese Frankiererei, beziehungsweise, ja, dass er da eben jähzornig wurde deswegen oder so, aber die Ursache für seinen Jähzorn ist ja dann auch, ne? Also, ich finde das ein bisschen, müssen wir schon mal differenzieren oder so. Denn genau da macht es ja den Unterschied aus, ob einer dann wirklich Frauen hasst oder so, oder ob er vielleicht irgendwie einfach nur Rauch aus seiner Ex hat. Ja, ich finde, es wird ja auch oft so gesagt, ja, ihr nennt das Ehrenmorde, dabei passiert das in Deutschland genauso. Das sehe ich. Also natürlich passiert das auch unter Deutschen oder durch Deutsche, keine Frage. Aber ich glaube, dass da eher eine Verzweiflung dahinter steckt, ne? Dieser klassische Verzweiflungstat. Mein Leben ist weg, alles ist weg, ich bin im freien Fall, ich drehe durch. Ne? Und dem anderen steht halt dieses Ehrenkonstrukt im Vordergrund, wo du das Gesicht wahren musst gegenüber den anderen und dir von deiner Frau nichts sagen lassen darfst. Wenn sie drunter ist oder so, dann ist da eine andere Verbindung auch, ne? Mhm. Das ist, deswegen finde ich das ein bisschen, ich verstehe, was die Leute meinen, und wenn man es klar ausdrücken würde, würde ich das Argument auch gelten lassen, aber einfach nur zu sagen, ja, ihr dürft nicht über die Ehrenmorde sprechen, solange bei euch solche Beziehungstaten geschehen. Weil ich wette, solche Beziehungstaten gibt es auch in muslimischen Ländern. Das ist eine andere Schiene, finde ich auch. Ah, muslimische Länder gibt es gar nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie. In muslimischen Kreisen war auch gemeint, ne? Ah, strukturelle Gewalt ist auch so ein Wort, was ich mittlerweile gefressen habe. Aber ich verstehe es langsam, glaube ich. Strukturelle Gewalt ist vielseitig und ein Gap of the Gods für Leute auf der linken Seite des politischen Spektrums. Strukturelle Gewalt ist, wenn du ein scheiß Regal über deinem Bett hängen hast und da jeden Morgen gegenstößt, wenn du aufstehen willst. Das ist strukturelle Gewalt. Das ist ein sehr einfaches Bild, wenn man sich das vorstellen kann. Und anstatt das Regal da wegzuhängen und zu sagen, ja, dann mache ich mir das so, wie ich das brauche, bestehen manche Leute halt darauf, das Regal da hängen zu lassen und darüber ihr Leben lang zu jammern und dafür Geld vom Staat zu bekommen. Die Definition war ja ungefähr so, dass, ja, dass man sich besser verwirklichen könnte, wenn die strukturelle Gewalt nicht da wäre oder so. Oder dann noch besser sein, wenn man nachkommen könnte oder so. Also. Ja, zur strukturellen Gewalt gehört doch aber auch, dass jemand einen Witz macht, in den Frauen nicht gut wegkommen. So. Nee, das ist doch auch strukturell, glaube ich schon. Oder Sprache, würde ich versuchen. Nee, aber das wird auch unter struktureller Gewalt mit zusammengefasst. Also, okay. Dass eine Entwertung dadurch stattfindet, dass du einen Witz über Frauen machst. Und dass das zu einem negativen Frauenbild beiträgt und dass das den Begriff Frau entwertet und den Begriff Mann höher stellen und dass durch diese sprachliche Komponente sozusagen ein Weltbild entsteht, was aus Frauenhass besteht oder halt ja gebildet wird. Und wenn dann eine Frau fünfmal einen frauenfeindlichen Witz hört, dann entstehen bei ihr Dopaminreaktionen im Kopf, die sie depressiv machen und das gleicht sie aus mit dem Kauf von Make-up und so tut's Patriarchat Frauen unterdrücken. Also ernsthaft. Also nichts von dem, was ich jetzt gesagt habe, wurde von mir erfunden, sondern das habe ich in feministischen Büchern so gelesen. Also das ist eine ernsthafte Weltanschauung von denen. Ja, ich habe das auf Wikipedia mal nachgelesen, also es ist auch ein bisschen durcheinander halt. Aber es ist nicht unbedingt direkte Gewalt, man könnte es auch irgendwie mit sozialer Benachteiligung oder so bezeichnen. Hat der Erfinder dieser strukturellen Gewalt selbst gesagt, dass das da ein bisschen abgrenzungsproblematisch wäre. Apropos struktureller Gewalt, wir haben strukturelle psychologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen und dieses Papier hier finde ich sehr interessant, es ist leider noch nicht fertig, es muss noch durch Peer Review durchgehen, aber wenn ihr mal ein interessantes Paper lesen wollt, was sich zu den Unterschieden zwischen Männlein und Weiblein in egalitären und nicht egalitären Gesellschaften auseinandersetzt und als Erklärung nicht nur Biologie nimmt, der ist ja ziemlich interessant. Also ich Daumen hoch. Ich bin gespannt, ob das so durchkommt, wie es jetzt ist oder nicht. Ja. Also du meinst beispielsweise, da geht es um den Effekt, dass beispielsweise in Skandinavien Frauen und Männer sich freiwillig bei der Berufswahl in unterschiedlichen Sparten einsortieren, ohne irgendwie. Genau. Wie in Somalia. Ich habe gelernt, jetzt richtig zu argumentieren, falls ihr das merkt. Ja, bleiben wir bei Psychologie. Also ich meine, sehr viele psychologische Studien, die gerade in der neueren Zeit jetzt ausgefertigt wurden, ja, sind einfach nicht replizierbar. Das habe ich ja schon immer mal wieder angesprochen. Das ist einfach eine sehr große wissenschaftliche Krise, die auch über verschiedene Fachgebiete hinaus sich erstreckt. Einmal habe ich hier einen New York Times Artikel. In diesem New York Times Artikel, der ist in dem Archiv nicht wunderbar aufrufbar, aber im Endeffekt, die Quintessenz dieses Artikels ist im Endeffekt, dass diese ganze Krise der Psychologie ja dadurch erklärbar wäre, dass gerade die Psychologie unterschiedlich ist und kulturell bedingt sei, da unterschiedliche Studien an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Resultate erzeugen und dass dann auch immer die Anzahl der Studienteilnehmer eine sehr große Rolle spielt und solche Sachen. Da geht es in dem Artikel drum. Also es wird gesagt, das Problem besteht, aber das Problem hat diese Ursachen. Deswegen ist es nicht replizierbar. Und den nächsten Artikel, der jetzt kommt, das ist im Atlantic. Das sehe ich schon, ist glaube ich der nächste Tab, Chris. Ja, da geht es auch um genau das gleiche Thema und da werden nämlich genau diese Punkte aus dem Artikel aufgegriffen, ohne dass Bezug darauf genommen wird. Und wenn man sich den Artikel durchliest, den Artikel empfehle ich auf jeden Fall, sich komplett durchzulesen, um sich mit dem Thema mal vertraut zu machen. Weil hier wird insbesondere ein Projekt beschrieben, das ist das Projekt ManyLabs 2. Ja, und die haben sich quasi genau zum Ziel gesetzt, genau diese Kritikpunkte aufzunehmen und einen Großteil der psychologischen Studien, die auffällig geworden sind, anhand von diesen Kriterien beziehungsweise unter Rahmenbedingungen, die diese Kritikpunkte ausschließen, quasi zu replizieren. Und die sind im Endeffekt zum Schluss gekommen, nein, an diesen ganzen Sachen hat es nicht gelegen. Es hatte einerseits, ja gut, teilweise gab es einfach schlampige Arbeit, teilweise gab es einfach Leute, die ja bevorzugt behandelt wurden durch manche Leute und deswegen wurden die Forschungsergebnisse so akzeptiert. Und im Endeffekt alle die argwöhnischen Gründe, also politische Bias und ja auch so ein paar Feminismus-Sachen, alles, was man eigentlich schelmisch erwarten würde, hat sich bestätigt und die ganzen Kritikpunkte, die die gemäßigten Wissenschaftler vorgebracht haben, so ja, es ist nicht replizierbar wegen kulturellen Unterschieden und so, haben sich als nichtig rausgestellt. Ja. Nicht wegen kulturellen Unterschieden, sondern wegen Kulturmarxismus. Nein, Quatsch. Tja, also es heißt nicht, dass diese Unterschiede oder diese ganzen Sachen nicht relevant wären, aber wie gesagt, diese Expertengruppe hat sich extra quasi damit auseinandergesetzt, um diese Sachen zu kompensieren und ja, wie gesagt. Ja, aber ich finde auch die Replikationskrise ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also, ja, deswegen wenn du dir überlegst, wieder hoch, weil es einfach viel zu viele Sachen werden aufgrund von diesen Sachen entschieden. Und es geht teilweise um sehr, sehr Sachen, die nicht sehr wichtig sind, wie beispielsweise, ja, wenn jemand sehr viele Geschwister hat, dann ist der besser im sozialen Umgang, ja, weil er einfach Kontakt mit den Geschwistern hat und dann ist er ein sozialerer Mensch, ja. Da gibt es ganz viele Studien, die das quasi so hervorbringen. Würde man auch denken, dass es so ist. Allerdings ist es nicht so, hat man nachgewiesen jetzt. Beispielsweise. Ja, das hört sich nicht sehr relevant an, aber wenn schon so eine Sache, die für jeden leicht verständlich ist, debunkt wird, wer weiß, was für politische Programme aufgesetzt wurden auf irgendwelchen psychologischen Grundlagen, die total in die falsche Richtung gehen. Aber gut, ich meine, ich denke mal, jeder hat da so seine Vermutungen, wo das eine Rolle gespielt haben könnte. Ja, manchmal gibt es Irrtümer, so auch hier bei der Frage, wie das mit den Frauen und den MINT-Fächern ist, also zumindest in Flint, Michigan in den USA, haben die Frauen jetzt die Männer überholt und sind mit 50,6% an der Uni da vorne. 8.500 mehr weibliche MINT-Graduates pro Jahr und 33.000 mehr Frauen in MINT-Schulen überhaupt. So heißt es hier über die USA. Also es ist jetzt nur natürlich für so einen speziellen Bereich, aber immerhin, ne? 50,6% und das in MINT-Fächern. Also entweder haben sie dann die MINT-Fächer geändert, dass da mal wegen Kunst mit drin ist oder so, das war ja mal im Gespräch. Oder die Frauen haben mir einfach schlicht auch einfach aufgeholt. Ja, und hier mit dem Bild, vielleicht sind es die schwarzen Frauen, das weiß ich nicht genau, das steht da nicht dabei. Oh, represented. Queen Bees. Es ist eine ganz interessante Angelegenheit. Allerdings habe ich die Studie selber nicht lesen können, was mir sehr übel aufstößt, weil es sich halt ziemlich interessant anhört. Und zwar hat man festgestellt, dass es am Arbeitsplatz sozusagen es gibt Königsbienen und 58% ja, sozusagen das Workplace Bullying kommt von diesen Queen Bees, die zu 90% der Fällen andere Frauen ins Visier nehmen. Also es ist sozusagen, das ist eine Gruppe festgestellt, die für einen Hauptteil des Bullying am Arbeitsplatz verantwortlich ist. Und das sind sozusagen Frauen, die in etwas höheren Positionen sind, selten in auch der gleichen Position, die andere Frauen sozusagen ja, nach unten treten, unten halten und fertig machen. Allerdings, ja, es ist halt eine psychologische Studie und ich war nicht in der Lage, die richtige Studie selber zu finden. Also bei Science Hub gab es die nicht und das hat zu viel gekostet, deswegen ich ja, ist leider bruchstückhafte Information. Aber ich fand das ganz interessant, weil sich das auch mit dem deckt, was ich so kenne an Studien. Aber ja, Psychologiestudien, Reproduzierbarkeitskrise, das ist immer so eine Sache. Also nimmt es immer mit so ein bisschen so als Halbpsychologie. So. Und kommen wir zum nächsten, MeToo-Era. Ja, Frauen werden gemieden. Es verbreitet sich immer mehr. Es gibt einen riesengroßen Backlash. Und ja, liebe Frauen, da müsst ihr halt eure verrückten Geschlechtsgenossinnen auch mal zurechtrücken, weil es fängt an, Frauen selber zu schaden und es wird den Frauen noch mehr schaden, weil wir haben einen Haufen Feministinnen in NGOs und Thinktanks, die relativ gut finanziell ausgestattet sind im Akademie, sitzen überall in irgendwelchen Mediengremien rum, es wird nicht aufhören und wenn man nicht aktiv was dagegen macht, dann wird es eher schlechter wie besser. Aber ja, war vorauszusehen, dass für eine neue Geschlechtersegregation sich halt am entwickeln ist. Also ja, halt aus den USA. Hier gab es einen Skandal von einer Empathieforscherin, die scheinbar ihre Kollegen gebullied hat. Fand ich irgendwie lustig. So. Max Planck ist ja, also Max Planck Gesellschaft und sie meinte natürlich, dass die Vorwürfe nicht ganz stimmen, dass sie zwar schon manchmal ein bisschen böse war, aber dass jetzt nicht ganz so schlimm waren. Ich fand es irgendwie lustig. Einfach Empathieforscher weltweit renommiert. Bulli scheinbar oder hat Bulli Anschuldigungen. Ja. Ja, die hat halt ein Problem damit, wenn weibliche Mitarbeiterinnen ja Familienplanung quasi angestrebt haben, ja, und hat weibliche Mitarbeiterinnen davon abgehalten, also was heißt abgehalten, hat denen davon abgeraten, Kinder zu bekommen und Schwangerschaftsurlaub zu machen und solche Sachen. Das waren die Sachen, die da wohl unter Bullying gefallen sind. Interessant, wir hatten ja vorhin das mit der Queen Bee, ob da ein Zusammenhang besteht. Ja, das dachte ich auch so. Ich weiß nicht so, aber ja, ja. Ein interessantes Detail, da steht auch da, hier in dem Artikel, ich habe einen anderen Artikel dazu gelesen gehabt, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, dass das Ganze war und die wurde halt quasi für ein Jahr auf administrativen Urlaub geschickt, bezahlten Urlaub, ja, und jetzt soll sie halt wieder zurückkommen und deswegen sind jetzt die Kollegen, die halt quasi das Jahr lang ohne die gearbeitet haben und anscheinend auch produktiv ohne die gearbeitet haben, die kriegen jetzt so Panik, was halt passiert, wenn die zurückkommt, weil die gerade ein ganz großes Projekt planen und die haben halt quasi Panik, wenn die zurückkommt, dass sie halt das Projekt nicht bekommen und deswegen machen die jetzt deswegen Stunk. Fand ich ein interessantes Detail. So, die ist so schlimm gewesen, dass die richtig Panik davor haben, wenn die jetzt wieder zurückkommen. Ja. Die ist quasi das Gegenteil der guten Seele des Unternehmens anscheinend. Ich mag ja Kultur und ich beschäftige mich schon länger mit Kultur und wie sie auf Lebewesen sich auswirkt, speziell den Menschen. Und ich mag ja auch politisierte Kultur und wie sich das verhält, wie sich Ideologien weiter fortpflanzen und wie sozusagen Mimetik im Hintergrund wirkt. Und ich weiß, die Mimetik ist eine junge Wissenschaft, die noch eher... Ja, wo man vielleicht Wissenschaft noch nicht ganz so arg dahinter klemmen kann als Wort, aber was auf jeden Fall eine interessante Richtung ist in Sachen Forschung, die Mimetik. Und ja, gibt es eine Studie darüber, wie sozusagen bei Fruchtfliegen sich das Paarungsverhalten von kulturellen Memes, von Kultur halt beeinflusst wird. Und man hat halt in dem Papier hier, spricht man davon, dass halt Fruchtfliegen halt kulturelle Informationen haben, die sie weitergeben, die sich halt auf das Paarungsverhalten auswirken. Und ich, wenn ich über Kulturmarxismus rumbrülle, ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat, das Land komplett zu übernehmen oder kaputt zu machen, aber halt doch einen großen Schaden anzurichten, so wie halt bei so kleinen Fliegen halt an Meme auch in eine Richtung gehen kann, dass man sich halt anders paart, etc. Und ich fand es einfach interessant. Fruchtfliegen und Kultur. So, da habt ihr es. Ja, und dass so gewisses Verhalten genetisch weitergegeben wird, ist ja klar. Das sieht man ja in jeder Tierwelt. Die haben einfach gewisse Verhaltensweisen, die weitergegeben werden. Aber was jetzt an der Studie auch interessant ist, dass sie das so ein bisschen differenzieren konnten in 5 unterschiedliche Kategorien von Sachen, die so weitergegeben werden. Und ja gut, von Fruchtfliegen jetzt direkt auf Menschen zu schließen, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass dieses evolutionäre Prinzip da ist und dass wir das jetzt weiter erforschen können. Halt diese 5 Unterkategorien. Mit der Mimetik könntest du das. Also, mit der Mimetik kannst du das, aber Mimetik ist halt, ja, es ist halt schwammig, keine Ahnung. Vielleicht macht man dazu mal einen Sonderstream. Charakteristika wäre, das wäre schon genial. Also die Idee hinter der Mimetik ist ja, dass unsere Gehirne nur deswegen so groß sind, dass wir viele Memes rumtragen können. Und dass sozusagen Konter-Memes und eine Meme-Resistenz damit einhergehen, sozusagen nur die besten Memes rauszunehmen. Und dass es Meme-Fountains gibt, ist es sozusagen verschiedene Bewusstseinsstufen, die halt sozusagen mehr Memes produzieren, andere diese eher ablocken und dass sich sozusagen die Evolution beschleunigt innerhalb der Organismen. Aber ja, ein Meme, was sich weit verbreitet hat, wäre Transsexualität, also dass du mit einem anderen Körper geboren worden bist, wie sozusagen deine Identität ist. Und als in Großbritannien 2004 ein Gesetz rausgekommen ist, dass du halt dich umschreiben lassen kannst, also dass du deinen Ausweis ändern kannst, dann haben damals 5000 Menschen dieses neue Recht wahrgenommen. Und wir haben heutzutage von der britischen Regierung die Einschätzung, dass 1% der Bevölkerung Transgender sind, also 650.000 etwa in Großbritannien. Und in meinen Augen sieht man da, wie sozusagen das Meme der Transsexualität weit rumgegangen ist und dass es ja dieses Rapid Onset gibt, dieses Syndrom, wo man sich viel Aktivismus und Content im Internet anguckt, der mit Transgenderism zu tun hat und dann plötzlich dieselben Symptome an sich auch feststellt. Und ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass wir von 5.000 auf 650.000 Briten gekommen sind innerhalb von ein paar Jahren, in dem Social Justice Transgenderism gemainstreamt hat, wo wir wieder bei Paarungsverhalten oder... Wird das denn an irgendwelche Bedingungen geknüpft, dass die Leute das in den Pass eintragen oder kannst du das einfach so wünschen? Man möchte ja jetzt das Self-Identifying, also... Früher war es so, dass du 2 Jahre lang dann als Frau leben sollst oder als Mann und mittlerweile sagt man einfach, ja, wenn du das denkst, wird es schon so sein. Da will man ja hin. Und da wären wir hier wieder bei Red Pill Berlin, der sich die Mühe gemacht hat, eine Petition zu übersetzen. Und es geht um die Definition von Geschlecht und ja, die Krise des Progressivismus. Von Sebastian B. Red Pill Berlin. Lest euch durch. Hier wurde eine Frau drangebracht, die eine illegale Transgender-Klinik operiert hat. Also, ja, nicht die Operation durchgeführt, aber halt Hormone ausgegeben. Und ja, ich fand es irgendwie erschreckend. So. Wie du dazu kommst, an Kinder, die von traditionellen Kliniken nicht behandelt werden, weil man sagt, dein Kind ist nicht transgender. Und dann wirst du abgewiesen und dann gehst du hier zu einer Aktivistin, die eine Webseite betreibt und bekommst Hormone für dein Kind. Ich fand das irgendwie. Ja, stell dir vor allem mal vor, es wird irgendein kirchlicher Verein oder ein konservativer Verein Wundermittelchen anbieten für Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind homosexuell ist. Ja, oder so. Ja. Oder Elektroschocktherapie oder sowas. Ja, was weiß ich. Also es ist irgendwie schon gespenstisch, was Menschen bereit sind, für die gute Sache zu tun. Ach, wir haben uns darauf geeinigt, dass nur Ärzte sowas machen. Ach, na ja. Ja, das ist einfach ein sehr seltsames Thema. Ich habe auch das verstört mich einfach, das Thema. Ich habe vor kurzem auch so einen Werbespot gesehen für so eine Kindergartengruppe. Ja, die richtet sich an unter 12-jährige Transgender-Kinder. Ja, und das ist ein... Da explodiert wirklich mein Kopf. Ja, denkt denn da wirklich keiner an die Kinder? Ja, weil Kinder sind doch eigentlich nicht wirklich in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen über ein gewisses Maß hinaus. Und gerade bei der Identitätsfindung, ein Kind, was unter 12 Jahre ist, also noch vor der Pubertät, in so eine Entscheidung reinzuzwingen, es ist einfach unglaublich. Also wir werden viele Re-Transitions sehen und Prozesse, wo die Angehörigen verklagt werden, weil sie ihrem Kind das angetan haben. Ja, wegen diese Prozesse gibt es ja jetzt schon, aber das findet ja keine Resonanz. Und vor allem findet das sehr wenig Resonanz, weil die Leute, die da klagen wollen, keinerlei Ansprechpartner haben, die denen helfen können, um die Anwälte zu zahlen, wie es andere Aktivistenvereine haben, die klagen können, bis sie umkippen. Naja. Noch immer werden Jobbewerber nach ihrer sexuellen Orientierung befragt. Ja, ist das so? In 1% der Fällen. Und da dachte ich mir so, ja, Leute, ich weiß, queer.de hat es eher herausgestellt, so nach dem Motto, so, dass das nicht in Ordnung, aber ich finde irgendwie, wenn wir bei 1% angekommen sind, so 1% der Bevölkerung ist auch, ich weiß nicht, schizophren oder pädophil, darf sich daneben benehmen, ist bei mir immer so ein bisschen so die, 1% finde ich jetzt nicht schlimm, darauf wollte ich hinaus, so. Ein Beispiel aus der Praxis, da habe ich das auch mal mitbekommen, da muss ich auch nachfragen, so, ja, warum ist denn das relevant für Sie, das von Ihren Kandidaten zu wissen? Da ging es aber da um versicherungstechnische Sachen, weil es ein medizinisch relevanter Bereich ist, wo halt das HIV-Risiko bei homosexuellen Männern höher ist als bei normalen. Und das waren reine versicherungstechnische Gründe. Ich weiß nicht, ob es um sowas geht, vielleicht? Ich habe mir nur das Bildchen angeguckt von der Statistik, was gefragt wurde. Ich habe mir das nicht näher angeguckt, weil ich, dass ich 1% gesehen habe, dachte ich mir, meine Güte, 1%. Also wenn irgendwelche kirchlichen Trägervereine sagen, hier, ihr lebt in wilder Ehe zusammen oder ihr seid geschieden oder ja, sie leben mit einem gleichgeschlechtlichen Lebenspartner zusammen und deswegen bekommen sie den Job nicht, das darf natürlich nicht sein. Naja, das darf ja schon sein. Ja, also das darf ja an sich nicht sein, aber das sollte nicht sein dürfen. Dass es mit den Scheidungen früher ein Problem war, aber dass sie das nicht mehr dürfen, gibt es da immer noch diese Ausnahmeregelung für gleichgeschlechtliche Partner? Das nicht mehr so, glaube ich. Gibt's das noch? Kommt drauf an, ne? Also theoretisch können die alles machen, wie sie möchten. Und es ist auch ein großer Unterschied zwischen evangelisch und katholisch, dann nochmal und so, wen was wie stört und so. Aber prinzipiell ist das halt alles möglich. Da steht halt nicht genau drin, weswegen man jetzt die Leute da abweisen darf. Es steht halt nur im Gesetz drin, dass sie halt diese besonderen Loyalitätspflichten haben, die Leute, die da arbeiten. Also Loyalität nach dem Selbstverständnis der kirchlichen Träger und was auch immer das dann bedeutet. Ne? Also das ist natürlich ein weitaus weitbares Feld. Das ist ja gerade das Problem dabei. Tja. Ja, das sollte keine Rolle spielen, außer es hat irgendeine praktische Relevanz. Ja, und so traurig, wie es klingt, aber wenn der Versicherer beispielsweise sagt, ja, wir müssen das wissen, um halt gucken zu können, wie wir ihre Versicherungsprämie kalkulieren, das ist ein triftiger Grund. Ja, das ist vielleicht Diskriminierung, aber ich meine, ja. Gegneranalyse. Gegneranalyse. Antiliberales Denken von Weimar bis heute. Hier hat sich die Demokratie-Lebensstiftung die Mühe gemacht, Denker herauszusuchen, die nicht so liberal sind, die den Liberalismus kritisieren. Und ich fand es interessant, weil ich das erste Mal in Hauptstromkreisen, den Dugin mal gesehen habe, den sehe ich sonst nur in politischen Blogs, die einfach weit weg vom Hauptstrom sind und geopolitisch irgendwie sind. Da fand ich es mal interessant, dass man mal den Dugin aufgeführt hat. Und was ich auch interessant fand, man hat Martin Heidegger aufgeführt. Und Heidegger, also Multikulturalismus, Identitätspolitik, der funktioniert ohne Heideggers Philosophie nicht ganz. Und ich frage mich, ob sie das denn hinbekommen haben, bei Heidegger zu erwähnen, dass Identitätspolitik auch mit ihm was zu tun hat. Nur so ein Stückchen, und die haben sich einen speziellen Teil seiner Philosophie rausgeschnitten, der mit anderen Teilen verarbeitet wird und dann im Multikulturalismus und in der identitären Linken dann wieder gekäut wird, aber ohne Heidegger keine SJWs. Also da wäre ich gespannt, aber da muss ich mich mal noch tiefer einlesen. Also ich war auf jeden Fall überrascht, mal den Dugin zu sehen. Also so, wow. Also. Und da unten, Alain Benoît, der wird ja auch oft als der Vater der Identitären dargestellt oder der Alt-Right. Und er meinte mal in einem Interview, dass viele ihn als Vater sehen, aber er sich nicht als Vater fühlt. Und damit kann er ja gar kein Philosoph mehr sein, der mit der Richtung was zu tun hat. Also absolut nicht. Zumindest ist es so oft auf der Linken passiert, wo mir dann jemand sagt, ja, der hat sich aber am Ende zur Aufklärung bekannt, wie jetzt zum Beispiel bei Foucault oder bei Adorno. So. Und man schreibt das ganze Leben gegen was und gegen Ende sagt man dann, vielleicht habe ich es nicht so gemeint. Und dann ist alles halb so wild. Ja, ja, oder auch bei Blofeld. Ja. Ja. Meinst du, das ist nur halb so wild, dass der Blofeld so übel dargestellt wird, obwohl der so ein hartes Leben hinter sich hat, dass das Leben ihn so hart gezeichnet hat mit seiner Narbe im Gesicht. Also ich weiß nicht, ich finde das bedenklich, dass der so negativ dargestellt wird. Obwohl das ist ja toll, da würdest du umgebracht hat. Aber seine Narbe ist wichtiger, oder? Findest du nicht? Da würdest du ja mit dem British Film Institute d'accord gehen. Das hat nämlich verkündet, das wird keine Filme mehr unterstützen. Das ist so ein bisschen wie die Filmförderung bei uns. Es wird keine Filme mehr unterstützen, in denen ein im Gesicht narbiger Mensch als Bösewicht auftritt. Ja, das man möchte unter seinem Helm und wurde sogar als Beispiel hier benannt, dass das sogar auch darunter fallen würde. Also ja, das ist, damit die Leute, die wirklich im wahren Leben eine Narbe im Gesicht haben, sich halt dadurch nicht stigmatisiert fühlen. Und wie kann man auf der einen Seite von Medienkompetenz reden und dann so ein Bullshit? Ich meine, alles, was ist, wenn du jetzt die Nibelungen verfilmen würdest, dürfte Hagen keine Narbe haben oder was? Ich meine, was soll der Blödsinn? Indiana Jones, gibt es ja jetzt eine digitale Aufarbeitung, wo die kleine Narbe am Kinn entfernt wird und die Szenen, die auf die Narbe am Kinn Bezug nehmen, rausgeschnitten werden? Oder? Das ist. Alles kommt erst in 5 Jahren oder so. Warum machst du dir heute schon Gedanken darüber? Also, ich finde es nicht gut, wenn total durchschnittliche Leute irgendwie ständig als Deppen dargestellt werden in Filmen. Also, damit könnt ihr jetzt mal aufhören, sonst verklage ich euch irgendwie. Oder also was? Leute, oder Rothaarige, Leute mit Glatze. Oder ja, Leute mit Glatze oder Italiener oder was auch immer. Mafia-Filme dürfen dann nicht mehr nur mit diese Charaktere, die haben alle italienisch klingende Namen, das geht so nicht. Wir haben 2018. Corleone, wer soll sich das denn angucken? Die heißen alle gleich. Oder was? Also. Die ganzen Nazi-Filme, das ist so dämlich, dass, wie es sich anhört, dass halt die wirklich gesagt haben, wenn irgendwelche Leute mit Narben als Bösewichte dargestellt werden, gibt es keine Filmförderung mehr von den britischen Filmförderungsinstitutionen. Ja, alles, was wir jetzt gesagt haben, ist zwar alles lächerlich, aber an sich ist es ja unglaublich, dass sowas gemacht wird, ja, weil Ich kann es noch lächerlicher. Warum werden Deutsche so oft in Filmen als Nazis dargestellt? Ja, das wird vielleicht auch irgendwann mal geredconnt, wer weiß. Ja, aber ist doch total verquer. Ja. Apropos verquer. Afghanistan 11 wurde aus dem iOS-Store rausgenommen, weil man die Taliban dargestellt hat und Apple das nicht möchte, dass man echte ja, Regierungen oder Entitäten als Gegner darstellen. Boah, wenn es danach geht, was Apple möchte, ey, habt ihr den CEO gehört, den Tim Cook, in seiner komischen Rede da? Ja, das alle ist Leute, die nicht glauben, Machina, was Apple glaubt, gehören von den Plattformen ausgesperrt, ja, und müssen weg. Also das war wirklich so, okay. Es ist unmoralisch, die Menschen nicht zu sperren. Vermossern, die Andersdenkern dann ausrotten. Ja. Ja, um Minderheiten zu schützen sozusagen. Das ist schon ein bisschen komisch, dass eine Firma sich auf Minderheiten stützt und nicht auf die Mehrheit. Oder ja, so. Das war, denke ich mal, eine Rede bei der Anti-Defamation League in Amerika, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, das ist, glaube ich, so eine jüdische Organisation. Tja, Alex Jones wurde von denen deplattformt und dafür haben die einen Special Prize bekommen von der ADL. Ich meine, sei es drum. Nein. Aber was der Tim Cook da gesagt hat, ist schon sehr, sehr dystopisch. Der wirkt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein benevolentes Alien irgendwie. Und das Ding ist ja, wenn du siehst, wie die einen nach dem anderen von möglichen Konkurrenten torpedieren, jetzt hier BitChute hat es da auch erwischt irgendwie die Tage, Gap wird sowieso bekämpft, als wäre es der Teufel. Und ich meine halt nicht nur irgendwie kleine Sachen, sondern es gibt halt für die Leute fast keine Provider mehr, wo sie ihren Kram unterbringen können, die nicht von vornherein sagen, nee, du, machen wir nicht, weil wir wollen die Verträge mit Apple oder mit Google oder was weiß ich, wem nicht verlieren. Es gibt ja auch sehr viel Gerede um Patreon. Mal gucken, was da jetzt läuft mit Patreon. Was Apple angeht, Apple hat halt immer noch den Apple Store, ja, und hat ja noch einen sehr stärkeren Daumen drauf, welche Apps im App Store dürfen, als bei Google das der Fall ist. Ja, deswegen legt sich keiner gerne mit Apple an, weil die... Ja, ich denke, Google wird da irgendwann folgen. Du siehst es ja jetzt auch bei Tumblr zum Beispiel, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob wir das noch haben, aber wird ja die gesamte Not Safe for Work, Not Safe for Minors Abteilung geräumt. Also alles, was nackt ist oder Sex darstellt, muss Tumblr, ich glaube, schon verlassen haben oder so. Ne? Jetzt haben wir das übersprungen. Das war eigentlich auch ganz interessant mit Afghanistan. Also es gab ein Computerspiel, da waren die Taliban die Gegner. Und weil das halt die Taliban verunglimpft hat, wurde... Ja, das haben wir nicht übersprungen, das hat Ewel gerade beschrieben, aber egal. Dann war ich in meinen Gedanken irgendwie ein bisschen vertieft. Ja, auf jeden Fall gab es hier nochmal einen Fall, wo es nach hinten losging. Jemand hat über eine Dekade Arbeit irgendwie in einen Blog investiert als Künstler und zack, weg damit. Und man hat auch kein Mediationsverfahren, dass man zum Beispiel sagt, oh, guck mal, uns passen da 5 Sachen nicht, wir fragen mal an, nee, zack, löschen, voll gut. Ist aber schon 2 Jahre alt, ne? Ja, ja. Aber das Ding ist doch auch, tut mir leid, warum hat er genau seine Sachen nicht irgendwie abgelegt? Warum verlässt er sich auf einen Blog, um seine Kunstwerke zu speichern? Irgendwo ist das auch so ein bisschen so, hä? Ich würde doch nicht Google meine digitalen Originale anvertrauen. Ich meine. Ja. Also. Ist auch beschränkt. SD-Karten kosten ja jetzt nicht so viel Geld. Trotzdem kein Fangerzug. Milo wurde von Patreon gebannt und es kam jetzt auch ein Artikel raus, dass Milo 2 Millionen in der Mies ist und ein Haufen Leute haben das gefeiert und sich drüber lustig gemacht. Und dann dachte ich mir so, ihr wisst schon, wie viel ihr monatlich verdienen müsst, damit euch eine Bank 2 Millionen leiht. Also ich finde es beeindruckend, wie Milo so viel Minus angehäuft hat. Aber auf der anderen Seite einfach nur zu sagen, ja, guck mal, das ist ein Versager, weiß ich nicht. Also, dass eine Bank euch einfach 2 Millionen gibt, ja, da müsste schon jemand sein und nicht irgendwie so. Ja, aber der hat ja auch Leute gehabt, die hinter ihm standen. Ein reiches, superreiches Milliardärs-Ehepaar, das ihn gesponsert hat, aber jetzt auch Geld von ihm will. Der Typ ist auf den Erfolg süchtig geworden, den er auf einmal hatte und hat das große Leben gelebt. Das glaube ich einfach. Hat hat es fliegen lassen, hat dem weißen Pulver zugesprochen. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die Bilder, wo er da aus dem Privatjet ausgestiegen ist und so. Ja, ja, eben. Also der hat das Ding volle Kanne genossen, solange die Kohle da war. Und jetzt hofft er als reuiger Sünder drauf, dass ihm jemand noch eine Runde auf dem Karussell spendiert. Also Milo ist vor allem Egoist, aber das sage ich ja schon. Ja, wenn es da um solche Summen bei Schulden geht, dann würde ich immer darauf achten, was sind denn das überhaupt für Schulden? Ich weiß jetzt nicht, worum es da geht, aber 2 Millionen sind bei einem Medienauftritt, wie der da hinlegt, das kann auch einfach nur eine Vorfinanzierung sein für 2, 3 Events, die irgendwo geplant sind. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt einfach eine Summe ist, die der noch schuldig geblieben ist, wo er kein weiteres Einkommen, keine Einkommensquelle mehr hat. Dann wäre es natürlich was anderes. Aber bei solchen Sachen, oh, der hat Schulden, die hier, da und da, da wäre ich immer sehr vorsichtig, weil das kann alles heißen oder nichts heißen. Ja, weil manche Sachen, ja, dann hat er 2 Millionen Schulden für 2 Monate, weil das die Vorfinanzierung ist für die Auftritte von dem und dann hat er wieder die 2 Millionen nicht. Oder ist das wirklich so, dass er jetzt... Ich bin auch Botschafter eines Emirats, Spottbotschafter. Da kann man mich gar nicht finden. Ja, und 2 Millionen hört sich viel an, aber Milo hat ja auch, der zieht ja auch ein gewisses Publikum an. Ist ja so. Ja, der macht ja irgendwie 40k pro Monat oder so. Hatte ich irgendwo gelesen. Bla, glaube ich. Der redet halt auch viel, wenn der Tag lang ist. Der wollte auch ein Buch zu Gamergate schreiben. Der wollte auch dies, der wollte jenes. Der fängt Dinge an. Der hat mal Glück gehabt mit seinem Kernel-Ding. Aber seitdem verbrennt er einfach Geld, glaube ich. Ja, Mars, schreib dir nochmal eine PM und frag auch die Weltraumaffen, dem nicht eine Gamergate-Sache ghostwriten sollen. Also, das mit dem Gamergate, das mit dem Buch, das kann ich ja ein Stück weit nachvollziehen. Ich wollte meins eigentlich vor 3 Jahren veröffentlicht haben. Und ich bin immer noch nicht fertig. Ja, du musstest ja auch erstmal die gesammelten Werke des Kulturmarxismus durcharbeiten. Du. Ja, das stimmt. Warum das gemacht hat. Ja, nehmt euch lieber mal ein Beispiel an, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, ach doch, Mutter Suhada. Die hat sich von Prinz ein Lied schreiben lassen, hat das meiner Meinung nach relativ konventionell gesungen, das ist dann rauf und runter gedudelt worden, bis keiner mehr wollte. Nothing Compares to You. Schöner Song, aber nicht die beste Version, die man finden kann. Die Dame hat ja damals publikumswirksam ein Bild vom Papst zerrissen auf einer Bühne und wurde dann geächtet in katholischen Ländern und ist halt ja auch einfach ein Querulant. Sie ist eigentlich so ein Proto-SJW. Immer schön in den Schlagzeilen halten, auch wenn von Kunst nichts mehr da ist. Und jetzt ist sie Muslimin. Und sagt, sie will nie wieder Zeit mit weißen Menschen verbringen, weil die ekeln sie an und sie möchte gerne, sie widern sie an. Das zum Thema Konvertiten halt auch. Ja. Das sind immer irgendwie, das sind so, die müssen dann beweisen, was sie für tolle Gläubige sind und dann sagen sie so einen Blödsinn, so einen sinnlosen Kackdreck, als wenn weiß sein, was mit Muslim sein. Sie ist selber weiß und auch eine Muslimin. Also ich verstehe ihre Logik nicht. Aber ich finde es toll, dass sie uns immer wieder mit schon, ich meine, Nothing Compares to You ist irgendwann, das ist vor 30 Jahren passiert oder so. Und die Frau hält sich immer noch mit der einen Nummer über Wasser. Hut ab. Und jetzt hat sie ja eh das Paradies gefunden. Ein irischer Professor wurde von einem pakistanischen Studenten erstochen, weil er den Propheten beleidigt hat. Einzelfälle hier? Ja. Okay. Absoluter Einzelfall. Was zu haben? Also hier steht, während Amerikaner gegeneinander kämpfen und nett sind zum MBS, also Mohammed bin Salman, der saudische Staatschef, ist diese Dame, wird diese Dame gewählt und will Scharia in England einführen. Naja, also es geht vor allem erstmal darum, dass sie sagt, sie will mit ihrem Kopftuch in den Kongress. Und dass deswegen halt die Gesetze entsprechend angepasst werden sollen. Also es ist zwar ein BBC-Beitrag, aber es geht um Amerika. Was ich bemerkenswert fand, ist der Duktus, in dem sie spricht, also so dieses Jahr von den Gläubigen wird erwartet, dass sie ihren Kopf bedenken, bla bla bla bla bla. Ja, dieses Gelaber. Und sie spricht kein Wort Englisch in dem Beitrag, deswegen hat er Untertitel im Endeffekt. Sie ist eine gewählte Kongressabgeordnete und spricht Arabisch in einem Interview mit BBC. Das will mir nicht in den Kopf. Und muss ich ganz ehrlich sagen. Gepostet. Und ich habe nur übersetzt, was da steht. Ne? Ja, ja, ja, natürlich. BBC News also, Africa ist es auch noch. Also das ist das. Okay, das ist international ohne Ende. Das ist dann der Grund wahrscheinlich, warum sie Arabisch gesprochen hat, damit sie dann da verstanden wird, wo sie herkommt, okay? Aber trotzdem, wir hatten das ja letztens schon mal bei dieser Tante von den, was war das, Junge Grüne oder Jusos? Nee, Junge Grüne waren es, glaube ich. Ich bin jetzt zur Kongressabgeordneten gewählt worden und das Erste, wofür ich mich interessiere, ist, wie ich hier irgendjemandem Diskriminierung vorwerfen kann, weil ich meinen Lappen nicht auf dem Kopf tragen darf. Ja, und vor allen Dingen eben in Amerika, ne? Also ich meine, da gibt es ja halt diese sogenannte Establishment Clause, dass halt der Staat da keine Religion im Staat eintragen kann. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum das nicht so ohne weiteres möglich ist, da irgendwie als gewählter Repräsentant da irgendwie so rumzulaufen. Also ich weiß nicht, also ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwelche Gebete da schon regelmäßig gibt in den Häusern vom Kongress, dass irgendwelche Kaplane da irgendwie dann mit den Leuten da beten, also jetzt christlich, das ist eigentlich schon ziemlich übel, aber das scheint wohl irgendwie noch zu funktionieren, wie sie das andere Ding dann irgendwie hinbiegen oder so, wird sich zeigen, aber es ist auf jeden Fall, ja, zeigt sich mal wieder, wie prima das ist, ne, dieses Ding von wegen, ja, wir brauchen jetzt hier dringend Muslime und so, und auf der anderen Seite sich dann wieder umdrehen und sagen so, ja, was der Trump hier gemacht hat mit irgendwie Muslim-Ban, das ist ja vollkommen überzogen oder so, wie kommt ihr denn nur darauf, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendwie der Meinung sind, man müsste hier in Amerika alles verändern, damit die dann hier zufrieden sind oder so, das kann ja nicht sein, das ist irgendwie dann, das in die andere Richtung läuft. Ich möchte dazu doch sagen, dieser sogenannte Muslim-Ban hatte ja nicht den Hintergrund, wie du es jetzt gesagt hast, dass da Leute das Gesellschaftsbild in Amerika umformulieren wollen. Ja? In Amerika gibt es sehr große muslimische Enklaven, die auf lokalem und auf Staatsebene schon sehr viel Einfluss haben. Ja, aber so wurde das hingedreht, auf jeden Fall. Ebene halt nicht. Hier, denk nur an Gülen, Fethullah Gülen, was das für ein Aussehen erregt hat mit der Türkei. Der hat eine sehr starke Community in Amerika. Ja, und ja, ich wollte halt nur sagen, ja, dieser sogenannte Muslim-Ban, das hatte halt nicht den Hintergrund, dass die Gesellschaft in Amerika verändert wird. Das hatte irgendeinen anderen blödsinnigen Hintergrund. Irgendwas mit Terrorismus, bla, mal wieder. Und es waren ja auch nicht alle muslimischen Länder oder islamischen Länder. Was ist das? Der Messi, ein kleines Kind mit einem Messi-Trikot. Ja. Ja, es ist wohl eine Plastiktüte oder so. Auf jeden Fall wird er jetzt wohl von den Taliban bedroht, wenn das hier stimmt, dass er von Ewel, das ist wohl gerade nicht da, denke ich mal. Also im echten Leben sind die Taliban doch die Gegner. Ja, im echten Leben schon, ja. Ja gut, FIFA kannst du ja dann sowieso wahrscheinlich auch nicht geben auf dem Apple-Ding, weil da spielt man ja auch gegen echte Gegner. Vielleicht sollte als Geste könnte Lionel Messi seinen Apple-Account löschen. Ja. Jetzt aber mal wirklich als dunkle Zukunftsvision, stellt euch mal eine Zukunft vor, wo sogar bei FIFA, dem Normie-Game überhaupt, ja, wo, ich sag mal, Deutschland spielt gegen irgendein afrikanisches Land und Deutschland kann gar nicht gewinnen. weil es ins Spiel schon so eingebaut ist. Ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwann mal auf dieses Level kommen. Ich empfehle an dieser Stelle den Film Harrison Bergeront. Kann man auf YouTube finden. Schreibe ich in die Kommentare später. Habe ich auch schon mal das Buch empfohlen. Oder die Kurzgeschichte. Ja, die ist jetzt ein ziemlich interessantes... Kurt Vonnegut, Harrison Bergeront. Eine Gesellschaft, wo alle gleich gemacht werden. Hört sich gut an. Endlich Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Das ist ein ganz interessantes Bild hier. Also der Fotograf schreibt hier auch, dass er, als er das gemacht hat, das ist also in Israel entstanden und er dachte zuerst, das wäre hier irgendwie ja, ein Moslem halt auf dem Bild, aber das ist tatsächlich wohl eine jüdische Sekte, also irgendwas im Judentum, eine ziemlich extreme Angelegenheit, wo die Leute halt auch der Meinung sind, dass die Frauen sich komplett verhüllen müssen wegen Modesty-Gründen. Ja. Heiligsblechle. Tja, das ist da genauso dämlich wie bei allen anderen Religionen auch. So ist es. Okay. Prop or not ID Service. Das ist ein Thread auf Twitter, der verschiedene Informationen enthält, der auch relativ lang ist. Wer darauf eingeht, dass die Gelbwesten als inwieweit das ja, Agitprop vom Kreml sein könnte. Ich muss ehrlich zugestehen, es ist Frankreich, ich passe da nicht so ganz auf, wenn da Unruhen sind, weil es einfach Frankreich ist. Das gehört bei denen dazu. So wie wir halt Frühlingsfest haben, haben die halt hin und wieder mal Straßenschlachten. Wenn es in einem anderen Land wäre, wäre diese Theorie realistischer. Ja. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber gerade in Frankreich, die brauchen gar keine... Die machen das auch so. Ja, was ich interessant finde bei der ganzen Yellow Vest-Angelegenheit, die haben ja auch diese gelben Westen, weil die genau wie wir hier in Deutschland ja diese Vorschrift haben, dass jedes Auto so eine Weste drin haben muss. Und das ist, ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Vielleicht waren es ja die Russen. Keine Ahnung. Wenn die Idee hatten, diese Westen, die jeder hat, wirklich als Prop zu benutzen und für diese Sache, das ist die genialste Idee. Das ist die Idee des Jahres. Muss ich wirklich sagen. Wer ja, es ist auch smart. Genial. Also ist auch smart. Also bei, weißt du, bei Protesten, du brauchst schon auch gute Ideen, die wie Memes rumgehen, damit es läuft und funktioniert und so. Aber ich habe mir in dem Moment, als ich diese Tweet-Chain gesehen habe, dachte ich mir, aber was ist, wenn die Notion, dass es eine Agitprop der Russen ist, die Propaganda der Russen ist? Da, da, da. Also wisst ihr, was ich meine? So. Aber, um sich selber stärker darzustellen, so wie bei den 100.000 mit 100.000 Euro auf Facebook die amerikanische Wahl gedreht zu haben. Ja. In der Bilanz. Ja, so. Auch ein sehr geniales Propagandastück gewesen. Ich glaube, das kam auch von den Russen. Ja, ja, aber es könnte doch auch eine vielleicht so ungefähr 1% große Schicht unserer Bevölkerung sein, die an der ganzen Scheiße verdient, wie blöde. Die dann sagt, nee, die Gelbwesten, seid da mal vorsichtig, russische Nazis, sage ich mal. Ne? Ja, ist da ja. Bescheid. Ne? Alles könnte auch eine Psyop sein. Ja. Also ich sag prinzipiell, mindestens für 12 Monate ist jede Art von Protest in Europa für mich organisiert vom Kreml. Ob jetzt das faktenmäßig stimmt oder nicht, das lasse ich mir einfallen. Aber alles ist Russland, weil es keine Gründe innerhalb von Europa gibt zu demonstrieren. Generell. Ja, wir hatten jetzt hier, wir haben ja unser Weihnachtsmarkt immer am Marktplatz. Und jetzt auf einmal gab es auch einen hinten am Botanischen Garten. Ja, dann haben die Leute kurz gefragt, dann wurde nachgeforscht, dann haben die Russen dahingestellt, um die Leute an Weihnachten zu beeinflussen. Also stell dir das mal vor, wie weit die schon drin sind. Ja. Ja. Das ist krass. 4D russisches Roulette, sagt X-Ray Enraged, finde ich gut. Mit Wodka. Ja, hier in dem Artikel regt sich der Herr Schirmer darüber auf, dass die Lebensfähigkeit des europäischen Projekts mit Frankreich auf dem Spiel steht. Und weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ob die EU so toll ist. Ich weiß alles nicht so genau. Ich hatte gerade so ein Bild im Kopf von jemandem, der so der so halt an schon 1000 Maschinen angeschlossen im Sterbebett liegt. Und da steht jemand daneben und macht sich echt ganz arge Sorgen, dass irgendwie, keine Ahnung, dass er sich ein C gestoßen hat, dass ihn das jetzt kaputt machen könnte. Ja. Dass hier seit Jahren, ach, seit Jahrzehnten was falsch läuft in Europa, was die Verteilung von Arbeit auf der einen und die Verteilung von Reichtum auf der anderen Seite angeht. Das hat diese ganze Riege mit zu verantworten, die wir da jetzt gerade stehen haben, wie sich das entwickelt hat. Die Leute fangen jetzt langsam an abzutreten, weil sie wissen, was besser ist. Annegret Kramp-Karrenbauer, haben wir die eigentlich auch noch? Ich könnte kotzen. Tja, bevor wir auf die AKK 47 kommen, eine Sache noch. Eine Sache. Ist die schon älter? Ich erwarte eine Sache, dass eine Sache bald auch in die Nachrichten kommt, weil wir ja immer etwas früh sind mit unseren Nachrichten. Prognostiziere ich das jetzt einfach mal. Und zwar, das ist auch eine Empfehlung an alle, das mal zu googeln, die sogenannte EurGenFOR, EurGenFOR. Das ist die Europäische Gendarmerietruppe. Das ist quasi eine multinationale, internationale Polizeitruppe, die explizit auf der europäischen Ebene im Rahmen des Lissabon-Vertrages gegründet wurde, um eventuelle Aufstände und Unruhen in europäischen Mitgliedstaaten zu regulieren. So, und ich erwarte, dass in Frankreich, wenn das so weitergeht mit den Protesten, dass wir da die ersten Ansätze von dieser EurGenFOR sehen werden. Dann fällt Ihnen das auf die Füße. Ganz schrecklich. Das ja, deswegen gibt es. Ich meine, ich hab die Arschlöcher gesehen, die in Paris nebenbei den Apple Store ausräumen und solche Sachen. Aber es ist wie in allen politischen Konflikten, diese Extremisten, die Leute, die Touristen, die Trolle, alles, was da außenrum Radau macht, ja, verdeckt mal wieder, wie viele Leute die Schnauze gestrichen voll haben in Frankreich. Und das ist ja nicht nur in Frankreich so. Wir sehen ja alle in Europa, dass das jetzige Modell irgendwann gegen die Wand fährt und dass es nicht mehr so lang dauern wird. Also ich bin gar nicht so pessimistisch. Es gibt immer Möglichkeiten, das System zu stabilisieren, aber bestimmte Sachen laufen halt wirklich in eine total falsche Richtung. Da stimme ich dir zu. Weil dass die einfach so mit Polizeigewalt dagegen vorgehen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das sind doch so viele, oder nicht? Hast du die Bilder gesehen? Da gab es teilweise Videos, wo Leute in einem Burger King sich zurückgezogen haben und da auf dem Boden gelegen haben. Es kamen immer wieder Polizisten rein und jeder, der reinkam, hat dem Typ auf dem Boden ein, zwei mitgegeben mit dem Schlagstock und so. Also die haben da auch schon die richtigen Leute vor Ort. Es gibt, wie gesagt, auch genug Arschlöcher unter den Demonstranten oder den Leuten, die sich da drunter mischen. Das ist halt wie Hamburg auch. Da gab es sicher auch verschiedene Gruppen von Demonstranten, die für die Demo da waren, die für die Randale da waren, die dafür da waren, Randale mit den Bullen zu machen, weil das ihr Feindbild ist und so. Und so ist das da halt auch. Da kommen halt Plünderer dazu. War das in alten Filmen nicht immer so, wer plündert, wird erschossen? Das Motto der EurGenFOR ist The Law Will Bring Peace. Also Friede sei mit euch. Das alte Motto von Schill, ja. Tja, EurGenFOR und Ende ist. Ja, der Artikel hier. It doesn't matter who replaces Merkel. Germany is broken. Ja, da geht es auch um die Nachfolge von Angela Merkel jetzt als Parteivorsitzende. Ja, erstmal noch nicht als Kanzlerin. Und ob der Parteivorsitzende auch der nächste Kanzler sein wird, sei mal dahingestellt. Wie das Ergebnis jetzt rausgekommen ist, ist ja klar. Ne? AKK 47 hat gewonnen. Und ja, die knattert jetzt erstmal vor sich hin. Mal gucken, ob sie auch die Merkel-Nachfolge wirklich antreten kann. Sie ist ja die Wunschkandidatin von ihr. Dieser Artikel ist mir im Endeffekt empfohlen worden von einem Zuschauer. Ich konnte noch nicht komplett durcharbeiten, aber im Artikel selber geht es darum, dass in Deutschland sich jetzt das Parteiensystem halt durch die AfD verändert, wie es halt vorher war und durch die Grünen und die AfD insbesondere, weil die eine größere Rolle spielen und ein Sechs-Parteien-System anders funktioniert als ein Fünf-Parteien-System. Und es wird ein Hinweis gegeben auf ein Buch und auf einen längeren Artikel in einem anderen Magazin, den ich mir halt noch nicht durchlesen konnte. Deswegen einfach mal als Leseempfehlung. Und ja, was da drin stand, war nicht grundlegend dämlich. Aber oberflächlich so ein bisschen. Aber die Quellen haben sich interessant angehört. Kannst du nur noch nicht durcharbeiten. Also die Vorstellung, dass die Kramp-Karrenbauer dann demnächst Kanzlerin ist, ist auch nicht gerade, finde ich nicht gerade erbaulich. Kann man sagen. Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin. AKKK. Oh, KKK. Naja. Germany calls for France to give its UN Security Council seat to the United, to the European Union. Ja, im Endeffekt hat der der Finanzminister, seltsamerweise, hat darum gebeten, dass Frankreich bitte den UN-Sicherheitsrat, den permanenten UN-Sicherheitsratssitz an die EU weitergibt. Die EU ist ja als Repräsentant auch im UN-Sicherheitsrat vertreten und ja, Frankreich ist als Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch permanentes Mitglied, genauso wie Großbritannien als europäischer Staat. Und ja, die Franzosen finden das nicht so witzig. Wie wäre das jetzt eigentlich, wenn man die Rebellen innerhalb von Frankreich bewaffnen wollen würde? Müsste man dann zum UN-Sicherheitsrat vorher gehen oder kann man das auch so machen? Das ist eine gute Frage. Aber ich ja, also das ist einfach nur so eine random Sache, so nach dem Motto, ja, die EU könnte bitte nicht mal Frankreich, ihr seid doch pro EU, gebt doch einfach mal, ne, Deutschland hat ja keinen permanenten Sitz im Sicherheitsrat, die sitzen immer mal wieder drin, aber nicht als permanentes Mitglied. Und Frankreich und Deutschland sind ja die beiden Säulen von Europa und ja, deswegen wird das so interpretiert, dass Deutschland halt will, dass Frankreich ein bisschen von seiner Macht abgibt. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht so zu sagen. Seltsame Forderung, muss ich sagen. Seltsam. Warum? Ich verstehe es mal so, dass es an eine übergeordnete Institution gehen sollte. Tja, aber warum explizit Frankreich? Warum nicht England? Weil England hat gerade Brexit. Könnte man ja das damit irgendwie argumentieren. Aber gut, ich meine, die Briten würden das eh nicht aufgeben. Ja, the center can hold. Far-left candidates did poorly in the Democratic primaries. Den Artikel habe ich eigentlich nur eingereicht, weil ich letzte Woche darauf hingewiesen habe, wenn du ungefähr auf 50% runterscrollen könntest, Chris, bitte. Da ist eine Grafik, auf die ich hingewiesen hatte. Genau, Swing Left. Ja, ich hatte ja letzte Woche darauf hingewiesen, dass es halt eine Verschiebung gegeben hat, zumindest in der amerikanischen Landschaft. Der Abel hatte auch eine Quelle dazu eingereicht, die das etwas anders aufbereitet hatte. Aber ich denke, an dieser Grafik sieht man relativ gut, wie sich, also wenn man natürlich den Grundlagen dieser Studie Glauben schenken kann, aber es wirkt relativ authentisch. Was man hier sieht, ist auf der linken Seite die demokratische Ideologie und auf der rechten Seite die republikanische Ideologie in ihrem Spektrum von liberal zu konservativ. Und man sieht, dass von 1980, wo es quasi alles mehr oder weniger ein großer Haufen in der Mitte war, also ich sage jetzt mal in der Gesamtmitte, also eher auf dem konservativ, wenig konservativ und wenig liberalen Feld, haben sich die meisten selber repräsentiert gefühlt. Und über die Jahre hat es sich dahingehend verändert, dass es auf dem konservativen Lager im Jahr 2018 noch, ich sag mal, verhältnismäßig ähnlich ist. Ja, also dass sie ungefähr auf der Mitte des konservativen Spektrums sich die Mehrheit sammelt und dass das ganz rechtsextreme Spektrum halt sehr weniger, also wenig vertreten ist, aber das ganze Spektrum vertreten ist. Und wenn man sich die demokratische Seite anguckt, dann ist vom moderaten demokratischen Spektrum hat sich das Ganze komplett in die Breite verlagert, wie ich es auch vorher schon mal beschrieben habe. Man hat quasi das total kommunistische, sozialistische SJW-Lager stark vertreten, aber auch die fiskal-konservativen Neocons auf der demokratischen Seite. Und da, ja, ist, da ist auf jeden Fall flach, wobei dieser, bei den Konservativen halt dieser Begriff liberal ist halt komplett falsch jetzt in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auch. Also ich meine, mehr liberal, und das sind dann die Maoisten da irgendwie, die sind dann komplett liberal. Oder wie? Ja, ja, also die Zuschreibung ist schon ein bisschen seltsam, aber ich denke mal, dass wenn man sich die Grafik anguckt, für Leute, die nur das Audio hören, schaut es euch in den Quellen nochmal an. Ich denke mal, es wird relativ klar, das linke Lager ist sehr zersplittert, während das rechte Lager links und rechts in Anführungszeichen halt sehr stark konzentriert ist. Ja, und das, ja, das erklärt den Trump-Wahlsieg mehr als irgendwelche russischen Facebook-Posts für $100,000. Ja, hier ist mal wieder die Hölle zugefroren. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich eine juristische Aufarbeitung nochmal der ganzen Hillary Clinton-E-Mail-Affäre, die eigentlich schon als beendet erklärt wurde. Aber da gibt es jetzt nochmal eine neue Aufarbeitung. Die ersten Vorstöße dazu sind schon so ein bisschen abgefedert worden, weil halt insbesondere ein Richter sich besonders weit vorgewagt hat und bei ein paar Formulierungen wieder zurückrudern musste. Aber konkret wird jetzt halt im Endeffekt Amtsmissbrauch von Hillary Clinton, während sie Außenministerin der amerikanischen Staaten war, untersucht. Weil da halt schon einige Sachen waren, die sehr seltsam gelaufen sind. Und es gibt ja Dienstanweisungen, wie bestimmte Sachen zu handhaben sind. Und die hat sich über sehr viele Sachen hinweggesetzt auf eine Art und Weise, die so aussieht, als ob sie das gemacht hat, um entweder Sachen zu verschleiern oder sich dadurch zu bereichern. Und das wird jetzt tatsächlich untersucht in Amerika offiziell. Was sehr interessant ist. Mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Man weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Aber dass es jetzt überhaupt tatsächlich mal offiziell irgendwie gemacht wird, finde ich extrem faszinierend. Genau, immerhin. Ja. Ja, das ist eine Sache, die hängt so ein bisschen auch damit zusammen mit den amerikanischen Sachen. Im Artikel selber geht es darum, dass es gewisse Verhaltensregeln gibt, wie sich Leute im Amt verhalten müssen. Wie ich es vorhin bei Hillary Clinton ja auch schon angesprochen habe. Es gibt halt Verhaltensregeln, was man machen darf, was man nicht machen darf. Und man darf halt bestimmten politischen Aktivismus auch nicht machen, wenn man einfach ein Staatsbeamter ist. In Amerika, wenn man für in bestimmten Ämtern ist. Und da gibt es den sogenannten Hatchet Act, der halt mehr oder weniger vorschreibt, inwieweit dürfen sich Leute politisch engagieren. Und wenn man beispielsweise ein Staatsbeamter in Amerika ist und sagt so, ja, Trump ist super und ich liebe ihn und am liebsten soll er für immer mein Präsident sein, das darf man nicht, aber man darf auch nicht sagen, ja, Trump ist so schlimm und er muss jetzt unbedingt abgewählt werden. So, da könnt ihr euch jetzt ja mal selber überlegen, was im Moment öfters passiert. Und tatsächlich ist es halt wirklich so, dass das aus gutem Grund in Amerika sehr stark geahndet wird. Ja, und es wird auch tatsächlich von der Trump-Administration sehr stark geahndet, allerdings nur auf der republikanischen Seite. Das heißt, der Trump geht gar nicht so, also die Leute in der republikanischen Administration, das macht der Trump ja nicht selber, die geben nicht die Dienstanweisung, dass halt die demokratischen Administratoren dafür abgestraft werden. Ich sage nur Leaks, ne, Leaks, die dauernd passieren, sondern die machen das halt nur gegen die Republikaner tatsächlich. Ja, die halt zu sehr den Trump irgendwie lobpreisen. Was sehr interessant ist. Und wenn man sich jetzt nochmal das in Erinnerung ruft, was ich gerade gesagt habe über die Hillary Clinton, diese beiden Artikel stehen halt in einem sehr engen Zusammenhang, weil sie in ihrem Amt halt so viele Regeln einfach verletzt hat und jetzt der Hatchet Act von den Republikanern gegen eigene Republikaner sehr stark verfolgt wird, legt das nahe, dass sie quasi das auch gegen die Hillary Clinton bald verwenden werden. Wieder eine kleine Prognose von mir. Und eine kleine Hoffnung. Ein bisschen Gerechtigkeit in der Welt wäre ja schön. Vielleicht sterben sie auch alle. Lock her up. Lock her up. Vielleicht sterben sie auch alle einfach aus unerfindlichen Gründen. Das ist auch schon oft genug passiert. Ja, wir hatten ja ein G20-Treffen vor einiger Zeit. Und die Berichterstattung dazu war mal wieder so schon fast negativ. Schon fast man hätte es besser nicht gehört, weil man hatte überhaupt gar keine Informationen bekommen. Was auch im Endeffekt nur passiert ist von Relevanz, ist, dass der Handelsstreit zwischen Xi und Trump in eine neue Phase gegangen ist. Und zwar eine Phase der Zugeständnisse, gegenseitigen Zugeständnisse. Und zwar hat Donald Trump China gewisse Zugeständnisse gemacht, was gewisse Investorenfenster von chinesischen Banken in amerikanische Firmen betrifft, was vorher sanktioniert war. Und Xi hat daraufhin halt gewisse Importe von amerikanischen Gütern wieder mit Tarifen, mit geringeren Tarifen ausgestattet. Und eine Sache, die der Trump durchgedrückt hat, die ich nochmal erwähnen würde, weil das auch ein persönliches Thema ist, was mich interessiert. Der Trump hat dafür gesorgt, dass in China jetzt die Produktion von Fentanyl verboten wird. Fentanyl ist quasi sowas wie Heroin oder Kokain, nur ungefähr 100 bis 1000 Mal so potent. Und die illegale Produktion von Fentanyl in China und der Export dann nach Amerika hat halt für eine große kriminelle Aktivität gesorgt und für ein massives Drogenproblem in Amerika. Ja, ein sehr großer Teil der Drogentoten in Amerika sind Opiate-Tote und sehr viele von denen sind vor allem in den letzten Jahren daran gestorben, weil sie halt, ja, halt drogenabhängig waren und ihre übliche Dosis genommen haben. Nur dann war das halt nicht das, was sie sonst genommen haben, sondern halt Fentanyl und auf einmal 100-mal so stark und dann waren sie halt tot. Das ist wirklich ein Problem, was hunderttausende Leute in Amerika betroffen hat. Deswegen erwähne ich es nur nochmal. Ja. Katar. Katar, das arabische Land, wird nicht mehr Teil der OPEC sein. OPEC ist ja das Ölkartell von arabischen Ländern, von ölexportierenden Ländern, hauptsächlich arabischer Herkunft. Ein paar andere sind auch drin. Russland und Amerika sind nicht drin, deswegen spielt es immer weniger eine Rolle, weil Russland und Amerika ihre Förderkapazitäten ja immer weiter ausbauen, im Gegensatz zu den OPEC-Ländern. Und Katar hat auch nur 2% der Förderkapazitäten von OPEC, deswegen ist der Austritt von Katar aus OPEC nicht so dramatisch. Aber ich rufe nochmal in Erinnerung, ich habe ja über Saudi-Arabien und Katar mal geredet, weil die Saudi-Arabier ja so einen kleinen Kanal bauen zu Katar, um Katar quasi abzuschneiden, physisch von Saudi-Arabien. Und ja, also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht, also in Katar wird es ja bald eine Fußball-Weltmeisterschaft geben, ich glaube 2022. Ich hoffe mal nicht, dass es vorher zu einem Konflikt kommt, weil Katar halt immer mehr so als Feindbild von den arabischen Ländern dargestellt wird. Ja, und es gibt halt gewisse Sanktionen, die gegen das Land gefahren werden. Es gibt so Sachen wie, dass halt so ein Kanal gegraben wird, um das Land zur Insel zu machen und solche Sachen. Aber offene Konflikte, wie es beispielsweise mit dem Jemen der Fall ist, gab es noch nicht. Und ich hoffe nicht, dass Katar ein zweites Jemen wird. Hoffe ich mal einfach nur. Weil außer OPEC auszutreten ist ein, also vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass ein Mitglied aus OPEC austritt. Undenkbar. Ja, ein kleines Update zu der Story, die ich letzte Woche präsentiert habe. Der chinesische Wissenschaftler, der ein Kind zur Welt gebracht hat, ein genetisch manipuliertes Kind zur Welt gebracht hat und dann Zwillinge genmanipuliert zur Welt gebracht hat, um sie gegen AIDS und HIV immun zu machen, der extrem in der Kritik stand aus ethischen und moralischen und anderen Gründen. Ja, der ist entführt worden und keiner weiß, wo er ist. Ja, und mehr gibt es wirklich dazu nicht zu sagen. Er ist verschwunden, er ist entführt worden, davon geht man aus und keiner weiß, wo er ist. Mal gucken, was weiter passiert. Ja, ich gehe davon aus, dass seine Kinder aus der Zukunft zurückgekommen sind und ihn geholt haben. Ja, hier geht es auch um eine Chinesin und um Huawei, diesen Handyhersteller. Da gibt es ja in Amerika so einige Probleme, dass sie da die, also quasi nicht in ihr Netz lassen, die Huawei-Geräte, weil sie da halt befürchten, dass es irgendwie die Chinesen dann da rumspionieren könnten, was vielleicht auch stimmt. Also wie wir schon aus dem Bundestag gelernt haben, gibt es bei uns in Deutschland ja auch Firmware von Huawei, die an wichtigen Knotenpunkten irgendwie eingesetzt wird. Telekom-Router. Ja. Und ja, auf jeden Fall, die Dame hier wurde jetzt verhaftet, weil sie angeblich gegen das Embargo vom Iran verstoßen haben soll, beziehungsweise die Firma Huawei, von der sie die Finanzchefin ist. Ja. Ja, ich hatte einen Artikel dazu gelesen, wo im Endeffekt ihre Verhaftung jetzt im Zusammenhang mit dem ZTE-Skandal, der vor ein paar Monaten war, gesagt wurde. Und also im Zusammenhang gebracht wurde. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Aber ich habe Alufolie dazu. Sie hätte sich mit einem Wissenschaftler treffen sollen, der amerikanischer Staatsbürger mit chinesischen Wurzeln ist, und der hat sich auch schon mal mit dem chinesischen Präsidenten getroffen, weil der ziemlich renommiert und erfolgreich ist, und das Essen ist nicht zustande gekommen und der hat sich von einem Gebäude gestürzt und ist dabei umgekommen, und er hatte zwar Depressionen und man weiß aber nicht die genauen Umstände von seinem Tod, und sie hätte sich scheinbar mit ihm treffen sollen, hat sich in der Vergangenheit mit ihm getroffen, und da wird jetzt spekuliert, dass das irgendwas mit dem Tod von einem Wissenschaftler zusammen zu tun hat, aber Alufolie, also ich weiß es nicht. Also, ja, egal, was da jetzt der Hintergrund ist, es hat auf jeden Fall nichts mit einem Handelskrieg zwischen China und Amerika zu tun, also das hat ganz andere Gründe. Ja. Tja, naja. Die Pornografisierung als globale Waffe. Ja. Ich sag euch. Allen Augen ereignende globale 24-7-Gemetzel der X-Rated-Industrie liegt außerhalb des moralischen Radars. Gruppenvergewaltigung. Gruppenvergewaltigung, serielle Lustmorde, Missbrauchsskandale in Kirchen, olympische Sportverbände und UNO-Camps, Gender-Irrsinn und eine globale moralische Implosion werden illustriert von den zuckenden Hardcore-Bilderfluten der US-Pornoindustrie. Ziel dieser Synagoge des Satans ist, von Milliarden Profiten abgesehen, auch das systematische Zerstörung von Menschen und ihren Beziehungen. Dieser Artikel, der bei Telepolis erschienen ist, der ist ein Schmaus. Ich finde ihn sehr wirr und ich komme zum Teil nicht mit. Und zum Teil werden auch unwissenschaftliche Behauptungen in die Welt gestellt, aber es ist halt ein Artikel, der sieht vieles von dem, was in der Gesellschaft falsch läuft, darauf hinauslaufend, dass es zu wenig Gesetze gegen Hardcore-Pornografie gibt. Und zu wenig Liebe auch oder sowas? Ja, zu wenig Liebe und dass zu viele Suchanfragen im Internet mit Pornos zu tun haben. Und abwegig im Detail, im Allgemeinen Seelenheil, Rauchverbot, Laktosemilch, Veggie-Burger, Pentale, Mülltrennung, Energielampen, Hysterie, CO2-Tagebücher, Labor, betäubende Dieselaffen oder aktivistisch übermalte Liebespoesie. Und dann beschreibt er irgendwelche Pornoszenen und ich keine Ahnung, Alter. Ja, er hat ja im Prinzip recht, dass das sozusagen moralisch ein bisschen außerhalb des normalen Radars ist und sich ja im Prinzip in unseren Talkrunden über profanen Moralvorstellungen unterhalten wird, die regelmäßig gebrochen werden. Oder auch, ja, die Leute auch dann regelmäßig den Bruch irgendwie gerne antun oder so. Die kurzleibigen, dopamingesteuerten Feedback-Schleifen zerstören die Funktionsweise der Gesellschaft. Die Folge: kein gesellschaftlicher Austausch, kein Zusammenarbeit mehr und dafür falsche Informationen und das große Misstrauen. Wenn man das Ungeheuer füttert, wird es einen zerstören. Es ist an der Zeit, eine lange Auszeit vom eigenen Tools zu nehmen. Ich keine Ahnung, Alter. Ja, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt hat er ja auch darauf hingewiesen, dass es eben am Schulhof immer rumgereicht wird oder so. Und das kann man ja ruhig mal ab und zu mal erwähnen, dass das jetzt auch nicht in Ordnung ist, solche Sachen auf den Schulhof rumzureichen oder unter den Jugendlichen. Aber ja, das wird man auch nicht. Liest sich wie ein Hippie, der die sexuelle Befreiung zu weit gegangen ist. Ich keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht. Ja, ist ja vielleicht auch, ne? Hier haben wir Satellitenbilder von Panzern in der Nähe der ukrainischen Grenze von Russland. Ich fand es ganz interessant, dass die reihenweise Panzer aufstellen, die man auch bei Google Maps sieht. Ja, die liefern gute Ziele ab. Ne? Es wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Ablenkung, wenn die was anders geplant hätten. Hm? 258 Millionen Menschen wollen einen besseren Platz zum Leben finden. Sustainable Development Goals for all. IOM, UN-Migration. Ich fand einfach die Werbung klasse. Eine Viertelmilliarde Menschen möchte migrieren. Ich find's gut. Ja, Moment mal, aber wenn eine Viertelmilliarde Menschen migrieren wollen, wie kommen denn irgendwelche Verschwörungstheoretiker auf irgendwelche 59 Millionen Zahlen beim UN Global Migration Compact? Müssten dann noch mehr sein. Ich weiß doch nicht, wie die UN auf die Zahlen kommt. Also ich fand es einfach nur schickig, dass zumindest als Werbung präsentiert wird. So, Viertelmilliarde Menschen will migrieren. Ich denke mir so. Ja gut, jetzt wissen wir Bescheid. Wir müssen nur auf die UN zeigen und sagen, hier, die haben die Zahlen. Ja, wer der UN nicht glaubt, was soll man sonst glauben? Genau. Und die wollen bestimmt alle. Wir alle sind uns einig, dass Migration gesteuert und begrenzt werden muss. Das können wir durch nationale Gesetze machen und das tun wir auch. Und da haben wir in den vergangenen Jahren auch nachgelegt. Es ist aber so, dass es nicht alleine reicht, wenn wir national initiativ werden, sondern wir müssen das auch international machen. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir kooperieren, dass wir im Dialog sind mit anderen Ländern. Und dazu ist dieser Pakt da, denn wir wollen eins. Und wie gesagt, es geht hier um Migranten, das heißt nicht um humanitäre Flucht. Wir wollen eins, dass es den Menschen dort, wo sie sind, besser geht. Weil wenn es den Menschen dort, wo sie sind, besser geht, dann werden sie voraussichtlich nicht unbedingt nach Deutschland kommen wollen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass eine internationale Kooperation in dem Bereich Migration im deutschen Interesse ist, vor dem Hintergrund, dass wir Migration steuern und begrenzen wollen. Und diese Moment mal. Ist der etwa für einen Binnenmigrationspakt? Also ich weiß nicht, wie du das meinst, aber auf jeden Fall... In den Ländern regulieren, also den Leuten vor Ort helfen. Das ist aber eine sehr ausgefallene Idee. Könnten wir mal versuchen. Ja, in dem Fall weiß ich nicht, was das dann mit dem Migrationspakt zu tun hat, um den es jetzt hier geht. Weil ich meine, Beschränkungen und Steuerungen und so, also und dass die Leute da bleiben, wo sie sind... Ja, also quasi nicht jetzt internationale Migration, sondern Binnenmigration im Heimatland. Es hört sich nicht sehr gut an, aber wenn das mit wirtschaftlicher und infrastruktureller finanzieller Förderung einhergeht, warum nicht? Ja, aber ist das in diesem Migrationspakt in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben? Ich glaube doch nicht. Also, ich interpretiere jetzt auch nur meine wahren Vorstellungen von einer guten politischen Lösung in seine Worte rein. Ja. Er erzählt ja eh nur Blödsinn. Ja, aber auf jeden Fall haben die da jetzt halt so ein Papier verabschiedet, dass sie es halt gut finden. Aber mit diesem ganzen Kram von wegen Steuerung und Begrenzung und so. Und dann war hier noch irgendwie diese eine Wortmeldung, die ich nochmal zeigen wollte. Ach ja, der Amthor hat übrigens auch einen erzählt. Aber erst nochmal, wo hatten wir denn hier? Ah ja, genau hier. Komm, da war der Amthor. Müssen wir mal. Ja, den machen wir auch noch, weil für die Leute, die Amthor-Fans hier, dass wir noch mal ein bisschen merken, wo der Wind her weht. 80 Mal die Rede von verpflichten. Wir verpflichten. Und dann zu sagen einfach, ja, das machen wir edge-edge, wir machen es da doch nicht, ist nur ein Vorschlag. Diese Ausrede, so nenne ich es, schadet unserer Glaubwürdigkeit. Und wir müssen auch aufgrund des heutigen Beschlusses, muss ein neuer Akzent der CDU-Tätigkeit gesetzt werden, sonst werden wir weiterhin viele Mitglieder verlieren. Das habe ich auch schon öfters gesehen. Hier gibt es Jung und Schön. Ja, Jung, Schön. Weiterhin viele Mitglieder verlieren. Die Übersetzung des Wortes, des englischen Wortes Commitment durch das deutsche Wort verbindlich finde ich problematisch. Ja, und ich finde, dass die Benutzung des Wortes verbindlich für das Wort, was er gesagt hat, Verpflichtung, finde ich auch problematisch. Wir verpflichten uns nicht. Ein Commitment ist eine gemeinsame Sicht der Dinge. Es ist aber nicht eine Verpflichtung im Sinne des deutschen Rechtes. Deswegen ist das aus meiner Sicht falsch übersetzt. Und es hätte dem Außenministerium meines Erachtens auch auffallen müssen, dass man... Ja, genauso wie dieses Regular bei Regular Migration nicht nur mit regulär übersetzt werden kann, so wie ihr immer macht, sondern auch mit gewöhnlich. Genau, es ist einfach alles so schlimm. Ich meine, was er sagt, stimmt ja sogar tatsächlich. Ich meine, es ist ja nebensächlich. Ja? Was er meint, wäre eine freiwillige Selbstverpflichtung im Beamtendeutsch. Ja? Aber genau das ist ja der Punkt. Was ja auch ein sehr großer Punkt bei diesem Migrationspakt ist, dass bestimmte Begriffe, die eigentlich differente Beschreibungen haben, einfach zusammengepackt werden. Sowas wie illegale Migration und normale Migration. Da wird einfach nicht mehr unterschieden, sondern beides wird einfach nur noch zusammengepackt und das wird ja der Sache nicht wirklich gerecht. Naja. An dieser Stelle einen juristischen Begriff nicht so einfach verwenden kann als Übersetzung dieses englischen Wortes. Darüber sind sich im Übrigen auch diejenigen, die das jetzt entsprechend beleuchtet haben, einig. Ich möchte ganz konkret auf den Vorschlag von Sylvia Pantel eingehen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir als deutsche Bundesregierung diesem Migrationspakt zustimmen, ohne eine extra Protokollerklärung abzugeben. Ich sage auch warum. Es ist ein wichtiger Pakt, aber er ist eben unverbindlich. Und es gibt ganz viele Länder auf dieser Erde, die eine Menge in ihren Gesetzen, in ihrer Praxis mit Umgang mit Flüchtlingen, mit Migranten. Ja, das ist ja genau das, was der Thilo Sarrazin in dem Artikel geschrieben hat, den ich letzte Woche hier bei uns eingereicht hatte, dass halt eben dieses Ganze, die Probleme eigentlich ausgeblendet werden in den Ländern, wo es die Probleme gibt. Man verschanzt sich dann hinter irgendwelchen schwammigen Formulierungen und im Endeffekt kann es halt auch gut darauf hinauslaufen, dass wir uns halt artig dran halten und andere sich halt eben nicht dran halten. Und dieses Ganze mit von wegen, wer welche Erklärung zu irgendwas abgibt, dann im Nachhinein ist eigentlich auch vollkommen scheißegal. Also ich sehe da auch nicht so... Ja, einerseits richtig, aber andererseits gibt es auch darum, dass halt das unterschiedlich gehandhabt wird. Beispielsweise diese Erklärung, für Deutschland wäre die nicht unbedingt so verbindlich, deswegen wird ja der Weg über die EU gewählt. Ja, es wird auf EU-Ebene ratifiziert und weil Deutschland verpflichtet ist, diese EU-Sachen zu ratifizieren, wird es dann in Deutschland im nationalen Gesetz auch gemacht. Aber beispielsweise in Holland ist es so, dass der Kompakt, wenn er so unterzeichnet wird, für die schon rechtlich bindend ist, ohne das EU-Gesetz und die das direkt in nationale Gesetzgebung umsetzen müssen. Es ist sehr kompliziert. Ich habe da auch nicht den Überblick. Aber das macht halt das Ganze so dämlich und deswegen sage ich halt nochmal, eines der großen Probleme mit der ganzen Sache ist der, dass das Ganze unter dem sogenannten Marrakesch-Prozess sehr lange gelaufen ist, unter dem Radar und dann vorgeschlagen wurde und jetzt 1, 2, 3 direkt umgesetzt werden soll, ohne dass die ganzen Sachen überhaupt ordentlich diskutiert werden. Ich meine, guck mal, in der EU macht doch schon jeder, was er will, hat ein Haushaltsdefizit. Ändern müssten mit Flüchtlingen. Wenn sie tatsächlich diesen Anforderungen dieses Pakts entsprechen wollen. Wir in Deutschland hingegen, wir müssten kein einziges Gesetz, keine einzige Verordnung verändern, wenn dieser Pakt rechtsverbindlich wäre. Wenn wir als Deutsche jetzt durch eine Protokollerklärung oder auf andere Art und Weise quasi auch noch darauf hinweisen, dass wir dies für eine eher unverbindliche Vereinbarung halten, dann würden wir geradezu die Länder, von denen wir ja warten, dass sie sich verbessern, damit sie... Ja, und deswegen wird das auch alles nichts bringen. Und ich meine, aber gut, das ist ja eh die Partei, die ich als die Partei des magischen Denkens bezeichne, auch jetzt mal wieder, als ich mir die Reden von Merz und den anderen angehört habe, mit diesem ewigen christlichen Menschenbild und diesem ganzen Krempel, den man da irgendwie so erwähnt, als wäre das eine Sache, die es wirklich gibt auf diesem Planeten. Ja. Also nimmst du das dem Merz ab, wenn der Merz über christliches Menschenbild redet? Ich glaub, ja, natürlich nehme ich dem das ab, weil das kannst du alles rein im Kopf als Gott. Kannst du doch alles rein interpretieren, was du willst. Das ist ja gerade das Problem. Die tun so, als wäre damit alles gesagt, aber in Wahrheit ist überhaupt nichts damit gesagt. Und genauso mit diesem Krempel jetzt auch wieder. Bessere Bedingungen für Migranten herstellen, dass sich diese Länder dann hinter dieser Argumentation, hinter dieser deutschen Haltung zurückziehen und sagen, ja, wenn sogar die Deutschen eine Protokollerklärung machen, dann können wir auch erklären, dass es im Prinzip für uns gar nicht gilt. Es ist richtig, was gesagt wurde. die Debatte um den UN-Migrationspakt, wie sie in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, sie war sicherlich nicht das Paradebeispiel für bestmögliche politische Kommunikation. Und deswegen geht es uns auch darum, dass wir daraus lernen. Und ich finde, das Wichtige ist auch, dass wir an vielen Stellen auch durch die Bewegung, die es an der CDU-Parteibasis gab, auch reagiert haben. Und auch durch beherzten Einsatz in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion reagiert haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch aus der Perspektive der Innenpolitiker und aus der Perspektive der Außenpolitiker, die es fachlich diskutiert haben in der Bundestagsfraktion, mit unserem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag haben wir das Beste und das Maximale erreicht, um dieses Thema in eine richtige Richtung zu führen. Und ich will immer wieder sagen, das war ein endlos langer Satz ohne jeglichen Inhalt. Der hat ohne Luft zu holen eine Minute lang geredet und es waren nur Worthülsen. Nur. Er füllt nur Zeit. Protokollerklärung und anderes. Eine Protokollerklärung wäre weit weniger wirksam als das, was wir gemacht haben, nämlich eine selbstbewusste Äußerung im deutschen Parlament. Und ich finde, wir müssen sagen. Also Äußerungen größer als Erklärung. Habt ihr wieder was gelernt? Der Deutsche Bundestag ist der Ort, an dem solche Debatten geführt werden und man kann nicht austreten aus diesem... Ja, das Geschrei und Gebrüll im Bundestag habe ich gesehen zu dem ganzen Kram, als es dreimal irgendwie von der AfD eingebracht wurde, das ganze Zeug wieder rumgeblökt habe, wie ich noch nie vorher gesehen habe, wegen dem Humbug, ey. UN-Migrationspakt, eine Protokollerklärung ist wirkungslos, sondern ich sage allen Kritikern, wenn man austreten wollte aus diesem Pakt, dann könnte man nur aus den Vereinten Nationen gesamt austreten. Das ja, und auch an der Stelle wieder, also dieser Scheiß, den diese UN-Women-Organisation da macht, das ist das, wo man sich mal angucken müsste. Und da habe ich überhaupt noch nichts von gehört, aus dem rechten Lager irgendwie. Über irgendwelche Migranten kann man sich akzeptiert aufregen. Akzeptiert Nordkorea aber den Migrationspakt oder tritt Nordkorea jetzt aus der UN aus? Das ist in niemandes Interesse, sondern wir alle sind fest in der Überzeugung, dass wir diesen Pakt wollen als Bestandteil unseres Weges für eine bessere und geordnetere und gesteuerte Migration. Und wir diskutieren für diesen Pakt auch in der Bundestagsfraktion nicht, damit er zu mehr Zuwanderung führt, sondern dass er zu einer geordneteren Zuwanderung führt. Damit darf ich feststellen, dass mit sehr großer Mehrheit der Wunsch besteht, dass wir über diesen Antrag jetzt zur Abstimmung kommen. Dazu gibt es das Votum der Antragskommission, die empfiehlt, den Antrag G des Bundesvorstandes anzunehmen und damit den Antrag C221 mit zu erledigen. Ich darf fragen, wer diesem Antrag des Bundesvorstandes bzw. der Empfehlung der Antragskommission zustimmt. Dankeschön. Ich darf fragen, wer dagegen stimmt. Ich darf fragen, wer sich enthält. Damit darf ich feststellen, dass mit sehr großer Mehrheit bei einigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen dieser Antrag in der Fassung des Bundesvorstandes angenommen ist. Oh Gott. Steter Tropfen höhlt den Stein. Alter, CDU. Eine Anmerkung hätte ich noch gerne. Was mich so ein bisschen irritiert hat jetzt bei den ganzen Bildern, ich habe davon noch nicht so viel gesehen, also von Bildern her, dass überall die deutsche Flagge war oder die deutschen Farben zumindest, ja, die CDU halt angedeutet waren. Bei CDU ist das auch mal so. Ja, immer ist es nicht unbedingt so. Doch, also ich fand es sehr offensichtlich diesmal. Nö, also ich kenne das eigentlich nur so. Also da wird ja auch die Nationalhymne gesungen und so ein Scheiß. Wir wissen noch, wie Mutti damals die Fahne weggenommen hat, dem armen Gesundheitsminister. Ja, das ist ein spezieller Einzelfall gewesen. Aber ja, da könnte man dran denken, aber auch generell. Es war jetzt, alle Leute hatten diese Schlüsselbänder an. Das alleine fand ich sehr, das war noch nicht so, oder? Deutschlandfahne als Schlüsselband für die CDU? Ja, es ist halt dieser, das war ja dieses, was ich als Scherbenhaufen betitelt hatte, diese Kampagne, die sie zur Bundestagswahl hatten. Wo halt auch so die Farben irgendwie so kreuz und quer waren. Achso, da meinst du, der hat noch ganz viel Promotion-Material übrig und das haben die dann auf dem Parteitag einfach verkauft. Ja, der Scherbenhaufen ist einfach so gut angekommen. Das ist, Ich glaube, das haben wir früher auch schon gemacht. Ja, auf jeden Fall, Zapp hat sich auch nochmal dem Migrationspakt gewidmet. Das tue ich euch jetzt mal nicht an. Der Titel des Ganzen ist hier Migrationspakt, Karriere einer Hetzkampagne. Auch wieder sehr neutral gehalten. Der ganze Beitrag ist so ein bisschen schizophren, weil sie auf der anderen Seite hier den Ulf Borchardt haben von der Welt, der halt eben, dem sie quasi vorwerfen oder sagen, dass er ja quasi beide Seiten in der Welt zu Wort gekommen sind, worauf er halt auch eigentlich ganz stolz ist und halt eben auch sagt, dass er sich da nicht so sicher wäre, was jetzt wirklich die richtige Sicht auf dieses Thema halt eben ist, was ich dann wiederum überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man das dann betiteln kann mit Karriere einer Hetzkampagne. Also, ja, aber naja, Framing, ne, haben wir ja gehört, können die Leute ja. Haben wir mit den Experten gesprochen. Aber kommt in die Quellen, könnt ihr euch dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Und das war hier ganz neu, das hatte ich kurz vom Stream erst gefunden. Scheinbar zerbricht die belgische Koalition an dem Migrationspakt. Ich hätte das auch eingereicht, fand ich auch richtig witzig. Also bei uns streiten sie sich und da bricht gleich die Regierung auseinander, deswegen. Ja, ich finde das auch immer wieder enorm, ne, was da so für so Skandale irgendwie ausreicht und welche Sachen halt eben irgendwie vollkommen egal sind. Wie gesagt, dieses mit den UN-Women, was die da verzapfen, das wäre für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich sage, diese Organisation ist beschissen und nicht irgendwelche komischen Papiere, die irgendwelche Bürokraten, die da irgendwie meinen, so, ja, hier gibt es wenig Menschen, da gibt es viele Menschen, dann sollen die vielen Menschen mal dahin gehen, wo die wenigen Menschen sind oder so, sich da irgendwie zurecht spinnen. Finde ich das eigentlich viel, viel, viel widerlicher, viel furchtbarer, viel, viel negativer mit den Folgen für uns. Aber ja. Ja, was das für Folgen hat, muss man ja noch sehen, ne? Aber wenn die so schlimm sind wie bei UN Women, da gebe ich dir ja recht, dann wäre das nicht unbedingt zu begrüßen. Hier hat der Herr Steve Stewart Williams, dem ihr auf Twitter lieber nicht folgt, weil ihr sonst merkt, dass ich regelmäßig Tweets von ihm in die Sendung mitverarbeite, einen Tweet gepostet, bei dem er ein Abstract vorstellt von einer Studie, bei der man 29 verschiedenen Forschungsteams dasselbe Datenset gegeben hat, mit der Aufgabe herauszufinden, ob schwarzerhäutige Spieler in einem Spiel öfters die rote Karte erhalten haben oder nicht. Und 20 sind dazu gekommen, dass es der Fall ist. 9 haben gesagt, es ist nicht der Fall. Und ja, die Effektgröße hat groß variiert. Also die waren nicht nur ein bisschen durcheinander, sondern es gab eine starke Abweichung. Und ich finde es total interessant, dass man sich ja so eine Studie gemacht hat und festgestellt hat, dass die Leute nicht mal mehr wissen, was dann rassistisch ist oder nicht, von den Regeln her. Also ich fand es schickig. Also schaut euch die Studie an. Oh, und hier ist mal wieder mein Lieblingsfeld. Why smart people are vulnerable to putting tribe before truth. Die wissenschaftliche Methode zu kennen oder einem Test gut abzuschneiden, der System 2 und System 1 denken, darstellt in einer Person. Also wenn jemand viel System 2 Denken beherrscht und oder die wissenschaftliche Methode beherrscht, heißt das in keinster Weise, dass diese Menschen weniger tribalistisch sind. Man hat eine Charaktereigenschaft, die man ja mit Neugier übersetzen kann, an der man rumforscht. Das ist aber auch ein schwammiges Konzept. Scheinbar hat man da aber einen Test, wo man Menschen in neugierig und in nicht neugierig einordnen kann. Und die Neugierigen, die sind eher in der Lage, an die Wahrheit zu kommen und die nicht Neugierigen nicht. Und generell einen hohen IQ zu haben und wissenschaftlich zu sein, heißt nicht, dass du nicht absolut tribalistisch denkst, genauso wie der Fußballfan, der für sein Team ja, Cheering betreibt, Cheerleading. Also kluge Menschen, die sich dumm verhalten, mein Lieblingsthema. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Engineer's Mindset von Adam Curtis. Macht ihr das was? Mhm. Ja. Da habe ich eine interessante BBC-Serie von ausgegraben. Das verlinke ich auch später mal in den Kommentaren. Ich verlinke, ihr merkt schon, für die Feiertage verlinke ich jetzt ein paar mehr Sachen, die ihr euch anschauen könnt, neben dem Weltraumaffen-Stream. Ist etwas länger, aber ist sehr interessant. Es ist eine Dokumentation über die Sowjetunion, wie die Sowjetunion über Social Engineering quasi Ingenieure kulturell akzeptabel gemacht hat und gepusht hat, dass das quasi die neuen Helden der Republik waren und was das für Folgen hatte für die Sowjetunion. Sehr interessant. Mehr verrate ich mal nicht. Hier in diesem Tweet von Rob Henderson geht es darum, dass man sich einen Haufen Tweets angeschaut hat und die Wörter, die man verwenden kann, um die meisten Retweets zu bekommen, sind Attack, Bad, Blame, Care, Destroy, Fight, Hate, Kill, Murder, Peace, Safe, Shame, Terrorism, War and Wrong. Viele negativen Wörter und eben der Quelle selber ist auch nochmal eine wissenschaftliche Studie verlinkt. Da könnt ihr euch das im Detail angucken, wie sich das verhält. Auf jeden Fall, die 15 weit verbreitetsten Tweets enthielten diese Wörter. Und dann gibt es hier nochmal eine interessante Studie, die sich verschiedene Arten Facebook-Status-Updates zu schreiben angeguckt hat. Hat festgestellt, dass wenn man die Big Five Personality Traits psychologische Matrix verwendet, dass zum Beispiel Introvertierte und Extrovertierte verschiedene Wörter gerne online benutzen, dass Männchen und Weibchen verschieden schreiben und dass neurotisch, weniger neurotisch, Conscientiousness, mehr oder weniger, dass eben verschiedene Wörter verwendet werden. Und das ist ganz interessant, weil ja vorhin hatten wir schon mal die Warnung, dass ja das Internet tribalisierend wirkt auf die Menschen. Ja, aber wir haben ja schon verschiedene Charaktereigenschaften, die uns tendenziell mehr in Harmonie mit anderen Menschen setzen, wie mit anderen Menschen, was man bereits an den Statusmeldungen sehen kann. Wenn man dann auch noch weiß, dass auf diese Big Five Personality Traits, dass du damit auch politische Ideologie hervorsagen kannst, dann ist es doch ganz klar, dass wir verschiedene Stämme sind, die sich organisieren und nicht unbedingt eine große Melange in der Mitte. Und ich finde, diese Studie zeigt es ziemlich gut, wie stark wir keine große Öffentlichkeit sind, sondern schon immer viele Splittergruppen waren. Ich finde dieses less extroverted Ding auf jeden Fall sehr witzig. Da steht Bleach. Da steht Bleach drin. Warum zum Teufel Bleach? Und irgendwie My Cat. Ja, Bleach könnte eine Anspielung auf die erste Platte von Nirvana sein. Vielleicht, ja. Und Doctor Who, ja. Das ist, ja. Aber ja, das ist mittlerweile nichts mehr. Party, die anderen sagen, apparently I'm watching anime. Ja, scheinbar. Apparently Bleach Curse. Stay Pokémon. I don't drawing emo suddenly. Thought of Metal Human Depression. Könnte eigentlich ein Manga sein. Nein, aber weißt du, ich finde, das sieht man ganz gut, dass halt die Menschen absolut tribalistisch sind und einfach nur der Gedanke, dass wir es nicht sind, dämlich ist. Oder so, ich weiß nicht, das ist so ein Blank Slate Viewpoint, habe ich immer das Gefühl. Könnte man gleich bei Facebook auch sehen, dass die meisten Leute nicht mehr als 50 oder 100 Leute zusammenkriegen und damit auch zufrieden sind und ihren Treib um sich haben. Mhm. Ja, und du wirst auch mit den meisten Leuten schreiben, die halt eben more conscientiousness oder weniger davon haben, weil du halt besser miteinander harmonierst. So. Die Feministen und ihr einfältiges Nein zu weißen Männern. Die AfD und ihr einfältiges Ja zu weißen Männern. Ja, das hast du schon gut zusammengefasst. Also in diesem Beitrag geht es halt irgendwie darum, dass jetzt wohl irgendwo sowas gepostet wurde von wegen Hashtag Ja zu weißen Männern. Und auch für Facebook Adventskalender. Und der Typ weist uns mal dann nochmal wieder darauf hin, dass die ja nicht diskriminiert werden. Mitnichten, ne? Da habt ihr es. Und die verdienen auch viel und sind die Sieger oft genug, ne? Hier, oft genug. Also, oft genug kannst du weiter drauf scheißen. Alles in Ordnung so. Ja, was hat man dann davon, wenn man so eine allgemein gehaltene Kampagne macht? Also ein bisschen konkreter hätte man ruhig werden können, finde ich. Ja, aber ich habe da auch drunter geschrieben, als ich das gefunden habe, sozusagen, dass eigentlich schon alleine die Tatsache, dass solche Beiträge hier geschrieben werden, dass, also ich traue es der AfD ja ehrlich gesagt nicht zu, dass sie darauf spekulieren, aber wenn sie schlau wären, würden sie es machen, weil wie armselig ist das denn irgendwie? Ich mache hier einen Beitrag und schreibe hier rein, so, ja, ja, ihr seid aber hier, ihr seid auch auf der Sonnenseite des Lebens. Das stimmt schon. Und das ist vor allen Dingen anachronistisch. Ich meine, wo sind wir denn da jetzt gelandet? Ich dachte, das wäre in der Geschichte wär's so gewesen, dass die Männer überhaupt nur die Guten waren. Und jetzt ist es aber plötzlich anachronistisch zu sagen, dass die Männer nicht immer die Guten sind oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde behaupten, Zeit, die gelbe Weste rauszuholen und für ethischen Journalismus sich einzusetzen. Ich würde sagen, ethnischer Journalismus. Ich würde sagen, die genau. Weißen Westen sind die besten. Ja, halt euch von gelbem Schnee fern, aber gerne gelbe Westen. Da besteht kein Zusammenhang, keine Sorge. Passt ja zu People of Light, ne? Ja, also wir sind übrigens, wenn jemand sagt, dass Weiße Blödsinn, dann müsst ihr antworten, bitte nennen uns nicht Weiß, sondern wir sind People of Light oder Person of Light. Also, weil wir sind eine weltweite Minderheit und wir sind unterdrückt und wir müssen unsere Repräsentation endlich mal in der Öffentlichkeit einfordern. People das of wird Light. Auch nur ganz zufällig POL abgekürzt. Ne? Also fördert was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Ich bin ein intersektionaler, postmodernistischer, kritischer Theoretiker. Ja, nicht Frankfurt. Aus Zufall ist es 6x F für Weiß. Deswegen press F for white people und geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern, lasst euch nicht abtreiben. Bis nächste Woche. Schönes Restwochenende. Haut rein, Leute. Auf den Wald.